Peter Neumann. Feuerland. Eine Reise ins lange Jahrhundert der Utopien. 1883 bis 2020. Gelesen von Stefan Schad. Produktion der Audio Verlag. Krakatau, 1883. Ein Vulkan hält den Globus in Atem. Overbeck ist sich nicht sicher, ob auch die anderen in den Kirchenbänken sehen, was er sieht. Als er über sich in das hohe Deckengewölbe blickt, kann er deutlich erkennen, dass der schwere Kronleuchter ins Schwanken geraten ist. Unmerklich erst, dann immer stärker. Erst zu einem, dann sein Kopf fängt an, sich in den leeren Rhythmus der Pendelbewegung einzuwiegen zur anderen Seite. Kein Zittern und kein Beben. Es ist, als ob dieses Schwanken aus dem Nichts gekommen wäre. Jedes Mal scheinen die Kerzenarme nach etwas greifen zu wollen, das sie aber nicht erreichen können. Erst als Pastor Köster seine Predigt um 10:30 unterbricht und seine Augen ebenfalls auf den schwankenden Lüster richtet, der an einer langen Kette herabhängt und nun bereits einen 30 Meter über dem Mittelgang ausschwenkt, gerät auch der Rest der Gemeinde, die in der Hauptkirche St. Trinitatis zu Altona versammelt ist, in Unruhe. Jeder blickt nach oben, wendet sich dann zu seinem Nachbarn, blickt wieder hinauf. Ungläubiges Staunen. Es ist unheimlich. Ein Raunen geht durch die Reihen, und man ist sofort der Meinung, dass irgendwo ein schweres Erdbeben dieses Schwanken hervorgerufen haben muss. Man kennt schließlich die Geschichten aus Lissabon. Von jenem Tag, als plötzlich der größte Teil der Stadt mit einem Gekrache, als ob das Firmament einstürzte, versunken war und alles, was Leben atmete, unter seinen Trümmern begraben hatte. Auch dort, so erzählt man sich, sollen nach dem ersten fernen Grollen die Kronleuchter in den Kathedralen hin und her geschwankt sein und die Kirchenglocken wie von Geisterhand geläutet haben. Und man weiß, dass sich das Erdbeben von Lissabon auch noch hier, im äußersten Norden Deutschlands, durch schwache Stöße bemerkbar gemacht hatte. Über 100 Jahre ist das inzwischen her. So schnell wie die seismischen Wellen hatten sich damals auch die Deutungsversuche verbreitet. Die Gottesfürchtigen ließen es nicht an Betrachtungen fehlen, die Philosophen nicht an Trostgründen und die Geistlichkeit nicht an Strafpredigten. Gott, der Schöpfer und Erhalter des Himmels und der Erden, hatte sich keineswegs, wie es in der Heiligen Schrift geschrieben stand, als weise, gnädig und väterlich erwiesen. Im Gegenteil. Dass er allmächtig sei, hatte Gott zu Genüge bewiesen, als er die Erde entzweibrechen ließ. Warum ließ er aber das Leiden zu, wenn er die Macht und doch eigentlich auch den guten Willen besaß, dieses Leiden zu verhindern? Und auch jetzt, an diesem 26. August 1883, reden wieder alle durcheinander. Draußen im Land und hier in der Kirche. Jeder weiß ein bisschen besser Bescheid. Der eine fühlt sich an das Jahr ohne Sommer 1816 erinnert, der andere an die tödliche Aschewolke aus Island im Jahr 1783, als von überall her aus Europa alarmierende Meldungen von einem Halrauch einliefen, wie er in solchem Ausmaß noch nie beobachtet worden war, ein Mehltau, der sich von oben herab auf die Fluren senkte. Selbst als die Nachricht vom Ausbruch des Krakatau, eines der aktivsten Vulkane Indonesiens, wenig später über die Ticker der Nachrichtenagenturen läuft, bleibt die Sache ein Rätsel. Zwar weiß er, Karl Friedrich Theodor Overbeck, nun endlich, was das Schwanken des 10-armigen Kronleuchters im Kirchenschiff bewirkt haben mag, aber es ändert nichts daran, dass er sich noch immer kein Bild vom Ausmaß der Katastrophe machen kann. Immer heftiger und greller soll die Eruption geworden sein. Die gekabelten Depeschen, die in den folgenden Tagen ihren Weg aus der Londoner Nachrichtenwelt in die Hamburger Blätter finden, machen das Ereignis in der Ferne nur noch unbegreiflicher. Er, Overbeck, ist weiß Gott kein Philosoph, nur ein Verwaltungsbeamter, der bei den Hamburger Wasserwerken arbeitet und dem es hin und wieder gefällt, einen Aufsatz über die Flora der Niederelbe zu verfertigen und in einem der hiesigen Journale zu publizieren. Aber so viel begreift sein Verstand doch von der Welt im Großen wie im Kleinen, als er die Meldung liest, dass es Dinge gibt, die über alle Vorstellung hinausgehen. Wenn schon das Erdbeben von Lissabon solche schweren Verwüstungen verursacht hat, wie stark muss dann erst ein Vulkanausbruch am anderen Ende der Welt, auf einem winzigen Eiland zwischen Java und Sumatra gewesen sein, damit er noch im 1000 Kilometer entfernten Altona als Pendelschlag eines Kronleuchters zu spüren ist? Und welch gewaltige Schäden, welches ungeheure Unglück muss der Vulkan erst in Indonesien, Malaysia und auf dem asiatischen Kontinent angerichtet haben? Allein die glühende Asche, die in den ersten Minuten des Ausbruchs in die Luft geschleudert worden ist, muss die Erde in weitem Umkreis verbrannt haben, als sie zusammen mit den faustgroßen Bimssteinklötzen vom Himmel wieder herabgeregnet kam. Im Sekundentakt wurden die Salven abgeschossen, als sich der Pfropfen im Krater gelöst hatte, schneller als ein schwerkalibriges Schiffsgeschütz seine Kanonen abfeuern kann. So schnell schießt niemand. Und dann erst die gewaltige Flut, die mit rasender Geschwindigkeit vom Meer heranrollte und Boote und Schiffe, gleich welcher Größe auf ihren Wellenkämmen, kilometerweit ins Landesinnere mitriss. Jahrhundertelang hat der Vulkan geschlafen. Die Menschen glaubten schon, der Berg sei erloschen. Urwald breitete sich auf der Insel aus, Fischer und Kokosnusssammler besuchten die verträumten Buchten. Und nun steigt dort eine mächtige schwarze Rauchsäule auf, die der Wind weiträumig über den Indischen Ozean verteilt. Die Magnetnadeln sämtlicher Kontinente tanzen. Und wo einst die Vulkaninsel Krakatau lag, wird bald nur noch friedliches Meeresplätschern zu hören sein. Hier versinken alle menschlichen Begriffe in Ohnmacht. Und selbst die größte Vollkommenheit schwebt ohne Haltung vor jener Kraft, die sie mit einem Fingerschnippen zu vernichten imstande ist. Und deshalb will ihm Overbeck schon in jenem Moment in der Kirche, als das Orgelspiel wieder einsetzt und der Pastor mit seiner Predigt fortfährt, eine Viertelstunde muss der Kronleuchter so hin und her geschwankt sein, der Gedanke nicht aus dem Kopf, dass nicht nur etwas Verheerendes passiert sei, sondern dass ihnen das Schlimmste erst noch bevorstehe. Erster Teil. Fieber. Rapallo 1883. Die Vision vom Übermenschen. Friedrich Nietzsche und Richard Wagner reißen die Welt aus dem Schlummer. Zur Not hätte er diesen Stapel von Papieren höchstpersönlich über die Alpen getragen, bis ans Ende der Welt. Da es vorläufig aber noch keinen Grund gibt, an der Zuverlässigkeit der Post so zu zweifeln wie an der moralischen Tugendhaftigkeit des Menschen, hat sich Friedrich Nietzsche an diesem 14. Februar 1883 vom italienischen Rapallo aus auf den Weg ins benachbarte Genua gemacht, um sein Manuskript direkt auf die Reise nach Deutschland zu schicken, per Express. Die Publikation duldet keinen weiteren Aufschub. Das Buch, eine Abrechnung mit seinem Zeitalter, hat sich Nietzsche in nicht einmal 10 Tagen von der Seele geschrieben. 10 absolut heitere, frische Januartage, in denen so vieles möglich schien, woran er selbst nicht mehr geglaubt hatte. Es soll ein Buch für alle und keinen werden. Der Untertitel ist mit Bedacht gewählt. Für alle, weil das, wovon das Buch spricht, ausnahmslos alle angeht, für keinen, weil es dafür eine Sprache gefunden hat, die sich der Sprache, in der heutzutage alle Welt plappert, widersetzt. Es ist die Sprache der Moral, die Nietzsche so verachtet, die Redeweise jener Spießer, die sich nur an der Afterweisheit der Sonntagsprediger, der Priester und Bildungsphilister weiden, anstatt sich selbst auf den Weg des Denkens zu begeben. Wohin man blickt in diesem 19. Jahrhundert, noch nie ist eine Epoche so klug gewesen und weiß so wenig. Überall Kopien, Imitationen, Masken, mit denen sich die Menschen behelfen. Ein regelrechtes Karnevalsfieber hat dieses Jahrhundert ergriffen und ihm alles Leben, alle Luft zum Atmen geraubt. Zum Wohle der Moral, versteht sich, zum Wohl der Mächtigen. Damit muss Schluss sein. Wie heiter und frei fühlt es sich an, wenn erst einmal der Glaube an Moral, an Sittlichkeit, an alle Werte ins Wanken geraten ist. Kann nicht alles auch ganz anders sein, als es sich die Menschen auf ihrem kleinen Stern vorstellen? Kann das Gute nicht auch schlecht sein? Das Schlechte nicht auch gut? Nietzsche ist der Überzeugung, es kann. Man muss die Welt aus den Angeln heben. Sie wird ihren Platz dann schon von ganz alleine wiederfinden. Aber dazu braucht es einen Propheten, der den Menschen von der Wahrheit kündet, ihnen sagt, dass ihre Begriffe von wahr und falsch, gut und schlecht, geschmackvoll und grässlich, abgegriffen sind wie alte Münzen. Nietzsche nennt diesen Wahrsager den Übermenschen und hat ihm den Namen Zarathustra gegeben. Zarathustra ist ein Einsiedler, der nach Jahren der Einsamkeit und Selbstbesinnung seine Bergwelt verlässt, um den Menschen seine Weisheit mitzuteilen. Die heutigen Menschen, die letzten Menschen, wie Zarathustra sie nennt, sind freilich zu satt, um auf seine weisen Worte zu hören. Nichts, verstehen sie. Aber auch gar nichts. Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht, fragen sie, und blinzeln. Wir haben das Glück gefunden, sagen sie, und blinzeln. Ehemals war die Welt irre, sagen selbst die Gescheitesten unter ihnen, und blinzeln. Es ist lächerlich. Schenkt man den alten Glauben, soll Zarathustra, der große Weise aus dem Morgenland, bereits bei seiner Geburt in ein schallendes Gelächter ausgebrochen sein, das seither nicht mehr verklungen sei. Als Anwalt gegen traditionelle Autoritäten kündet er von einer Welt des Kampfes zwischen den Mächten des Guten und des Bösen. Zarathustra selbst ist es gleich viel. Die Hoffnung auf Erlösung, auf eine andere, bessere Welt hat er längst aufgegeben. Wie können die Menschen bloß glauben, sie könnten etwas ändern? Die Hoffnung an sich ist im Grunde das größte Übel von allen. Sie zwingt den Menschen, das Leben nicht wegzuwerfen, sondern weiterzumachen und sich immer wieder von Neuem quälen zu lassen. Sinnlos. Die Hoffnung auf Aufklärung, auf Fortschritt, auf Ruhm, Glanz und Herrlichkeit hat das Jahrhundert in einen Dämmerschlaf versetzt. Wenn man es jetzt wecken will, muss man so radikal wie möglich sein und sagen, nichts davon ist wahr. Es gibt aber auch nichts, das größer, besser und an dessen Stelle zu setzen wäre. Denn gerade in diesem Größer und Besser liegt doch bereits das Problem. Es gibt ein Wort, das Zarathustras Haltung der Gleichgültigkeit auf den Begriff bringt. Zarathustra ist Nihilist. Ein Nihilist ist eine Person, die sich keiner Autorität beugt, die kein einziges Prinzip bedingungslos akzeptiert, egal wie sehr es geschätzt wird, egal von wem und woher es kommt. Solange sich der Mensch aber noch mit moralischen Lehrsätzen zufrieden gibt, mit Schmerzzäpfchen, hilft alles nicht. Also hinfort mit ihm. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden muss. Die Devise des Übermenschen lautet, nicht vom Übel muss die Welt befreit werden, sondern von ihren falschen Erlösern. Früher, als sie noch befreundet waren, hätte der Komponist Richard Wagner ein solcher Übermensch sein können. Nur hat sich Wagner, dieser Oberkirchenrat, inzwischen selbst schon eine Art von Religion zurechtgezimmert. Seine neueste Oper Parsival strotzt nur so vor christlichen Erlösungsfantasien. Für einen wie ihn, Nietzsche, der Gott schon lange für tot erklärt hat, ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Mit einem Wort, abscheulich. An Wagner und das, was zwischen ihnen vorgefallen ist, denkt Nietzsche an diesem Vormittag auf seinem Weg nach Genua aber nicht wirklich. Später am Tag wird er dann jedoch an Heinrich Köselitz, einen seiner treuesten Begleiter und Weggefährten, vermelden, was in der Abendausgabe des Caffaro steht. Etwas, womit er nie gerechnet hat, ist geschehen. Richard Wagner, sein von ihm so sehr gehasster Feind und sein einziger Freund, ist, wie es dort in einer Annonce steht, tags zuvor im Alter von 69 Jahren in Venedig gestorben. Schon als sie am 16. September 1882 aus Bayreuth hier ankamen, ließ der Regen die Kanäle über die Ufer treten. Eine wahre Sintflut hatte sich über die Stadt ergossen. Und es will auch jetzt noch immer nicht aufhören zu schütten. Venedig, Königin des Adriatischen Meeres, Besiegerin Konstantinopels, Bollwerk der Christenheit, seit Wochen eine einzige Riesenpfütze. Und er, Richard Wagner, muss darin herumwarten. Quartier haben die Wagners im Palazzo Vendramin Calergi am nordöstlichen Ende des Canal Grande bezogen. Das Mezzanin, das Cosima und er, die Kinder Isolde, Eva und sein jüngster Sohn Siegfried bewohnen, besteht aus 15 Zimmern. Der Salotto zum Kanal hinaus ist rot tapeziert, mit Doppelfenstern und Mobiliar im Stil Louis XVI. Gegenüber erhebt sich der Fondaco dei Turchi im altertümlichen Rundbogenstil. Geisterhaft huschen die Gondeln auf dem Canal Grande vorbei. Nach hinten raus befindet sich ein für das sonst vegetationslose Venedig weitläufiges Hofareal, das auch jetzt im Herbst noch in frischem Sommergrün prangt, anmutig wie die Blumen in Klingsors Zaubergarten. Im Vergleich zu den Bequemlichkeiten in der Villa Wahnfried in Bayreuth alles in allem aber ein bescheidenes Heim. Heute, an diesem 22. Oktober, hat Wagner begonnen, einen Aufsatz für die Bayreuther Blätter zu verfertigen. Es soll eine Schrift über das Bühnenweihe-Festspiel werden. So hat er seinen Parsival getauft, der im Sommer bei den Festspielen Premiere gefeiert hat. Das Bild der Weihe fügt sich in Wagners Vorstellung, dass die Oper in den Rang einer Religion zu erheben sei. Sie ist eine zeremonielle Handlung, die der Welt ihre Profanität austreiben soll. Der Gläubige ist, sobald er die Weihe empfangen hat, Teil eines größeren Ganzen, einer heiligen Gemeinschaft. Von ihr erhält er den Segen und in ihren Dienst hat er sich fortan zu stellen. Ob vor oder hinter, über oder unter der Bühne, Wagner glaubt an die weltverändernde Kraft einer Kunstreligion. Allein sie ist für ihn noch in der Lage, die Gesellschaft vom Luxus und von der Herrschaft der Lieblosigkeit zu befreien. Gerade die Gestalt des Parsival, des reinen Tors, der durch sein Mitleid zum Erlöser aufsteigt, hat das in seinem jüngsten Stück bewiesen. Der Sohn der Herzeleide und des vor seiner Parsivals Geburt im Kampf gefallenen Ritters Gachmoret kennt selbst weder seinen Namen, noch weiß er, woher er kommt und wer seine Eltern sind. Ohne jede Ahnung irrt er durch die Welt, holt erst mit Pfeil und Bogen einen unschuldigen Schwan vom Himmel und bringt schließlich mit seinem Erbarmen Klingsors Zaubergarten zum Einsturz. Allein durch sein Mitleid, seine christliche Moral gelingt es ihm, jenen Speer zurück in die Gralsburg zu bringen, mit dem Klingsor einst dem König Amfortas die Wunde geschlagen hat, die sich seither nicht mehr schließt. Es ist die heilige Lanze, mit der Christus damals am Kreuz von einem Soldaten traktiert wurde. Parsival rettet so die Gralsritterschaft vor dem Zerfall, wird selbst König und am Ende der Oper schwebt eine Taube als Zeichen göttlicher Gnade auf ihn herab. So viel Auferstehungsglaube muss sein. In den wenigen Stunden, in denen es nicht regnet, zieht es Wagner auf die Piazza San Marco. Am liebsten lässt er sich in seinem Stammlokal, dem Café Lavena, einer Konditorei im Wiener Kaffeehausstil nieder. Hier verbringt er die Nachmittage über seinen Papieren. Vor ihm die Basilika mit ihren goldenen Mosaiken, die jedes Mal zu glühen anfangen, sobald die Sonne ihr Abendlicht darauf wirft. Die einzige Zumutung sind die rauchenden Herren, die ihm mit dem Qualm ihrer Zigarren förmlich die Luft abschnüren. Dabei ist Wagner gesundheitlich angeschlagen, schläft schlecht, hier und da zuckt es in der Brust. Von seinem Arzt hat er eine Diät verordnet bekommen, an die er sich nicht so recht zu halten vermag. Bei einem frisch gezapften Bier, einem Gläschen Champagner oder einer Kugel Eis wird er dann noch immer regelmäßig schwach. Auch wenn ihn Cosima jedes Mal dafür rügt. In den Nächten, in denen sich Wagner im Bett hin und her wälzt, hält er jetzt immer öfter Ausschau nach einem Kometen, der gerade zu sehen und von einer außergewöhnlichen Helligkeit sein soll. Noch nie soll ein solcher Komet mit einem solchen Schweif am Himmel zu beobachten gewesen sein, noch nie soll aber auch ein Komet zumindest nicht von dieser Größe erschienen sein, der nicht ein Übel angekündigt habe, ein Unglück oder schreckliches Ereignis. In der Stadt rätselt man schon, inwiefern beide Erscheinungen miteinander zusammenhängen, der Komet und die anhaltenden Regenfälle, die viele Provinzen Venedigs bereits komplett überschwemmt haben. Schon einmal hat Wagner eine solche Himmelserscheinung beobachtet. Im Jahr 1858, vor beinahe einem Vierteljahrhundert war das, und wie es der Zufall wollte, weilte er auch damals in Venedig, nachdem er sich gerade von Minna, seiner ersten Frau, getrennt hatte und Ruhe, nichts als Ruhe suchte, um am zweiten Akt von Tristan und Isolde zu arbeiten. Der Legende zufolge handelte es sich bei jenem Kometen damals um den Himmelskörper, der auch schon im Jahr 1556 erschienen war, dem Jahr, in dem Ihre Majestät, der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, Karl der V., von dieser Feuerkugel wie vom Ruf des Schicksals getroffen, die Krone lieber früher als später an seinen Bruder Ferdinand übergab. Denn das Gestirn, das er am Himmel entdeckte, so erzählt es die Geschichte, sollte just derselbe Komet sein, der auch Schuld an der Sintflut trug und selbst beim Tode Cäsars zu beobachten war. Alle 300 Jahre kehre der Himmelskörper wieder. Und tatsächlich, fast auf das Jahr genau, 3 Jahrhunderte später, war er wieder da gewesen. Karl der V., der nach seiner Abdankung in ein Kloster nach Spanien ging, mochte seine Uhr, wie er selbst wohl meinte, für abgelaufen halten. Wagners Uhr hingegen sollte damals, 1858, gerade erst anfangen zu schlagen. Viel ist es nicht, was Wagner heute zu Papier gebracht hat. Zu einem großen Wurf würde er gerne ansetzen, frisch, kräftig, ausdrucksstark. Aber der Text, wie er da als unvollendetes Stückwerk vor ihm liegt, ist noch reichlich unausgegoren. Und obendrein steif. Gleichwohl besteht kein Grund zur Sorge. Was immer er Wagner geschaffen hat, hat er mit ureigener Kraft aus sich selbst hervorgebracht, und auch dieser Aufsatz wird sich schon noch seinem Willen fügen. Zugegeben, ein Stilist ist er nie gewesen. Im Gegensatz zu seinem alten Freund Nietzsche. Der war der Aufführung des Parsifal im Sommer ferngeblieben. Kein Wort, nirgends. Schon Jahre geht das jetzt so. Eine tüchtige Frau, noch besser eine günstige Heirat, hätte diesen Kauz vor seinen schlimmsten Irrtümern bewahren können, aber dafür ist es inzwischen wohl zu spät. Wagner hat von Nietzsches letztem Buch gehört. Die fröhliche Wissenschaft ist erst in diesem Jahr erschienen. Alles, was er bisher darüber gelesen hat, ekelt ihn freilich an. Schon der Titel macht ihn rasend. Eine Wissenschaft? Wie sollte die heiter sein können? Er könnte manchmal irre werden an der Menschheit und an diesem Nietzsche sowieso. Es ist eine Kunst, ihn zu lesen. Wer ihn, Nietzsche, wörtlich nimmt, ist sowieso verloren. Seine Philosophie ist kein System. Es ist aber auch nicht einfach nur eine Ansammlung geistreicher Aperçus oder genialischer Ideen. Seine Philosophie ist ein System in Aphorismen. Wenn das Wort noch erlaubt wäre, würde man es als eine Dichtung bezeichnen. Man muss schon ziemlich lange darauf herumkauen, bevor man etwas versteht. Mögen die ausufernden Traktate bedeutender Gelehrter anderen ein Gefühl von Dauer und Ewigkeit verschaffen. Narren! Für Nietzsche sind der Aphorismus und die Sentenz die Formen, in denen sich die Ewigkeit zu erkennen gibt. Es bedarf nur eines einzigen Augenblicks, nicht mehr. Länger darf eine Ewigkeit auch nicht dauern. Wenn sich das erlösende Wort einstellt, ja, wenn unsere Seele auch nur für einen einzigen Moment vor Glück erzittert, dann ist es, als würde der graue Himmel der Abstraktion von Blitzen durchzuckt. Dann scheint es, als wäre die Nacht, in der alles beschlossen liegt, für immer erhellt. Und nun Sollen ausgerechnet ihm, dem Sprachartisten, auf einmal die Worte fehlen? Dabei wäre es gerade seine, Nietzsches Pflicht, in diesen Stunden ein Wort an Cosima zu richten, ihr sein Beileid zu bekunden, aber nichts, kein einziges Wort des Trostes will ihm einfallen. Die Wahrheit ist, übel geht es ihm jetzt nach Wagners Tod. So schlecht wie lange nicht mehr. Vor seinem Haus in Rapallo erstrecken sich die Bergrücken des Montalegro, die er noch im Herbst, als er in Italien ankam, auf seinen täglichen Spaziergängen erkundet hat. Montalegro, fröhlicher Berg! Das Schicksal muss einen grausamen Scherz mit ihm treiben. 7 Jahre ist es inzwischen her, dass Wagner und er sich das letzte Mal gesehen haben. Und mit jedem Monat, jedem Tag, jeder Stunde ist die Entfernung seitdem größer, der Riss zwischen ihnen tiefer geworden. So tief, dass man nur noch von einem Abgrund sprechen kann. In Sorrent, einem Küstenstädtchen am Golf von Neapel, sind sie sich seinerzeit begegnet. Die Eröffnung des neu errichteten Bayreuther Festspielhauses, die sie gemeinsam gefeiert hatten, lag erst wenige Monate zurück. Nur 5 Minuten waren ihre Hotels damals voneinander entfernt, eine Nähe, wie sie seither undenkbar gewesen ist. Noch immer steht die tödliche Beleidigung zwischen ihnen, die Wagner ihm in jener Zeit zugefügt hat. Geredet hat Nietzsche bislang mit niemandem darüber. Und er wird es auch nicht mehr tun. Nur so viel: Es hätte tödlich zwischen Wagner und ihm ausgehen können, wäre die Feindschaft vollends zum Ausbruch gekommen, in die sich ihre einstige Freundschaft verwandelt hatte. Wagner ist wie eine Krankheit gewesen, die er durchlebt hat, die man durchleben muss, eine verheerende, unentbehrliche Epoche seines Lebens, die nun endgültig vorbei ist. Nietzsche kann Bayreuth jedenfalls gestohlen bleiben. Hätte Wagner ihn zum Parsival persönlich eingeladen, er wäre vielleicht auf den Hügel gefahren. So aber hatte er entschieden, durch Abwesenheit zu glänzen. Im Übrigen hätte wohl nur ein Tauber von der Aufführung dieses christlichen Erlöserdramas begeistert sein können, nach allem, was er von dem Stück gehört hat. Seine Schwester Elisabeth, das Lama, schien inzwischen jedenfalls taub zu sein, denn sie konnte nicht aufhören, von dem Stück zu schwärmen, vom Schluchzen der alten Männer auf den Holzbänken. Ihm, Nietzsche, können sie gleichwohl nichts vormachen. Wagner, das ist ein Hochstapler und Dilettant. Wie arm, künstlich und schauspielerisch seine Musik klingt. Alle, die glauben, mit dem preußischen Sieg über Frankreich habe auch die deutsche Kultur einen Sieg davongetragen, werden bei Wagner eines Besseren belehrt. Ein vollkommenes Fiasko. Die ganze Passion, die er für diesen Menschen gepflegt hat, ist ein für allemal verflogen. Scirocco hat er Wagners Orchesterklang einmal getauft, nach dem heißen Wüstenwind, der jetzt im Frühjahr von der Sahara in Richtung Mittelmeer weht und eine große Menge Sandstaub mit sich führt, der das Atmen mitunter beinahe unmöglich macht. Er hätte Wagner schon viel früher aus seinem Leben verbannen sollen, und doch ist es ihm nie gelungen. Abschied nehmen muss man können, so wie auch Zarathustra lehrt, dass zu allem Handeln, zu jeder echten Tat ein Vergessen gehört. Nur wer die Vergangenheit hinter sich lässt, vermag ganz aus sich selbst herauszuwachsen. Nietzsche macht es sich schwer mit seinem Brief an Cosima, so schwer, wie nur irgendein Mensch es sich schwer machen kann. Stunden wartet er nun schon auf das erlösende Wort. Die Krämpfe in der Brust sind stärker geworden, wenn doch nur das Wetter sich endlich bessern würde. Wagner kommt es vor, als ob es ein ewiger Winter in Venedig wäre. Die kurzen Tage sind eine einzige Pein. Das neue Jahr 1883 verspricht nicht viel besser zu werden als das alte. Auch heute, an diesem 5. Februar 1883, Rosenmontag, hat er sich völlig erschöpft und von den wiederkehrenden Anfällen ermattet auf einer Steinbank zwischen den Säulen der Markuskirche niedergelassen und hinaus aufs Wasser geschaut. Eine ganze Weile hat er so dagesessen und nur beobachtet, wie festliche Gondeln im Karnevalsaufzug an ihm vorbeischaukelten. Immer öfter bleibt Wagner abends jetzt für sich allein am Klavier und improvisiert Melodien, die ihm gerade haufenweise in den Sinn kommen. Wenn Cosima zu ihm tritt, schickt er sie fort. Wenn sie fort ist, vermisst er sie wieder. Es ist zu viel für sein Herz. Wagner will niemanden sehen, nicht Cosima, nicht die Kinder und schon gar keine Gäste. An Aufregung hat es in letzter Zeit wahrlich nicht gemangelt. Franz Liszt, der im Dezember auf Besuch kam, ist Mitte Januar Gott sei Dank wieder abgereist. La lugubre gondola, die finstere Gondel, hieß das ebenso düstere wie dürftige Klavierstück in einem Satz, mit dem der Schwiegervater ihn offenbar foltern wollte. Auf die Zunge musste er sich beißen, um nicht ausfällig zu werden, als Liszt ihm das Stück zu Gehör brachte. Große Nachsicht hat Wagner mit Menschen noch nie gehabt. Aber sein Geduldsfaden ist inzwischen so dünn geworden, dass er oft genug das Verlangen verspürt, sich großräumig Luft zu verschaffen. Liszt und er haben an den Abenden im Salotto über die Frage gestritten, ob sich sinfonische Werke auch in einem Satz komponieren ließen. Wenn überhaupt, so will Wagner ab jetzt nur noch Sinfonien dichten, einsätzig. Der tradierte Formenkanon, die Abfolge der vier Sätze, den Beethoven bis zur absoluten Perfektion beherrscht und damit für alle Zeiten erschöpft hat, muss endlich aufgesprengt werden. Wagner ist jedenfalls nicht Künstler geworden, um ein leeres, lebloses Schema zu bedienen. Er will, Form hin oder her, einen musikalischen Gedanken da erfassen, wo er im Entstehen ist, einen melodischen Faden so lange spinnen, bis er ausgesponnen ist. Manchmal, wenn Wagner von seinem Balkon aus in das träumende Dunkel der Stadt hinauslauscht, hört er, wie sich aus dem lautlosen Schweigen der Klageruf eines soeben auf seiner Barke erwachten Gondoliere erhebt. In wiederholenden Anläufen setzt dieser an, bis aus der Ferne ein gleicher Ruf antwortet. Es sind die Verse Tassos, eine uralte, schwermütige melodische Phrase, die sich nachts über die Lagune legt, während sich der Nebel in die nächtlichen Gassen zwängt und ihren Klang verstärkt. Der Gesang ist so alt wie Venedig und seine Bewohner. So alt wie die öden Marschen, aus denen irgendwann kleine, von Prielen, Rinnsalen und schmalen Kanälen durchzogene Inseln wurden, auf denen später eine der reichsten und prächtigsten Städte Europas entstand. Irgendetwas von dieser mythischen Kraft, die anschwillt, sich verdichtet und eine ganze Welt aus sich hervorgehen lässt, ist immer noch hörbar in diesem Gesang, der, wenn Wagner sich richtig erinnert, ursprünglich aus einem einfachen Grund angestimmt worden sein soll. Wenn die Fischer vom Lido, einer vorgelagerten Insel Venedigs, abends aufs Meer hinausfuhren, setzten sich ihre Frauen ans Ufer und stimmten aus voller Kehle Lieder an, auf die die Männer ihrerseits von fern antworteten. Es sind die Gesänge von Einsamen, in die Dunkelheit entsandt, damit ein Gleichgestimmter sie höre und antworte. Berlin 1898. Der Traum von Gerechtigkeit. Käthe Kollwitz und Gerhard Hauptmann stoßen die Denkmäler von den Sockeln. Damit hat niemand gerechnet. Sie selbst am allerwenigsten. Käthe Kollwitz soll für ihren Zyklus Ein Weberaufstand die kleine Goldmedaille der großen Berliner Kunstausstellung erhalten, die noch bis zum 16. Oktober 1898 in den Ausstellungshallen am Lehrter Bahnhof zu sehen sein wird. Die Akademische Jahresschau ist das Kunstereignis des Jahres. Wer in der Berliner Kunstszene etwas gelten will, muss hier vertreten sein. Sammler und Museen informieren sich über aktuelle Strömungen und Tendenzen, Käufer und Künstler kommen ins Geschäft, Journalisten und Kritiker wiegen bedächtig ihr Haupt. Kollwitz-Weber-Aufstand ist ein Drama in 6 Akten. In stummer Verzweiflung schlägt eine Frau die Hände über dem Kopf zusammen. Vor ihr liegt ein Kind im Bett. Leichenblass ist sein Gesicht, tiefe, eingefallene Augen. Die Mutter beugt sich zu ihm hinab und kann doch nichts tun, als seinem langsamen Tod, seinem Dahinsiechen zuzusehen. So beginnt der Zyklus. Kollwitz zeigt den Moment, in dem der Schmerz am größten ist, das Leben noch nicht ganz verloschen. Dann nimmt das Drama vom bewaffneten Aufstand der Weber seinen Lauf, von der anfänglichen Ohnmacht über den Plan zur Revolte bis hin zum jähen Ende durch die blutige Niederschlagung verdichten Kollwitz-Grafiken das Geschehen. Nichts ist geschönt. Kollwitz sucht die Reibung. Sie will die Realität so darstellen, wie sie sich für die Weber präsentiert, traurig und unerbittlich, aber auch reif für den gewaltsamen Umsturz. Die Inspiration zu dem aufsehenerregenden Zyklus kommt von dem jungen, aber bereits jetzt schon in den Rang eines Klassikers aufgestiegenen Dichter Gerhard Hauptmann. So wie Goethe einst für den Werther gefeiert wurde, wird Hauptmann als Dichter der Weber verehrt. Es gibt kein Stück, das in den letzten Jahren höhere Wellen geschlagen hat. Kollwitz kennt Hauptmann persönlich, hat ihn, als er noch nicht so berühmt war, in dem kleinen Vorort Erkner, einer Industriegemeinde im Südosten von Berlin besucht. Ihre Schwester Lisbeth wohnte zu der Zeit dort im Nachbarhaus, und so wurde aus einer flüchtigen Bekanntschaft bald ein näherer Umgang, zu dem sich bei Berliner Weiße und sommerlichen Festen im Garten andere Künstler und Schriftsteller hinzugesellten, etwa der Maler Hugo Ernst Schmidt oder der Dichter Arno Holz. Hingerissen von Hauptmann war sie schon damals, aber das große Erlebnis kam erst mit der Uraufführung seines Dramas »Die Weber«. Vor 5 Jahren hatte Kollwitz die Premiere des Stücks im Theater am Schiffbauer Damm gesehen und danach nicht mehr vergessen. Daheim im Wohnzimmer-Atelier packt sie daraufhin die Szenen zu Emile Zolas Bergarbeiterroman »Germinal«, an denen sie gerade saß, zusammen und machte sich an die Arbeit. Sie hatte ein neues Thema gefunden. Von den Webern ging eine Wucht aus, gegen die alles andere verblasste. Kollwitz meidet in ihrem Zyklus jede historische Distanz. Es geht ihr nicht um eine akkurate Bebilderung des Stoffs, schon gar nicht des Dramas. Wenn sie Hauptmanns Gestalten bildlich vor sich sieht, dann sitzen sie nicht nur in den Stuben der schlesischen Weberdörfer, sie hocken auch in den Hinterhöfen der preußischen Hauptstadt, die seit der Reichsgründung 1871 aus allen Nähten platzt, oder sie versuchen als Arbeitslose auf den Ämtern die Zeit totzuschlagen. Es sind förmlich mit der Haut verwachsene Lumpen, die auf den mit kräftigen Kontrasten gezeichneten Blättern zum Vorschein kommen, Körper, deren Konturen vom Schatten verschluckt werden, aus dem sie gerade erst heraustreten. Vollkommen gegenwärtig sollen die Weber auf ihren Zeichnungen sein und doch zugleich zeitlose Sinnbilder eines Kampfes, der sich von jeher zwischen den Menschen zuträgt. Ursprünglich wollte Kollwitz gar nicht Zeichnerin, sondern Malerin werden. Aber die Grafik ist ihr in den beengten Wohnverhältnissen, in denen sie mit ihrem Mann Karl, einem Arzt am Wörterplatz auf dem Prenzlauer Berg lebt, inzwischen zu der ihr vertrauteren Kunstform geworden. Nicht zuletzt kann sie damit gesellschaftlich eine ganz andere Wirkung entfalten. Eine kleine theoretische Schrift von dem Maler, Bildhauer und Grafiker Max Klinger, Malerei und Zeichnung, so der Titel, hatte ihr damals geholfen, sich nach ihrer Zeit an der Kunstakademie in München für die Grafik als künstlerisches Medium zu entscheiden. Die Malerei, so schrieb Klinger, habe die Harmonie und die Freude an der Welt zum Gegenstand. Kritikwürdiges und Veränderungsbedürftiges wies er hingegen der Grafik als Arbeitsauftrag zu. Genau das ist ihr Kollwitz-Metier. Kollwitz ist damit einverstanden, dass ihre Kunst Zwecke verfolgt. Sie möchte wirken in einer Zeit, in der die Menschen ratlos und ohnmächtig sind. Nichts als die Wahrheit will sie mit ihren Werken, ihren Radierungen und Lithografien zum Vorschein bringen. Ungeschönt, derb, ohne den monumentalen Kitsch, wie in etwa die Berliner Bildhauerschule um Reinhold Begas mit ihrem Faible für den Neobarock verbreitet. Bei den Offiziellen von der Königlichen Akademie der Künste kommt das naturgemäß nicht so gut an. Und offenbar gibt es auch schon Unstimmigkeiten bei der Medaillenvergabe. Der Vorschlag, Kollwitz die Auszeichnung zu verleihen, stammte von dem Maler Max Liebermann, der auch im kaiserlichen Lager hochgeschätzt wird. Aber sogar Liebermann hat seine Kritiker und ist in der Berliner Kunstszene nicht unumstritten. Die Einmischung des Kaisers in Fragen, von denen er nichts versteht, ist keineswegs neu in Berlin. Auch die Uraufführung von Hauptmanns »Die Weber« war vom Kaiser seinerzeit untersagt worden, weshalb das Stück am 26. Februar 1893 von der Freien Bühne zunächst nur privat zur Aufführung gebracht wurde. Als es im Jahr darauf doch noch seine öffentliche Premiere am Deutschen Theater feiern konnte, weil ein Gericht inzwischen das Verbot gekippt hatte, wollte der Kaiser vor Wut schon seine dortige Loge kündigen und das kaiserliche Wappen daraus entfernen lassen. Soweit kam es dann aber doch nicht. Wilhelm II. Konnte und wollte die Integrität seiner eigenen Gerichte nicht aufs Spiel setzen und beließ es darum bei dem Schwur, das Theater nie wieder zu betreten. Nun hat der Kaiser zu ihr, Kollwitz, sogar ein offizielles Gutachten vom preußischen Kulturminister anfertigen lassen. Der gibt zu bedenken, dass der Vorschlag Liebermanns vom künstlerischen Standpunkt aus zwar durchaus gerechtfertigt erscheine, die Darstellung des Elends aber, die bei Kollwitz jedes versöhnende Element vermissen lasse, einer staatlichen Anerkennung nicht würdig sei. Na bitte. Wilhelm II., der Kaiser höchstpersönlich, hat nun die Auszeichnung an die Künstlerin verweigert. Eines triftigen Grundes dazu bedarf es nicht. Es genügt, dass er, seine Majestät, es so will. Und außerdem, Orden und Ehrenzeichen gehörten an die Brust verdienter Männer. Eine Medaille für eine Frau, das ginge nun wirklich zu weit. Lange war nicht klar, ob dieser Moment überhaupt jemals stattfinden würde. Als er dann endlich da ist, sagt Gerhard Hauptmann förmlich in sich zusammen, so erleichtert ist er. Beifall erschallt durch das deutsche Theater, das an diesem 25. September 1894 bis auf den letzten Platz ausverkauft ist. Auf die Bühne kommen soll er, der Dichter. Erst traut sich Hauptmann nicht, denn auch Pfui-Rufe mischen sich in den Chor, dann aber erhebt er sich, wartet noch eine Sekunde, streift den Rock glatt und nimmt den geteilten Applaus entgegen. Der große Skandal, auf den nicht wenige Kritiker gehofft hatten, nachdem die Aufführung des Stücks die Weber erst verboten, verschoben und dann auch noch boykottiert wurde, ist ausgeblieben. Unmittelbar vor der Aufführung machte das Gerücht die Runde, die Sozialdemokraten wären in Scharen herbeigeeilt, um dem sozialistischen Parteidichter Gerhard Hauptmann ihre Aufwartung zu machen und ihn vor den Angriffen des Publikums zu schützen. Die Lage war jedenfalls angespannt auf beiden Seiten. Und sie bleibt es. Seit seinem Dramendebüt vor Sonnenaufgang vor 5 Jahren gilt Hauptmann in Berlin und im ganzen Reich als Anführer einer neuen Kunstrichtung, der man jede Unflätigkeit zutraut. Nachdem der Reichskanzler Otto von Bismarck entlassen und die Sozialistengesetze vom Parlament wieder einkassiert worden sind, so sehen es viele, könne niemand mehr vor den revolutionären Umtrieben der deutschen Sozialdemokratie sicher sein. Als Salonrevolutionäre werden die unliebsamen kritischen Geister von der Presse beschimpft. Dabei sind Revolution und Revolte gerade das, was Gerhard Hauptmann mit seinem Engagement als Dichter am allerwenigsten im Sinn hat. Naturalisten nennen sich die jungen Rebellen, die sich nicht länger vom heiligen Schein einer ach so schönen Vergangenheit blenden lassen wollen. Vielmehr wollen sie ihrer Gegenwart, dem Schmutz und Elend, direkt ins Gesicht blicken. Und folglich ging es in Hauptmanns erstem Stück um eine unglückliche Bauernfamilie, die durch Kohlefunde zwar reich, wenig später aber auch schwer alkoholkrank geworden war. Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Theaters bekamen die Zuschauer die Menschen zu sehen, die sonst, obwohl sie so zahlreich sind, immer nur im Dunkeln bleiben. Hauptmanns neuestes Stück, die Weber, stehen seinem Erstling an Drastik in nichts nach. Hauptmann ruft in seinem Drama den schlesischen Weberaufstand von 1844 ins Gedächtnis, der ohne ihn den Dichter vermutlich ein lokales Ereignis von belangloser Bedeutung geblieben wäre. Er kennt die Gegend, in der die Handlung spielt, genau. Schließlich ist er in Schlesien geboren und aufgewachsen. Sein Großvater hat selbst einmal als Weber gearbeitet. Hauptmann ist vertraut mit den Gepflogenheiten der Menschen vor Ort, kennt ihre Ängste und Sorgen. Er weiß, wie sehr Alter, Arbeit und Krankheit sie plagen, hat ihre vom Weben krumm gewordenen Körper vor Augen. Unter allen Geräuschen der Welt würde er das Wuchten des Webstuhls immer wieder heraushören können. Was die Weber von allen anderen bis dahin auf deutschen Bühnen gezeigten Dramen unterscheidet, ist die Authentizität, mit der das Stück auftritt. Hauptmann hat genaue Studien in Büchern und vor Ort betrieben und lässt das Persönliche, das ihm so vertraut ist, im Fiktionalen aufgehen. Wenn doch auch alles erfunden ist, so ist doch alles wahr. Selbst als das Stück schon fertig geschrieben war, kehrte Hauptmann noch einmal zurück an den Ort des Geschehens. Alles musste stimmen, Sprache, Örtlichkeiten, jedes Detail. Fast scheu und meist schweigsam durchwanderte Hauptmann zusammen mit einem Journalisten, der ihn begleitete, die Weberdörfer im Eulengebirge. Peterswaldau, Steinseifersdorf, so heißen die Dörfer, die vom Weberaufstand 1844 erzählen. Jedes Wort, das in den Hütten gewechselt wurde, erschien ihm schon zu viel. Denn jedes Wort konnte angesichts der Welt, die sich vor ihm auftat, nur Hohn sein, indem es ein Verstehen vorgaukelte, wo es nichts zu verstehen gab. Stattdessen genügte ein Blick in die wunden Weberaugen, und alles war gesagt. Das Echo auf die Weber-Premiere ist geteilt. Ganz anders jedoch, als Hauptmann es erwartet hat. Nicht Kaisertreue und Sozialisten stehen sich als Fronten gegenüber, der Riss verläuft geradewegs durch die bürgerliche Mitte hindurch. Der eine Teil fühlt sich von diesem Herrn Dichter beschmutzt und verunsichert, ein grässliches Machwerk, zu sozialdemokratisch, zu realistisch, Kunstwerke müssten doch eine Botschaft von eindeutiger Staatstreue aussenden, von Stolz, Kraft, Tugend und Idealen getragen sein. Nicht lange so die Befürchtung, und das hier gezeigte Elend werde sich auch in der Realität in Umsturzversuchen entladen. Der andere Teil hingegen ist aufgewühlt und feiert das Drama. Bei Hauptmann bekämen die Namenlosen endlich einen Namen, ein Gesicht. Die Aftershow-Party findet im Café Monopol in der Friedrichstraße statt, eine der gefragtesten und nobelsten Adressen Berlins. Auch das gehört zum Geschäft eines Dramatikers, der in Zukunft noch hoch hinaus will, Kontakte knüpfen in die allerhöchsten Kreise. Im Monopol war Hauptmann bereits nach seinem ersten Stück als Shootingstar vorgestellt und in die Berliner Theater- und Schriftstellerwelt eingeführt worden. Und so wenig er die Rolle damals gesucht hatte, die man ihm bald als Anführer einer Schar überall auftauchender junger Geister, einer schwarzen Realistenbande zusprach, so wenig will er heute auf sie verzichten. Darstellen, repräsentieren, die Brust rausstrecken. Das kann er. Seit jenem Tag, als sein Name plötzlich ein Name mit Klang war, hatte sich vieles verändert. Er stand nun unter Beobachtung. Hauptmann weiß, er muss das Wagnis des Erfolgs eingehen, über dem das drohende Auge der kaiserlichen Behörden lauert. Merkwürdig ist und bleibt die Sache mit dem ihr verwehrten Preis dennoch. Kollwitz kann nicht verstehen, wie Berlin, das so krampfhafte Anstrengungen unternimmt, Kunststadt zu werden, so unglaublich weit hinter einer Stadt wie München zurückbleiben kann. Auf die preußische Belobigung, die ihr der Kaiser versagt hat, kann sie jedenfalls verzichten, wenn das, was sie von Berufswegen tut, von Staatswegen als Rinnsteinkunst verrufen ist. Viel wichtiger ist, dass sie dank des entstandenen Rummels um ihre Person jetzt berühmt ist. Eine Künstlerin, deren Werke in den großen Zeitungen besprochen werden. Ausstellungsanfragen aus Dresden und München haben sie bereits erreicht. Zum ersten Mal fühlt sie sich auf ihrem Weg bestätigt. Nachts liegt sie oft schlaflos und malt sich eine andere Kunst aus. Ein freieres Leben. So wie es ist, kann es unmöglich länger bleiben. Schon seit Jahren ist die Berliner Kunstwelt zerstritten. Der Konflikt begann, als der Verein Berliner Künstler 1892 Edward Munk einlud, seine Werke in Berlin zu präsentieren. Die Organisatoren kannten die Arbeiten des norwegischen Malers offenbar nicht sonderlich gut, denn schon bei der Eröffnungsfeier empörten sich erste Vereinsmitglieder und Besucher über die Provokationen, die sie da zu sehen bekamen. Wer von Munk idyllische Fjordlandschaften und skandinavische Stimmungsbilder erwartet hatte, erlebte nicht bloß eine Enttäuschung, sondern bekam eine Zumutung zu Gesicht. Die Werke waren für das Auge so verwegen, dass man sich auf den ersten Blick kaum zurechtfinden konnte in diesem Spiel aus Form, Licht und Farbe. Bei einem der Bilder hatte Munk versucht, durch das wiederholte Auftragen und Abkratzen der Farben körperliches Siechtum und das Verlöschen eines Menschen sichtbar zu machen. Überhaupt ging eine Brutalität von seiner Malweise aus, die man nur als Hohn für die Kunst bezeichnen konnte. Fremd, abstoßend, hässlich und gemein. Ein kolossales Ärgernis. Eine Woche hielt der Verein dem öffentlichen Druck stand, dann brach Anton von Werner, einer der ersten Maler am kaiserlichen Hof und Vorsitzender des Vereins, die auf 14 Tage geplante Ausstellung vorzeitig ab. Der Success des Skandal war perfekt. Und Munk, über Nacht, der berühmteste Mann im Deutschen Reich. Seit jenen Tagen hatten sich die Fronten geklärt. Auf der einen Seite standen Begas und Werner mit ihrer ganz der Vergangenheit verpflichteten monumentalistischen Formensprache, auf der anderen Seite Künstler wie Max Liebermann und Max Kruse, Walter Leistikow und Lesser Uri, Edward Munk und Käthe Kollwitz mit ihrer unbändigen Freude am wilden Experiment. Für welche Kunst die Alten einstehen, wird sich in Zukunft im Berliner Tiergarten bestaunen lassen. Auf Anordnung von Kaiser Wilhelm II. Soll eine Ahnengalerie der besonderen Art entstehen, eine etwa 750 Meter lange Via Triumphalis, die sich vom Platz vor dem frisch erbauten Reichstag mit der Siegessäule bis zum Kemperplatz im Süden erstreckt. Die 32 Denkmalgruppen umfassende Siegesallee soll einen geschichtlichen Bogen von Albrecht dem Bären über die Dynastien der Wittelsbacher, Luxemburger und Hohenzollern bis hin zu Kaiser Wilhelm I. spannen, dem Wiedererrichter des Deutschen Reiches. Über 700 Jahre preußische Geschichte mit einem klaren Ziel vor Augen, die glorreiche Herrschaft der Hohenzollern. War es bis in das letzte Jahrhundert hinein üblich, nur gekrönte Häupter auf einen Sockel zu stellen, so hat sich seit den Tagen Friedrichs II. Der Kreis des Denkmalswerten erweitert. Zunächst kamen Generäle hinzu, die nicht dem Herrscherhaus angehörten, sich aber im Krieg besonders verdient gemacht hatten. Den Generälen und Feldherren folgten schließlich die Dichter und Denker, Erfinder und Wissenschaftler. Und auch jetzt sollen in den steinernen Halbrunden jeweils zwei einflussreiche Geister ihren Herrschern zur Seite stehen. Das erste Denkmal ist am 22. März dieses Jahres, pünktlich zum Geburtstag des Kaisers, bereits enthüllt worden. Es zeigt Otto I., Markgraf von Brandenburg, neben ihm Abt Sibold und der letzte slawische Fürst Pribislav Heinrich. Entworfen hat die Gruppe der Berliner Bildhauer Max Unger, der bisher vor allem mit einem misslungenen Standbild des Prinzen Friedrich Karl Nikolaus von Preußen in Frankfurt an der Oder in Erscheinung getreten ist. Eigentlich hilft da nur eines, findet Kollwitz, wieder abreißen. Man muss kein kunstsinniger Mensch sein, um zu erkennen, dass der künstlerische Wert dieser Werke gleich null ist. Und doch gibt es inzwischen so viele Denkmäler, dass man schon am Morgen beim Kaffee davor bangen muss, ob nicht in der Zeitung von der Enthüllung eines neuen Reiterbildes die Rede ist. Wilhelm II. Mag sich für einen neuen Medici halten, mit einer Bildhauerschule, wie sie seit den Tagen der Renaissance kaum je großartiger hätte sein können. Für sie, Kollwitz, ist und bleibt er ein gefährlicher Clown. Und nun hat sich, nachdem 1898 auch ihr Malerkollege Walter Leistikow offenbar im Clinch mit dem Kaiser gelegen hat, also eine Gruppe von Künstlern vom Rest der Szene abgespalten, weil sie die Kunstpolitik Wilhelms II., seiner Helfer und Helfershelfer in der Königlichen Akademie, nicht länger ertragen kann. Berliner Sezession nennt sich die Künstlervereinigung und Max Liebermann ist ihre Galionsfigur. Um ihrem Anliegen einer Kunst, die ihren Namen verdient, endlich Öffentlichkeit zu verschaffen, wollen sie ab jetzt auch nicht einfach in separaten Räumen der großen Berliner Kunstausstellung ausstellen, sondern planen für das nächste Jahr ihre eigene Schau. Sie mögen Abtrünnige sein, aber sie wollen sich nicht länger als solche behandeln lassen. Wenn sie auch keine Partei im politischen Sinne sind, so ist es doch ein Jahr, nachdem die Sozialdemokraten erneut die Mehrzahl der Stimmen bei den Wahlen erhalten haben, sehr wohl und dezidiert Politik, die sie mit ihrer Kunst betreiben. Kollwitz weiß genau, auf welcher Seite sie steht. Als eine von drei Frauen zählt sie zu den Gründungsmitgliedern der Sezession. Schon wieder ist ihm der Kaiser in die Parade gefahren. Eigentlich hätte Gerhard Hauptmann für seine Traumdichtung Hannele's Himmelfahrt den Schillerpreis für das Jahr 1896 erhalten sollen. Eine der höchsten Auszeichnungen für dramatische Dichtkunst, die von Staats wegen verliehen wird. Der große Erfolg, zum Greifen nah. Doch daraus wird nichts. Natürlich weiß der Kaiser, dass er Hauptmann der mit Abstand bedeutendste Dichter des noch jungen Kaiserreichs ist, aber er kann ihm seine Weber offenbar noch immer nicht verzeihen. Anders ist der abschlägige Bescheid gegen ihn und seine Dichtkunst nicht zu erklären. Dabei sehnt sich Hauptmann doch nach Anerkennung von ganz oben. Heute Abend ist er beim Altmeister Theodor Fontane eingeladen. Trost und Zuspruch von der ersten Feder Berlins kann er wahrlich gebrauchen. Fontane ist nicht nur Vorbild für ihn, vom Beginn seiner Laufbahn als Dramatiker an ist er auch sein höchster Protektor gewesen. Schon für Die Weber hatte sich Fontane in einer Besprechung für die Vossische Zeitung mächtig ins Zeug gelegt. Er, der sich selbst als ein aussterbendes Exemplar seiner Gattung sah, trat im neuesten Literaturstreit für die Jüngsten ein. Der Weg führt Hauptmann in die Potsdamer Straße 134c im Westen der Stadt. Fontanes Wohnung liegt in einer vierstöckigen Mietskaserne, drei Treppen hoch, die Tür links. Für einen so berühmten Mann bescheidene Räume. In den Sommermonaten kriechen die Abwasserdünste des Landwehrkanals bis hinauf in die Wohnung, dann packt Fontane die Koffer und verzieht sich aufs Land, irgendwo nach JWD, ganz weit draußen. 2 Millionen Einwohner hat die Stadt Berlin und es werden von Jahr zu Jahr mehr. Seit 1871, seit Berlin aus der recht nüchternen, kleinen und durchaus nicht reichen Residenzstadt des Königreichs Preußen zur Hauptstadt des Deutschen Kaiserreichs wurde, hat der sandige Ort an der Spree einen mächtigen Aufschwung genommen. Aus Familienbetrieben wurden Aktiengesellschaften, französische Kriegsreparationen heizten die Wirtschaft zusätzlich an, die Stadt explodierte regelrecht, und während in den Arbeiterquartieren Bebauungen mit einer Abfolge von 3 oder 4 Hinterhäusern keine Seltenheit waren, wurde andernorts alles immer größer, luxuriöser, prächtiger. Neben den neu errichteten Villen der Industriemagnaten nahmen sich die Stadtpalais des alten märkischen Adels bald wie bescheidene Landhäuser aus. Berlin wuchs und wuchs über sich hinaus. Mit dem Boom stiegen indes auch die Mieten um das Doppelte, ja Dreifache an. Provinzler, Globetrotter, Parvenus, all die mittelmäßigen, ehrgeizigen und talentierten strömten nach Berlin, um hier ihr Glück zu versuchen. Für das preußische Stadtleben von einst, die bunte Menge, die sich am Sonntag Punkt 12 zum Lustwandeln auf dem Boulevard unter den Linden traf, war in der neuen Reichshauptstadt kein Platz mehr. Täglich ratterte die Stadtbahn in einem atemberaubenden Tempo an den Häuserfassaden vorbei, flüchtiger Blick in die Fenster, nichts blieb den Augen des Voyeurs verborgen. Das herrschaftlich angelegte Spree-Athen des preußischen Star-Architekten Karl Friedrich Schinkel war tot. Vom Griechenfeuer, das sich einmal bis in die letzten Winkel der Havellandschaft bis nach Paretz und Pezzo ausgebreitet hatte, war nichts mehr zu spüren. Inzwischen hat man eher das Gefühl, in einer amerikanischen Großstadt wie Chicago zu leben. Statt in die Fläche wird dort neuerdings in die Höhe gebaut. Und auch in Berlin will man hoch hinaus. Die bürgerlichen Tafelfreuden beim Ehepaar Fontane finden in dem zum Esszimmer umgewandelten Alkoven statt. Ein runder Tisch für 8 Personen. Otto Brahm, der Leiter des Deutschen Theaters, der Die Weber seinerzeit auf die Bühne gebracht hat, und der blutjunge Dichter Georg Hirschfeld, der von Fontane ebenfalls protegiert und zu dramatischen Versuchen ermuntert wird, sind auch zu Gast. Das spärliche Licht einer Petroleumlampe erleuchtet den Raum. Hier ein Schrank mit Gläsern und Geschirr, dort die halb verglaste Tür zum Arbeitszimmer, die Fontane mit einer Landkarte der Gegend um Potsdam verhängt hat. Das Servieren und Abtragen besorgt die Hausgehilfin, die mit dem feinen Klingeln eines Glöckchens gerufen werden kann. Kerzenleuchter auf dem Tisch, ein Blumenbouquet. Märkische Bauerndrastik trifft auf französischen Esprit. Bewunderung für den Jüngeren spricht aus den Worten des Alten. während man sich über die Teltower Rübchen, Fontanes Leibgericht, beugt, zu denen es Hammelkoteletts von einer unübertrefflichen Zartheit gibt. Schon Goethe ließ sich jeden Herbst von seinem Freund, dem Komponisten Karl Friedrich Zelter, die erlesenen Rübchen aus Berlin ins thüringische Weimar schicken und machte ein regelrechtes Spektakel daraus, ob die Rüben in diesem Jahr wohl geraten seien, ob sie auf dem Transport auch nicht vom Frost gelitten hätten. Jedes Detail war entscheidend. An die englische Küche, die zurzeit alle im Munde führen, an Beef and Mutton, musste sich Fontane hingegen erst allmählich herantasten. Jetzt kommt kaum noch etwas anderes auf den Tisch. Hannele ist Thema. So dolle sei das Stück nun auch wieder nicht, findet Fontane. Keineswegs sei es sein Hauptmanns stärkstes. Doch ehe dieser protestieren kann, bedeutet ihm Fontane, der sich so langsam in Rage redet, noch einen Augenblick still zu sein, und er hebt sich von seinem Platz. Als er mit seinem schmalen Bändchen seiner Balladen zurückkehrt und daraus das fünfte Jakobiterlied »O Charlie ist mein Liebling« deklamiert, in dem ein junger Kavalier besungen wird, dem tausend tolle Burschen aus den Highlands hinab in die Stadt folgen, realisiert Hauptmann, dass offenbar er damit gemeint sei. Seine naturalistische Bewegung. Und als dann auch noch Fontanes Frau Emilie, die bisher alles nur ungläubig verfolgt hat, in die Szene mit einsteigt und die Gläser großzügig mit Champagner füllt und ruft, er, Fontane, sei ja gar kein Dichter, nee, wer aus der Mark stamme, könne ja gar keine Fantasie haben, ist die Dichterkrönung perfekt. Als die Tafel schließlich aufgehoben wird, nimmt Fontane das hölzerne Fangballspiel zur Hand. Ein Gedulds- und Geschicklichkeitsspiel, das er selbst oft zur Zerstreuung benutzt, wenn es mit der Arbeit nicht recht vorangeht. Er wollte es Hauptmann schon länger zeigen. Auf dem Fangbecher ist die Schneekoppe zu sehen, die höchste Erhebung im Riesengebirge, ein Souvenir aus Hauptmanns Heimat. Zweimal versucht Gerhard Hauptmann vergeblich, den an einer Schnur befestigten Ball zurück in den Becher zu bugsieren, und auch beim dritten Mal will es ihm nicht gelingen. Als die Ausstellung am 20. Mai 1899 in der Charlottenburger Kantstraße unweit des Kurfürstendamms ihre Türen öffnet, können die Sezessionisten selbst kaum glauben, wie schnell sie ihre eigene Kunstschau auf die Beine gestellt haben. Die Wände sind noch so feucht, dass die Bilder jeden Abend abgehängt und am nächsten Morgen wieder neu aufgehängt werden müssen, um sie vor Schaden zu bewahren. Liebermann und die anderen haben mit Spendenmitteln ein eigenes Gebäude neben dem Theater des Westens errichten lassen, nachdem die Suche nach einer geeigneten Galerie erfolglos verlaufen war. Unterstützung haben sie dabei von den Vettern Bruno und Paul Kassierer bekommen, die als Galeristen im Berliner Westen tätig sind und als entschlossene Vorkämpfer für den als welsch verschrienen Impressionismus gelten. An die 2000 Einladungen sind an Vertreter aus Wissenschaft und Kunst, der Haute Finance, aus Literatur und Theater verschickt worden, sogar der Oberbürgermeister der Stadt Charlottenburg, Kurt Louis Wilhelm Schusterus, und der Präsident der Akademie der Künste, Hermann Ende, sind zur Eröffnung gekommen. Während draußen die Pfingstsonne in die Augen sticht, drängeln sich die Besucher durch die Säle. Auch Käthe Kollwitz ist unter den ausstellenden Künstlerinnen und Künstlern vertreten. Drei Werke sind von ihr zu sehen. Die Schau umfasst insgesamt 330 Gemälde, Zeichnungen und Lithografien sowie 50 Plastiken, unter denen große Namen zu finden sind. Max Liebermann und Walter Leistikow von der Berliner Seite, Arnold Böcklin und Wilhelm Leibl von der Münchner Schwesterinstitution, ganz zu schweigen von zwei der wichtigsten Vertreter des deutschen Impressionismus, Lovis Corinth und Max Slevogt. Nur Adolf Menzel, der große Maler Friedrichs des Großen, wollte unbehelligt bleiben und verbat sich die Ausstellung auch nur eines seiner Bilder. Revolutionär ist nicht nur der Mut der Sezessionisten, eine eigene Kunstausstellung zu organisieren, neu ist auch die Art und Weise, wie die Kunst gezeigt wird. Im Gegensatz zu den Hallen am Lehrter Bahnhof sind die Wände nicht mehr voll behängt mit Ölschinken und überformatigen Historienbildern. Die Werke sollen viel mehr Platz haben zum Atmen, ihre Wirkung entfalten können. Während die vollgestopften Säle dort alle Feinheiten totschlagen, heben die Räume des Sezessionistengebäudes hier die Bilder jeweils einzeln hervor. Schluss mit der Vorstellung, es könne nur eine Richtung in der Kunst geben. Eine märkische Rübe kann als Sujet genauso gut taugen wie eine heilige Madonna. Kollwitz hat für die Sezessionsschau Arbeiten ausgewählt, wie man sie in dieser Direktheit auf noch keiner deutschen Kunstausstellung zu sehen bekommen hat. Dabei könnte es keineren deutscheren Stoff geben als diesen, Goethes Faust, aus dem Kollwitz für eine der Arbeiten eine Kreidelithografie, die Figur der Margarete, herausgegriffen hat. Besonders bildungsbeflissen versucht die Arbeit allerdings erst gar nicht zu sein. Im Gegenteil, sie zeigt in dunklen Schraffuren Gretchen, die hochschwanger auf einem Steg steht und mit gesenktem Kopf unter sich blickt. Leer sind ihre Augen, beinahe tot. Die Hände, wie zum Schutz um ihre Schultern geschlungen, schaut sie hinab auf die Frau mit dem leblosen Bündel im Arm am Rand des Ufers, blickt tief hinein in den menschlichen Abgrund vor ihr und erkennt sich darin selbst. Von Faust, dem Vater des Kindes, keine Spur. Immer wieder hat sich Kollwitz mit der sozialen Stellung der Frau beschäftigt, ihrer rechtlichen wie ökonomischen Abhängigkeit. Über 50 Jahre sind inzwischen seit der gescheiterten Revolution von 1848 vergangen und die Unterdrückung derer, die sich nicht wehren können, hat immer neue Formen angenommen. Dies zu erkennen ist indes der erste notwendige Schritt, um fortan für eine klassenlose Gesellschaft kämpfen zu können. Käthe Kollwitz hat es allen bewiesen. Zuerst sich selbst. Mehr als 2 bis 3 Stunden bleiben am Tag nicht für die Arbeit. Während sich ihr Mann Karl in der hauseigenen Praxis um die Behandlung der Bedürftigen im Viertel kümmert, hat sie für die beiden Söhne Hans und Peter Sorge zu tragen. Immerhin, ohne die Hausgehilfin, die zu ihnen kommt, hätte sie noch weniger Zeit für ihre Kunst. Oftmals begegnet sie Karls Patienten im Treppenhaus, wenn sie mit dem Kinderwagen das Haus verlässt. Kollwitz sieht die Elenden und Zerlumpten, die grassierende Ohnmacht. Die soziale Mischung, für die das Berliner Mietshaus sorgen sollte, hat sich als Mythos erwiesen. Wer es sich leisten kann, zieht in den Südwesten der Stadt. Zurück bleiben die Schwachen und Armen. In der Regel lebt eine vielköpfige Arbeiterfamilie in einer Hinterhofwohnung, die lediglich aus einer Küche und einer Stube besteht. Bäder gibt es keine, die Toiletten befinden sich entweder im Treppenhaus oder auf dem Hof. In seiner Rede zur Eröffnung der Sezessionsschau hatte Max Liebermann versucht, die Honoratioren der Stadt zu beschwichtigen. Sogar den Kaiser hatte er hochleben lassen, hoch und abermals hoch. Bruder würde man sein, nicht Feind. Nichts sei beständiger als der Wechsel, im Leben wie in der Kunst, und alles, was Geschmack, Kunsturteil und öffentliche Meinung heiße, sei wandelbar, ließ Liebermann in goethischer Koloratur vor den geladenen Gästen verlauten. Damit war das Thema vom Tisch. A votre santé. Ganz so einfach kann und will Käthe Kollwitz es sich nicht machen. Mit uns hat oh keiner Erbarmen gehabt, weder Gott noch Mensch, hatte einer der Weber im dicksten schlesischen Dialekt bei Hauptmann gesagt, als die Aufständischen zum Haus des Fabrikanten Dietrich zogen und hinaufgerufen, jetzt schaffen wir uns selber recht. Intermezzo 1900. Eine Illustrierte reist in die Zukunft. Ein bisschen verunsichert ist es schon, das 19. Jahrhundert, welchen Beinamen es sich zulegen soll. Wie wird man seiner zukünftig gedenken? Anwärter gibt es viele. Das Jahrhundert der Erfindungen, des Dampfes, der Elektrizität, der Schnelllebigkeit, des Kapitalismus, der politischen Reaktion oder des Lichtes. Kein Jahrhundert hat mehr für die Entwicklung der Intelligenz, für die soziale Hebung der Massen und den Lebenskomfort getan. Ist es denn überhaupt schon Zeit abzutreten? Ihm schwirrt der Kopf. Der Obrigkeit kann es mal wieder nicht schnell genug gehen. Wenn es nach dem deutschen Kaiser nach allerhöchster Ordre geht, soll das neue Säkulum bereits am 1. Januar 1900 beginnen. Nicht erst, wie es mit den Mathematikern abgemacht war, im Jahr darauf. Dabei ging es ihm, dem 19. Jahrhundert, in den vergangenen Dekaden doch genau darum, um eine exakte Berechnung dessen, was der Fall ist. Um Tatsachen. Streng genommen wäre der Jahrhundertwechsel jedenfalls erst von 1900 auf 1901 zu datieren gewesen. Die Macher der Berliner Illustrierten Zeitung haben eine Idee. Sie wollen dem alten Säkulum unter die Arme greifen. Wie wäre es, man ließe die Leserinnen und Leser Bilanz ziehen über ein Jahrhundert? Die Wissenschaftler, Dichter und klugen Köpfe dürfen über Welträtsel so lange grübeln, wie sie wollen. Des Volkes Stimme, wahrlich groß ist ihr Gewicht. Ein Katalog mit 27 Fragen ist rasch erstellt. Welchen Beinamen würden Sie dem Jahrhundert geben? Wen halten Sie für den bedeutendsten deutschen Mann in diesem Jahrhundert? Wer ist der größte Denker dieses Jahrhunderts? Nach bedeutenden Frauen und großen Denkerinnen wird erst gar nicht gefragt. Vielleicht im nächsten Jahrhundert. Der Rücklauf der Leserschaft ist enorm. Die Auflage von 23.000 Exemplaren, mit der das Magazin vor 8 Jahren an den Start ging, hat sich seither mehr als verdoppelt. Die Leute lieben Bilder. Auch das 19. Jahrhundert ist ergriffen. Eine weitere, vielleicht seine letzte große dunkle Schicksalsstunde hat geschlagen. Trommelwirbel. Häufig werden in der Umfrage Beinamen wie das Eiserne, das Große, das Kriegerische, das Patriotische erwähnt und auch das Jahrhundert Bismarcks taucht des Öfteren auf. Das 19. Jahrhundert ist erstaunt. Die Leserinnen und Leser haben in der Schule offenbar gut aufgepasst. Zumindest lässt das Vokabular darauf schließen, dass ihnen der blutige Marsch durch das Jahrhundert einmal gehörig eingetrichtert worden ist. Und noch etwas verwundert das 19. Jahrhundert. Kann es sein, dass es gar nicht so viele Jahre zählt, wie es dachte? Die Antworten seiner Leserinnen und Leser bewegen sich ausschließlich zwischen der Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt 1806 und dem preußischen Sieg über Frankreich 1871. Eine Spanne von gerade einmal 65 Jahren. Ganz schön kurz. Das Ergebnis der Umfrage fällt am Ende eindeutig aus. Spitzenreiter ist das Jahrhundert der Erfindungen. Gratulation. Die Dampfmaschine ist natürlich schon etwas vor seinem Beginn erfunden worden, aber das Dampfschiff und die Dampflokomotive, also Takt und Tempo, das elektrische Licht, die Fotografie, der Telegraph, ganz zu schweigen vom Versandkatalog und der Sicherheitsnadel, vom Staubsauger und Reißverschluss, all die großen und kleinen Wunderdinge des alltäglichen Lebens gehen eindeutig auf sein Konto. Dass mancher seiner Eleven sich sogar schon vor der Lösung der Welträtsel wähnt, hält das 19. Jahrhundert zwar durchaus für übertrieben, andererseits gilt es bei der Geschwindigkeit, mit der Wissenschaft und Technik voranschreiten, auch jene höhere Erkenntnis des kausalen Zusammenhangs aller einzelnen Erscheinungen nicht aus dem Blick zu verlieren, die man früher einmal als Philosophie bezeichnete. Freilich ist diese heute nicht annähernd in der Lage, das sich unermesslich ausdehnende Wissen mit der gewohnten und gebotenen Gründlichkeit zu umfassen und in seinem Zusammenhang darzustellen. Auch die anderen Fragen sind rasch entschieden. Die Liste der bedeutendsten Männer führt der erst vor 1,5 Jahren verstorbene ehemalige Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck mit 4.800 Stimmen an, gefolgt von Kaiser Wilhelm I. mit 700 Stimmen. Der amtierende Kaiser Wilhelm II. Wird nur vereinzelt genannt. Kein Denkmal für Willi. Die Frage nach dem größten Denker des Jahrhunderts haben die Leserinnen und Leser hingegen offenbar nicht richtig verstanden. Auf dem ersten Platz ist nämlich der preußische Generalfeldmarschall Graf Helmut von Moltke gelandet. Dann erst folgen Immanuel Kant, der britische Naturforscher Charles Darwin und der alte Griesgram Arthur Schopenhauer. Aber viel wichtiger als der Blick zurück ist ja sowieso der Blick nach vorne. Und deshalb hat die Berliner Illustrierte Zeitung bei der Gelegenheit ihre Leserschaft auch gefragt, was sie sich vom kommenden 20. Jahrhundert erhofft. Dann mal los. Den Weltfrieden natürlich. Abrüstung nicht zu vergessen. Den Sieg des Sozialismus. Was sonst? Ein lenkbares Luftschiff darf nicht fehlen. Die soziale Frage soll gelöst werden. Im Übrigen wünscht man sich die Abkehr von der Goldwährung, ein Ende des Alkoholismus, internationale Schiedsgerichte, die Gleichstellung der Frau, die Verstaatlichung der Ärzte, den Sieg der Arbeit und eine angemessene Würdigung des Geistesadels. Selbstverständlich finden sich auch bescheidenere Hoffnungen. Als leidgeprüfter Hauptstädter ist man nun einmal einiges gewöhnt. Da wünscht sich einer vom neuen Jahrhundert die Freigabe sämtlicher Straßen Berlins für den Radverkehr, ein anderer will sich schon mit dem täglichen Brot zufrieden geben. Und schließlich gibt es so manche, bei denen es nur um die großen Fragen der Weltpolitik geht. Die einen wünschen sich die Eroberung der Vereinigten Staaten von Amerika. Wieder andere hoffen auf nichts Geringeres als die Niederschlagung Englands und Frankreichs, Österreichs und Russlands. Die Aufrichtung der Weltherrschaft Deutschlands. Ach, und wenn es die Sozialdemokratie bei der Gelegenheit auch trifft, nur recht. Wahrlich genug für ein Jahrhundert. Und pünktlich zum 1. Januar 1900 soll nach langjähriger Beratung nun obendrein endlich das bürgerliche Gesetzbuch in Kraft treten. Ein Meilenstein. All diese Hoffnungen treten aber zurück gegen den Herzenswunsch einer jungen Dame aus Duisburg, die, nachdem sie den Fragenkatalog höchst vernünftig und wortgewandt beantwortet hat, vom kommenden Jahrhundert nichts weiter als einen schönen, jungen, reichen Mann erhofft. Die Redaktion ist gerührt. Möge das Glück der jungen Dame nicht bis zum neuen Jahrhundert auf sich warten lassen. Das 21. Jahrhundert kann sich diesem Wunsch nur anschließen. Als die Silvesternacht herangerückt ist, schneit es heftig in Berlin. So besagen es zumindest einige Berichte. Der Schnee ballt sich zu Haufen, vor den Asylen der Obdachlosen staut sich die Menge. Heerscharen mit Spaten und Hacke bewaffnet werden ausgeschickt, um den Matsch aus den Toren zu schaffen. Vergebens. Die Stadt Berlin, die durch Reinlichkeit auszugleichen versucht, was ihr an Schönheit gebricht, ist den Schneemengen nicht gewachsen. Stündlich wird das Chaos auf den Straßen größer. In anderen Silvesterberichten hingegen strömen Hunderttausende der ständigen oder zeitweiligen Bewohner der Hauptstadt nach 11 Uhr aus den Theatern, Varietés und Kaffeehäusern auf die Straße. Das Wetter ist perfekt zum Lustwandeln unter den Linden. Eine sternenhelle Nacht. Im Apollo-Theater in der Friedrichstraße ist soeben die Operette »Frau Luna« von Paul Linke zu Ende gegangen. In den Logen flimmerte es von Dekolletés, brillanten, weißen Hemdbrüsten und Uniformen. Ob aus Charlottenburg, Schöneberg oder Rixdorf, aus allen Nachbarstädten sind die Menschen nach Mitte gekommen, um an den Feierlichkeiten zwischen Brandenburger Tor und Rotem Rathaus teilzunehmen. Vor dem Schloss treffen inzwischen die Mitglieder des königlichen Hauses ein. Zu sehen sind in diesen Minuten auch die Fürstlichkeiten und Botschafter. Die Generalfeldmarschälle, die Ritter des Ordens vom Schwarzen Adler, die Staatsminister sowie die Präsidenten des Reichstages und des Landtages, die nacheinander ihren schwarzen Droschken entsteigen und sich für den Bittgottesdienst in der Schlosskapelle bereitmachen, bevor es, pünktlich um Mitternacht, zum Empfang in den Weißen Saal geht, dem ersten elektrifizierten und beheizten Festort Berlins. Jetzt wäre der Moment, um innezuhalten. Noch könnte man auf dem Treppenabsatz kehrt machen und dafür sorgen, dass das Jahrhundert einen anderen Verlauf nimmt, während im nächsten Augenblick schon vom Lustgarten der Salut von 100 Schüssen herüberschallt, der am Neujahrsmorgen die Ansprache Wilhelms II. Zur Neueinweihung der Fahnen und Standarten des Gardekorps im Zeughaus beschließt. Alles ist in Berlin auf den Beinen. Nur das 19. Jahrhundert liegt angeschlagen im Bett. Es weiß, wie gnadenlos die Zeiten heute sein können. Schon morgen wird sich seiner niemand mehr erinnern. Die gute neue Zeit hieß ein übles Machwerk, das im Berliner Tagblatt vor 2 Tagen erschienen ist. Fritz Engel, ein Schmierfink, hatte darin poetelt: »O Lob nicht nur die alte Zeit, gönnt der Neuen nicht nur Verachtung«, obgleich geneigt ihr dazu seid bei einer Jahrhundertbetrachtung. Als die Glocken der Domkirche den Beginn des neuen Jahrhunderts ankündigen, dringt schriller Lärm von Böllern, heiteren Glückwunschrufen und allerhand anderen Geräuschen aus den benachbarten Häusern zu ihm. Fenster fliegen auf. Prost, Jahrhundert! Da ist keiner, dem das Vergangene nicht wie ein Alp von der Seele fällt. Und da ist Hoffnung, riesenstark. München 1903. Der Hunger nach Leben. Franziska zu Reventlow und Thomas Mann tauchen in die Bohème ein. Warum es enorm sei, wenn man Spiritus in Kupferschalen verbrennt und jemand die Hände darüber hält, hatte sie nicht verstanden, als sie herzog nach Schwabing, das von seinen Bewohnern nur Wahnmoching genannt wird. Auch was dieser seltsame Name Wahnmoching zu bedeuten hatte, blieb ihr lange ein Rätsel. Erst mit der Zeit klärte man sie auf, dass enorm einfach ein Superlativ war. Der Superlativ aller Superlative. Und dass man unter echten Wahnmochingern einen ganz besonderen Jargon beherrschen musste, wenn man mitreden wollte. So sagte man nicht etwa, eine Frau oder eine Sache sei schön, reizend, anmutig. Man sagte, sie sei fabelhaft, unglaublich oder eben enorm. Enorm bedeutete den höchsten Grad der Vollendung. Und speziell in diesem Kreis, unter diesen Leuten aus Malern, Nichtstuern, Philosophen und Religionsstiftern, war alles, was nicht auch nur in die Nähe dieser Vollendung kam, im Grunde banal, ja verachtenswert. Franziska zu Reventlow ist auf dem Sprung. Der Münchner Fasching 1903 steuert auf seinen Höhepunkt zu und sie muss unbedingt noch zur Schneiderei, um ihr Kostüm abzuholen. Heute Abend soll es ein Maskenfest in der Wohnung ihres Freundes, des Dichters Karl Wolfskehl, geben, der ihr erst kürzlich und völlig überraschend seine Liebe gestanden hat. Nach ihrer Affäre mit Ludwig Klages, dem Philosophen, ihrer Liaison mit dem Maler Bodan von Zuchocki und dem Liebesabenteuer mit dem Dramatiker Frank Wedekind schien es langsam unübersichtlich zu werden, aber vielleicht kann sie das überhaupt nicht, ganz und ungeteilt lieben. Vielleicht bleibt ihr gar keine andere Wahl, als ihre Liebe zu verteilen, weil die Liebe selbst es ist, die sich nichts vorschreiben lässt. Andererseits, ist dies nicht gerade das Leben, das sie gesucht hat, für das sie, aufgewachsen in adligen Verhältnissen, aus dem hohen Norden hierher in den Süden gekommen ist? Sie braucht das zwanglose Leben, weil sie nichts weniger verträgt als Zügel, die ihr jemand anlegen will. Schon als junges Mädchen hatte sie sich erst dann lebendig gefühlt, wenn sie dem elterlichen Haus entfliehen konnte, dem ewigen Jammer aus Privatstunden, Schelte und Nachsitzen. Mit den Eltern war es beständig so, als ob man auf Eiern tanzte, jeden Augenblick konnte eins kaputt gehen. Und als sie dann mit ihren 22 Jahren Ende 1893 in München ankam, um an der Malschule von Anton Asbe ihr Studium aufzunehmen, konnte sie lange Zeit nicht begreifen, dass es kein Traum war. Die Luft hatte etwas Südliches in jenen ersten Tagen. Endlich die Luft, in der sie befreit aufatmen konnte. In Wahnmoching gelten andere Regeln. Man feiert Feste, man rast und taumelt, plaudert und lacht, man kost mit Frauen und Männern und dazwischen kreisen die Gedanken um gewitterschwere Geheimnisse, wehen mystische Erleuchtungen über letzte, äußerste, ungeheure Dinge. Und in den müden Tagesstunden findet man sich im Café oder bei Wolfskehl zusammen, hängt vornehmen Einfällen nach, liest Nietzsches Zarathustra, den man für ein apokryphes Buch der Bibel hält, oder schreibt am besten gleich an einem eigenen Roman. Reventlows neues Buch soll in diesem Jahr in Druck. Es trägt den Titel Ellen Olestjerne und erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die aus ihrem gut bestallten elterlichen Umfeld ausbricht, um in München eine berühmte Malerin zu werden, eine begehrte Bohemienne. Jeder hier in Schwabing weiß freilich, es ist ihre eigene Geschichte. Bei dem Fest heute Abend soll es antik zugehen, ein Bacchanal soll es werden, ungezügelt und frei und doch nach allen Regeln der römischen Festkultur. Nicht nur Kostüme wurden eigens entworfen und angefertigt, auch Verkleidungen und Rollen untereinander abgesprochen, Proben bis ins letzte Detail abgestimmt. Zum Höhepunkt des Abends soll es, wenn alles nach Plan, also alles planmäßig aus dem Ruder läuft, einen festlichen Umzug des Cäsar geben. Und mit etwas Glück wird bei dieser Gelegenheit auch Dionysos erscheinen, der griechische Gott des Weines, der Fruchtbarkeit und der Ekstase. Wer einmal mit Dionysos auf vertrautem Fuße stand, sah die Welt mit anderen Augen. Während Apollon der Gott des Lichtes war, die klare Vernunft, war Dionysos das Chaos, das die Welt in ein wildes Rasen, Fauchen und Zittern versetzte. Vor Dionysos konnte man sich verlieren, um sich in einem höheren geistigen Zustand wiederzufinden. Alles war also vorbereitet und einstudiert. Und schon in der Art, wie der Schneider vor einigen Tagen mit ihr die Kostümfrage eingehend erörtert, über den Schnitt antiker Gewänder gesprochen und mit nachdenklicher Miene in seinem Atelier die Maße genommen hatte, erweckte er den Eindruck, als ob auch auf ihn etwas vom Geist des Altertums übergegangen sei. Ihr selbst, der Gräfin, soll bei dem Gelage die Rolle der antiken Hetäre zufallen, einer erotischen Gefährtin, die sich auf Gesang und Tanz versteht. Auch Stefan George, der Meister, wie ihn seine Jünger nennen, wird heute Abend bei dem Fest zugegen sein. Niemand anderes als er wird, in eine weiße Toga gehüllt, den Zug als Cäsar anführen. Fast unheimlich sah er aus, dieser seltsam gebildete Kopf mit seinen tiefliegenden, halb erloschenen Augen, als Franziska zur Reventloh ihn das erste Mal auf dem wöchentlich stattfindenden Jour bei Karl und Hanna Wolfskill kennenlernte. George kam einem nicht wie ein Mensch aus Fleisch und Blut vor, eher wie ein Geist in die Gegenwart gesandt aus einer fernen Vergangenheit. Er saß im dritten Raum, umgeben von seinen Schülern. Nur der engste Kreis durfte in seine Nähe. Von George ging die Hoffnung auf eine Lufterneuerung aus. Die Zeit der überall um sich greifenden Verflachung, so raunte es aus dem Hinterzimmer, sollte nun endgültig vorbei sein. Kosmiker nennen sich die Auserwählten. Den modernen Fortschrittsglauben lehnen sie ab. Stattdessen glauben sie an eine Neugeburt des Menschentums aus dem reinen, noch unvermischten Geist einer vorchristlichen Antike. Und er, George, ist der Prophet dieser kosmischen Weltenwende. Ihr, der Gräfin, ist derlei pathetisches Geraune entschieden zu viel des Guten. Wenn sie Geschichten von Geistern und anderen trüben Elementen hören will, liest sie immer noch gern die Spucknovellen ihres geliebten Theodor Storm, der oft bei ihrer Familie auf dem Schloss in Husum zu Gast gewesen war und sich selbst am allermeisten gruselte, wenn er der Gesellschaft abends am Kamin vorlas. Sie ist auf der Suche nach etwas anderem, viel handfesterem. Franziska zur Reventloh ist eigentlich nur hungrig nach Leben. Es gab ein wunderschönes Gedicht von Theodor Storm, und Tonio Kröger liebte es. Hyazinthen werden darin besungen, ihr Duft und das ferne Echo der Musik. Am anderen Ende der Nacht ist nämlich jemand, der tanzt und rast und sich in die Liebesarme eines Unbekannten wirft. Es ist eine unendlich zarte Gestalt, die da in weißem Kleid mit glühenden Wangen vorüberfliegt und auf einmal ganz blass wird. Die Blässe ruft Besorgnis hervor. Sie ist ein Zeichen von Schwäche. Das lyrische Ich müsste aufspringen, das Mädchen aus den Armen, die sich um ihren Körper schlingen, befreien, aber ach, nein. Und so bleibt das lyrische Ich allein zurück, aufgewühlt, uneins mit sich und der Welt. Ich habe immer, immer dein gedacht. Ich möchte schlafen, aber du musst tanzen. Thomas Mann ist mächtig stolz auf seine neue Novelle, die in diesem Februar 1903 in der Neuen Deutschen Rundschau erschienen ist. Nach dem späten Kaufansturm auf die Buddenbrocks verspricht diese Erzählung nun ganz gewiss gleich ein buchenswerter Erfolg zu werden. Dieser Rezensent vom Bremer Tagblatt, ein gewisser Rainer Maria Rilke, hatte schon recht, als er nach dem Roman über die Lübecker Kaufmannsfamilie schrieb, man werde sich diesen Namen, also den Namen Thomas Mann, merken müssen. Tonio Krüger, so der Titel der Novelle, ist anders als alles, was er bisher geschrieben hat. Es gibt keine Handlung, keine schicksalhafte Wendung, keine Entwicklung. Stimmungsbilder wechseln sich ab. Südliche Seelenlandschaften schälen sich aus dem Dunst des Alltags, durchbrochen von mehr oder minder flüchtigen Reflexionen und Erörterungen theoretischer, meist ästhetischer Fragen. Und dazwischen rauscht immer wieder die Ostsee, die Thomas Mann hier in München-Schwabing oft vermisst. Schon als junger Versemacher hatte er eine unerklärliche Sehnsucht nach der Ostsee verspürt und ihren Gestaden einige kabbelige Zeilen gewidmet. Er kann sie immer noch auswendig. Der letzte Abend war's. Wir wanderten am Strand des Meers, das still und schwarz und schweigend im Unbegrenzten sich verlor. Kein Stern erglänzte vom trüben, unbestimmten Grau des Himmels. Kein Stern der Hoffnung auf ein Wiedersehen. Zweimaliger Abschied hieß das Gedicht, das er damals in der Schülerzeitung Frühlingssturm veröffentlicht hatte. Es hätte ebenso gut von Tonio Krüger stammen können. Tonio Krüger erzählt die Geschichte eines 14-jährigen Patriziersohns, der, statt einmal in die Fußstapfen seines Vaters, eines Getreidegroßhändlers aus dem Norden, treten zu wollen, lieber Schiller liest und auch sonst eher zart beseitet durchs Leben stolpert. Als er einige Jahre später schließlich nach München geht, Teil der Schwabinger Bohème und tatsächlich ein berühmter Schriftsteller wird, so wie er es sich immer erträumt hat, spürt er auf einmal, dass etwas nicht stimmt. Tonio Krüger hat sich so weit von seinem Ursprung, seiner Herkunft entfernt, dass er sich selbst als Mensch verachtet. Er muss noch einmal zurück, an die Anfänge, an die See, zu all dem Schmerzhaften und Verdrängten. Der zentrale Konflikt der Novelle ist das Verhältnis des Künstlers zum Leben. Dem auf Ordnung bedachten bürgerlichen Leben auf der einen und dem ausschweifenden Leben des Künstlers auf der anderen Seite. Tonio Krüger, in dessen Brust zwei Herzen schlagen, die strenge Haltung des Vaters und das feurige Temperament der Mutter, liebt dieses bürgerliche Leben und muss es doch zunächst vernichten. Er muss es ablehnen, verachten, wenn er ein Künstler werden will. Und genau da beginnt die Verzweiflung. Tonio Krüger verzweifelt, weil er sich fragt, wie er je wieder in dieses Leben zurückkommt. Denn wenn er auch für den Applaus des Publikums arbeitet, so doch nicht, um sich ein für allemal der Existenz als Künstler zu verschreiben. Das Gegenteil ist der Fall. Die vornehme Überheblichkeit des Künstlers gegenüber dem bedauerlichen Zustand des Bürgers ist in seinen Augen eine Unart, die es um jeden Preis zu vermeiden gilt. Und so ist es das heimliche Ziel jeder Kunst, am Ende wieder an jenem Punkt anzugelangen, von dem sie ausgegangen ist, beim bürgerlichen Leben und den Wonnen der Gewöhnlichkeit. An keiner seiner Erzählungen hat man so lange gearbeitet wie am Tonio Krüger. Am Ende ist das Buch wohl eine Art Bekenntnis geworden. Genau wie das Hyazinthengedicht von Storm erzählt seine Krüger-Novelle vom Schicksal des eigenen künstlerischen Lebenswegs, tanzen zu müssen, statt sich einfach nur, am besten für immer, schlafen legen zu dürfen. Das Menschliche darstellen zu müssen, ohne am Menschlichen teilhaben zu können. Unterhalten zu müssen und doch unglücklich in der Manege zu stehen. Die Tausende von Möglichkeiten, die es gibt, sich in dieser Welt niederzulassen, stellen sich bei genauerer Betrachtung als lauter Unmöglichkeiten heraus. Dieses qualvolle Angepacktwerden vom Leben ist jedes Mal wie ein Griff an die Kehle. Das Leben aber schämt sich dessen nicht einmal und verläuft stattdessen weiter wie bisher. Just diesen Schmerz kennt Tonio Krüger. Und er, Thomas Mann, kennt ihn auch. Seinem Bruder Heinrich, der sich zurzeit in Florenz aufhält und, wie man hört, schon wieder an einem neuen Buch arbeitet, hat Thomas Mann die Novelle als einem der ersten geschickt. mit einer eisernen Disziplin, von der er, Thomas, nie weiß, ob er sie nun bewundern oder verachten sollte, hat sich Heinrich ein Pensum auferlegt, das Anlass zur Sorge gibt. 6 Stunden kann Heinrich am Tag arbeiten. Dagegen nehmen sich seine 3, manchmal, wenn er verschlafen hat oder aus anderen Gründen nicht aus dem Bett kommt, auch nur 1,5 Schreibstunden am Vormittag lächerlich aus. Dabei ist es offenkundig nicht der eigene Erfolg, der Heinrichs Ehrgeiz anspornt, sondern die Angst, hinter ihm, Thomas, seinem Bruder, an literarischer Leistung zurückzubleiben. Im Übrigen, und es ist eine Trivialität, dies zu betonen, kann aber nicht oft genug gesagt werden, was am Ende zählt, ist nicht Quantität, sondern Qualität. Und jetzt ist es Zeit für ein leichtes Mittagessen, dann für ein Nickerchen. Ach ja, die Literatur macht müde. Als Kind hatte sich Ellen ausgemalt, wie es wäre, fortzulaufen. Gleich morgen früh. Wie sie immer weiter den Deich entlang gehen würde, der sich so endlos in die Ferne erstreckte. Denn dort, irgendwo in der Ferne, musste es doch hinausgehen in eine andere Welt. In eine Pappschachtel würde sie ihre 7 Sachen zusammenpacken und losmarschieren. Sie hatte Geschichten von Artisten und Schaustellern gelesen, die Kinder einfingen und zu Kunststücken abrichteten. Die würden bestimmt auch sie mitnehmen. Aber sie hatte keine Angst vor ihnen. Was für ein aufregendes Leben musste das sein, ohne Nachhilfestunden, Eltern und Gouvernanten. Einmal hatte Ellen auch gelesen, dass wer sich dem Teufel verschrieb, alles erreichen könnte, was er sich nur wünschte. Nun, dann musste es eben der Teufel richten. Franziska zu Reventlow leidet darunter, ihr Leben nicht so führen zu können, wie es ihrer Meinung nach einer Frau zusteht. In Leichtigkeit und Würde, Freude und Schönheit. Es empört sie schon seit jungen Jahren, dass gerade die intellektuellen Fähigkeiten vieler Frauen verkümmern, weil man sie nicht fördert oder sogar unterdrückt. Dass Frauen ihren eigenen Sinn haben, eigene Ideen von dem, was gerecht heißt, was Freiheit ist, wird in der Regel nicht ernst genommen. Und falls doch einmal Freiheits- und Lustbestrebungen aufkommen, werden die gleich im Keim erstickt. Eine Frechheit ist das. Der übliche Werdegang einer Frau ist eine Einübung in Langeweile. Von der Schule über die häusliche Erziehung, die Heirat und den Hausstand bis hin zu den Pflichten des Ehebettes. Stets sind Frauen entweder Nutzobjekt oder Dekorationsgegenstand. Und es gibt offenbar keine Macht dieser Welt, die daran etwas ändern kann. Wenn es nach der Gräfin geht, würde schon durch eine Schulbildung, in der man Jungen und Mädchen nicht mehr getrennt unterrichtete, viel erreicht werden. So wie es jetzt ist, kann es jedenfalls nicht bleiben. Eine Welt, in der man als Frau per se weniger gilt als ein Mann, ist schlichtweg krank. Auch deswegen geht ihr die Geschichte von Ellen Olestjerne so nah. Franziska zu Reventlow hat vieles getan, um ihre Freiheit zu verteidigen. Gerade wie es mit dem Geld gehen soll, weiß sie immer wieder überhaupt nicht zu sagen. Hier und da kann sie kleine Arbeiten bei Zeitschriften unterbringen, beim satirischen Wochenmagazin Simplicissimus etwa, das ohnehin die bürgerliche Moral vorführt, die Würdenträger, die Beamten, die Juristen und das Militär. Aber wenn es sein muss, steht sie auch Modell, erledigt Aushilfsjobs in der Küche oder auf Messen und, ja, auch für Sex hat sie sich bezahlen lassen. Irgendwo muss der Unterhalt für sie und Bubi ihren Sohn schließlich herkommen. Auch wenn es nicht viel ist, was sie zum Leben brauchen. Kleider, Schuhe, Essen, Trinken, wahlweise Mahlzeug oder Modelliermasse und natürlich das Schulgeld. Doch jammern war und ist ihre Sache nicht. Warnmoching ist mehr als ein Stadtteil. Es ist eine geistige Bewegung, ein Niveau, eine Richtung, ein Protest, ein neuer Kult. Oder vielmehr der Versuch, aus uralten Kulten neue religiöse Möglichkeiten zu erwecken, von denen das profane, ja Tote heute nichts mehr weiß. Wenn es darauf ankommt, kann Warnmoching es mühelos mit Metropolen wie Paris, Wien oder Berlin aufnehmen. Die Kunst blüht, streckt ihr Zepter über die Stadt hin und ruft: enorm! Während da draußen nur die moderne, instinktlose, maschinell vor sich hin plappernde Welt ist, die jeden Erfinder eines neuen Mechanismus als Helden und Menschheitserlöser preist, ist die Welt von Van Moching eine, in der Tische fliegen können. Oder zumindest die Möglichkeit besteht, dass sie fliegen könnten. In Van Moching werden alle Dinge als Geheimnis behandelt. Und es ist unklar, ob man all die merkwürdigen Ausdrücke verwendet, weil die Dinge tatsächlich geheimnisvoll sind, oder ob man nur den Anschein erwecken möchte. Sie könnten es sein. Herumgezaust hat er sich mit dem Buch, das ihm sein Bruder Heinrich geschickt hat. Es in die Ecke geschleudert und dann doch wieder zur Hand genommen, geächzt, geschimpft. Tagelang hat ihn die Frage umgetrieben, was er ihm antworten soll. Und nun glaubt er endlich, die richtigen Worte gefunden zu haben, Dinge, die ihm schon länger auf dem Herzen liegen. Dass er nämlich mit der literarischen Entwicklung seines Bruders nicht einverstanden sei. Ganz und gar nicht. Mit diesen verrenkten Scherzen, diesen wüsten, grellen, hektischen, krampfigen Lästerungen der Wahrheit, diesen verzweifelten Versuchen, das Interesse des Lesers zu wecken, das müsse wohl die Begierde nach Wirkung gewesen sein, die ihn bei seiner Arbeit korrumpiert habe. Alles sei so verzerrt, so schreiend, so aufgeblasen, romantisch also, aber im üblen Sinne. Statt das Buch »Die Jagd nach Liebe« zu nennen, wäre als Titel »Die Jagd nach Wirkung« wohl angemessener gewesen. Kurzum, es war abscheulich. Als Thomas Mann den Brief, den er an diesem 5. Dezember 1903 zu Papier gebracht hat, zusammenfaltet und ins Kuvert stopft, hallen noch immer die Sätze nach, die keinen Tadel, sondern eine veritable Vernichtung seines Bruders Heinrich enthalten. Manches ist härter herausgekommen, als es beabsichtigt war, aber es tut doch auch gut, diese Dinge einmal so klar zur Sprache zu bringen. Die Wahrheit duldet keinen Aufschub mehr. Aufgebracht hat ihn vieles bei der Lektüre. Die sprachliche Liederlichkeit, die Plagiate aus seinen eigenen Werken und die inkonsequente Komposition. Und dann erst dieser permanente Sexualismus, diese unzähligen Schenkel, Brüste, Lenden und Waden, das ganze Fleisch, das fortwährend durchs Bild schaukelte. Das ist nicht das Leben, um das es ihm geht. Thomas Mann möchte nicht als Moralprediger missverstanden werden, nichts liegt ihm ferner. Er hält es vielmehr mit Nietzsche, der die verkehrte Moral seiner Zeit durchschaute, um zu einer ganz anderen, nämlich den vitalen Kräften des Lebens, nicht länger im Wege stehenden Moralität zu gelangen. Und als ein solcher Moralist stört ihn, Thomas Mann, dass bei seinem Bruder das Sexuelle nur das Nackte, Unvergeistigte, das einfach beim Namen genannte ist. Keine Spur jener Erotik, die höchste Poesie und allerhöchstes Geheimnis ist. Bestenfalls geht der Roman noch als Urlaubslektüre durch. Heinrich, mir graut's. Wenn er daran denkt, wie es war damals, zwischen 1896 und 1898, als er mit Heinrich nach Italien auswanderte, während es viele Schriftsteller seit jeher nach Italien gezogen hatte, der freieren Lebensart, der unvergleichlichen Kunstschätze und der Schönheit der Landschaft wegen, hatten sie beide etwas anderes gesucht. So weit wie nur möglich wollten sie Deutschland entfliehen und allem, was mit deutschem Wesen, deutschen Begriffen und deutscher Kultur zu tun hatte. Abgeschieden und restlos auf sich selbst konzentriert, hatten Heinrich und er zuerst in Palestrina und anschließend in Rom in der Nähe des Pantheons in der Torre Argentina 34 gewohnt. Zurückgezogen verbrachten sie die Abende beim Dominospiel in der Bar um die Ecke mit Wein und unzähligen Zigarren. Es bestand kein Zweifel daran, dass dieses Lokal, das Restaurant La Rosetta, in dem sie täglich zu Gast waren, bereits zu alt war, um eines Tages unterzugehen. Dort, in der südlichen Ferne, unter der Sonne Roms, der nichts so gleichgültig sein konnte wie seine norddeutsche Heimat, hatte er, der 22-Jährige, mit der Arbeit an jenem größeren Prosawerk begonnen, um das ihn sein Verleger gebeten hatte. Ursprünglich sollte es ein Roman von 250 Seiten werden, nicht mehr, doch dann hatte ihn sein epischer Instinkt gepackt und auch die Vorgeschichte, die gesamte Familiensaga bis in die Zeit der Befreiungskriege musste her. So war das Manuskript ins Kraut geschossen. In Wahrheit hatte schon damals, da unten im Süden, das Ringen zwischen ihm und Heinrich begonnen. Die große Frage nach dem Woher und Wohin. Es war ein literarischer Wettstreit und noch war unklar gewesen, wer von ihnen am Ende den Lorbeerkranz erringen würde. In diesem Moment, als die Wintersonne auf die gefrorene Fensterscheibe fällt und ihm gegenüber im Spiegel ein blasses, ernstes Gesicht zeigt, ist der Groll gegen Heinrich auf einmal verschwunden. Eigentlich ist ihnen beiden am wohlsten, wenn sie Freunde blieben. Ihm, Tommy, ganz gewiss. Und eigentlich sind es auch jedes Mal seine übelsten Stunden gewesen, wenn sie in Feindschaft zerfielen. Vielleicht, wenn Heinrich den Brief aufbewahrt und dieser dereinst wieder auftaucht, in einem Berliner Antiquariat etwa, vielleicht würden sich dann spätere Generationen einmal über ihn, Thomas, amüsieren, der die Größe seines Bruders nicht zu schätzen wusste. Vielleicht könnte es für heute auch ein guter Anfang sein, nun das Freie zu suchen. Von der Konradstraße in Schwabing ist es nicht weit in den englischen Garten, indem er gern die stilleren Wege sucht. Nicht nur die Brudersache nimmt ihn mit. Für die Neue Rundschau, eine Literaturzeitschrift seines Verlags, hat man unlängst eine Studie aufs Papier gekratzt, gehetzt und ohne jede Stimmung. Auch davon hat er Heinrich in dem Brief berichtet, bevor er zum großen Vernichtungsschlag gegen ihn und sein Literatentum ausholte. Untauglich war sie. Ein Ausrutscher. Hohn und Schande. Aber er konnte dem Blatt, in dem sein Name vor nunmehr 6 Jahren mit den beiden Erzählungen »Der kleine Herr Friedemann« und »Der Bajazzo« zum ersten Mal erschienen war, den Gefallen nicht abschlagen. Neulich hat er die Korrekturfahnen zurückerhalten und einen Dankesbrief von seinem Verleger. Er habe die Arbeit mit großem Genuss gelesen. Er, Mann, habe sich nun auch als Meister der Skizze bewährt. Und übrigens sei bereits das 11. bis 13. Tausend der Buddenbrocks im Druck. Kein Grund zur Klage. Ja, so geht es immer. Er arbeitet mit Ekel und ohne die geringste Genugtuung, gibt den Dreck in tiefster Verzweiflung weg. Und dann kommen die Briefe, das Geld, die Lobsprüche und die Verehrung. Und das ist auch unerhört. Es stimmt wohl, was die russische Malerin Lisaweta Iwanowna in ihrem Atelier dem Tonio Krüger im Vertrauen sagt, nachdem sie seinem endlosen Monolog über das Verhältnis von Kunst und Leben gelauscht hat. Sie sind ein Bürger auf Irrwegen, Tonio Krüger. Ein verirrter Bürger. Thomas Mann greift nach Hut und Stock. Nun kann er getrost spazieren gehen. Er ist erledigt. Überschwängliches Lob sieht anders aus. Ihr Debüt Ellen Olestjerne ist von der literarischen Kritik zwar beachtet worden, aber der Erfolg blieb aus. Am besten hat ihr noch die ungewöhnliche Rezension in diesem Frühjahr 1904 gefallen von einem gewissen Herrn Rainer Maria Rilke. Liebe Ellen Olestjerne, so adressiert er in seiner Besprechung die Hauptfigur des Romans direkt, nun hat man ihre Geschichte erzählt. Und ich finde es gut. Ich finde, dass ihr Leben eins von denen ist, die erzählt werden müssen. Und ich glaube, dass man es vor allem jungen Menschen erzählen muss. Jungen Mädchen und jungen Männern, die das Leben anfangen wollen und nicht wissen wie. Volltreffer. Niemand weiß, wie heute ein selbstbewusstes Leben als junge Frau zu führen sei. Wie man sich in den ungeheuren Strudel stürzt, ohne darin unterzugehen. Ihr, der Gräfin, können Sie in Wahnmoching nichts vormachen. Schon gar nicht, wenn sie mitbekommt, wie übel ihrem Freund Karl Wolfskill zurzeit im Kreis der Kosmiker mitgespielt wird. Neuerdings versucht Ludwig Klages doch tatsächlich, einen Keil zwischen ihn und George zu treiben, nur weil Wolfskehl jüdisch ist und Klages sein eigenes Blut für höher erachtet. Und schon bald ist nicht mehr klar, wer dazugehört und wer ein Fremder ist, ob man sich als Freund oder als Todfeind gegenübersteht und wer sich liebt, hasst oder völlig gleichgültig ist. Selbst zu nächtlichen Handgreiflichkeiten soll es zwischen den Parteien gekommen sein. George hat sich inzwischen von Klages losgesagt und sich zu Wolfskehl bekannt. Das ändert jedoch nichts daran, dass sie, die Gräfin, zwischen allen Fronten steht. Nach ausgelassenen Feiern ist ihr jedenfalls schon lange nicht mehr zumute. Sie geht ihren Weg. So begeistert sie von ihrem Leben als Bohemienne ist, sie lebt, denkt und fühlt zu eigenständig, als dass sie sich auf den Kult um George wirklich einlassen könnte. Wenn es das Ziel dieser Kosmiker ist, dass alle Individualität aufhört und jedes Einzelleben sich an eine Gemeinschaft von Verschwörern verliert, dann gerne ohne sie. Man kann vieles im dionysischen Rausch hinter sich lassen, aber den gesunden Menschenverstand sollte man doch bitte behalten. Einen Roman müsste man über dieses Viertel schreiben. Es wäre ganz einfach. Den Plan hat sie, Franziska Gräfin zu Reventlow, schon im Kopf. Man müsste nur auf ein Fest gehen und aufschreiben, was passiert. Der Rest fände sich von allein. Van Moching liefert schließlich nicht nur den Stoff für einen grotesken Roman, es ist selbst einer. Prag, 1913. Das Verlangen nach Liebe. Else Lasker-Schüler und Franz Kafka greifen nach den Sternen. Es ist unmöglich, sich ein Leben ohne sie vorzustellen. Es gibt keinen Dichter zwischen Prag und Berlin, der sie nicht kennt, niemanden, der nicht ihre Bekanntschaft machen möchte. Nur zimperlich darf man nicht sein, wenn man sich auf sie einlässt. Das ist ein Rasen und Jauchzen, ein Schluchzen und Schreien, ein Fluchen und Segnen. Else Lasker-Schüler ist ein Ereignis. Sobald sie den Raum betritt, sind alle Augen auf sie gerichtet. Alles, was in Berlin dichtet, malt, bildhauert, schauspielert oder filmt, verschlägt es früher oder später ins Café des Westens. Hier findet der große Gedankenaustausch statt. Hier werden die Schlachten der Schlachten geschlagen. Hier werden Weltanschauungen aus dem Ärmel geschüttelt, Existenzen vernichtet und neue Helden auf den Thron gehoben. Hier wird Kritik geübt an allem, was man nicht selbst geschaffen hat, und das große Hohngelächter des Übermenschen angeschlagen. Hier wartet jeder auf den Augenblick der Macht, auf den großen Moment, seine persönlichen 15 Minuten Ruhm. Heute hat sich eine illustre Runde von Autoren aus dem Verlagshaus von Kurt Wolf in dem Café am Kudamm versammelt. Albert Ehrenstein ist da, sein jüngerer Bruder Karl, Paul Zech und Otto Pick, allesamt Dichter, Schriftsteller und Übersetzer aus dem Umkreis des Sturm. Die literarische Zeitschrift steht wie keine andere in Deutschland für die geistige Bewegung des Expressionismus, die auf dem Feld der bildenden Kunst schon seit einigen Jahren für Furore sorgt. Expressionismus, das heißt für Herbert Walden, den Impresario und Herausgeber des Sturm, dass jedes Kunstwerk seine eigene Form verlangt, weil jede Form Ausdruck eines inneren Erlebens ist. Ein Kunstwerk gestalten bedeutet folglich, einer inneren Wirklichkeit eine äußere zu geben. Nichts existiert, was nicht aus sich herausdrängt. Überall Gärung, Heftigkeit, Wirbeliges, Kraft und Explosivität. Und noch jemand beugt sich an diesem 24. März 1913 über den glatten, weißen Marmortisch, um dem eifrigen Wortgefecht zu folgen. Es ist unerhört laut im Café. Franz Kafka, der eigens aus Prag angereist ist, um seine große Liebe Felice Bauer zu besuchen, die er 8 Monate zuvor in Prag im Haus seines Freundes Max Brod kennengelernt hat. Franz Kafka ist noch immer ganz aufgeregt. Um eine beliebige Stunde hat er Felice in einem Brief gebeten, und wenn es keine ganze Stunde wäre, er würde sich selbst mit 4 Viertelstunden zufrieden geben. Er möchte sich endlich erklären. Das Treffen zwischen ihnen, so seine einzige Bedingung, sollte nur reiflich bedacht sein, ehe es endgültig entschieden wäre. Auch das hatte er geschrieben. Es gebe Hindernisse, die seiner Reise im Weg stünden, die Arbeit im Büro, Kongresse aller möglichen Verbände, Hindernisse eben. Er würde verstehen, wenn sie keine Zeit für ihn hätte. Er sei auch noch gar nicht sicher, ob er überhaupt fahren könne, aber soweit dies in Betracht komme, also die Reise, verlieren die Hindernisse ihre Bedeutung. Nun ist er hier in Berlin. Er will Felice Bauer sagen, wie es um ihn steht, wer er ist. Und tatsächlich haben sie, Felice und Franz, Franz und Felice, sich gestern am Ostersonntag gesehen, nachdem Kafka Stunden vor dem Telefon im Hotel auf ihren Anruf gewartet hatte, auf irgendein Zeichen, das ihm sagte, sie sei bereit, den Menschen in ihm zu empfangen. Und als sie dann kam, sind sie aus der Stadt hinausgefahren, im Grunewald spazieren gegangen, immer in gebotenem Abstand, Franz und Felice, Felice und Franz, während die Hunde zwischen ihnen hindurchjagten. Die Vorstellung der Operette »Die Kinokönigin« im Metropoltheater, eine burleske Revue, hat Kafka am Abend dann allerdings alleine besucht. Er tat es Felice zuliebe, die ihm diese Programmwahl ans Herz gelegt hatte. Was gäbe Kafka dafür zu erfahren, welchen Eindruck seine Gegenwart auf sie gemacht hat? Felice ist selbst hier, wo sie so nah ist, ein unbegreifliches Wunder. Auf die Bekanntschaft mit Else Lasker Schüler hätte er hingegen gerne verzichtet. Er kann ihre Gedichte nicht leiden. Diese Texte einer überspannten Großstädterin, nichts als Leere und Langeweile. Überhaupt kann Kafka die Berliner Literaturszene nur schwer ertragen. Zu viel Geplapper. Ätzend. Sogar dem Spendenaufruf eines Hilfskomitees zur Unterstützung der Dichterin ist er neulich gefolgt, bloß um seine Ruhe zu haben. Aber vielleicht irrt er sich auch, denn es gibt viele Kollegen, die Else Lasker Schüler umschwärmen, sie als Prophetin vergöttern. Sein Freund Franz Werfel zum Beispiel. Und auf Werfel hält er große Stücke. Else Lasker Schüler polarisiert nicht allein durch ihre Erscheinung. Auch ihre Verse sind umstritten. Böse Zungen sprechen von einer vollständigen Gehirnerweichung, einem fantastisch sinnlosen Phrasengeklingel. Worte nichts als Worte seines, bar jeder Vernunft. Andere rühmen ihre Gedichte. Erst recht, wenn Else Lasker Schüler sie vorträgt. Ihre Rezitationen sind nämlich nicht einfach nur Lesungen, sie sind Inszenierungen, Performances. Dann entfalten ihre Zeilen ihren eigentlichen Zauber. Dann flattern sie wie Falter, je zwei zusammen, trunken, verliebt, sich überschlagend und stürzen jäh in die Tiefe. Zwar versteht niemand, was Else Lasker Schüler sagt, aber es ist zu schön, sich von ihrer melodiösen Stimme an einen Ort entführen zu lassen, von dessen Existenz man bisher nichts wusste. Ihre nächste Lesung soll in Prag stattfinden, schon in 2 Wochen. Kafka wird Augen machen. Das verzweigte Netzwerk zwischen Berlin und Prag funktioniert gut. Und so hat Else Lasker Schüler die wiederholte Einladung in die böhmische Hauptstadt nun endlich angenommen. Als sie jetzt Kafka von ihren Plänen unterrichtet, zeigt er freilich keine Regung und schon gar keine Freude. Eher wirkt es so, als ob er sie gar nicht für voll nimmt. Im Vergleich zu jenem jungen Mann, Gottfried Benn, der unlängst mit seinem lyrischen Debüt Morgue für einiges Aufsehen gesorgt hat und seither gerne an ihren Tisch kommt, wenn er nicht wieder im Keller seines Krankenhauses steht und Leichen seziert, tot ist tot, scheint Kafka noch nicht einmal Notiz von ihr zu nehmen. Teilnahmslos sitzt der, wie immer vollkommen korrekt gekleidete Versicherungsbeamte Dr. Franz Kafka da, rutscht hin und her auf seinem wackeligen Kaffeehausstuhl und schlürft seine Limonade. Kafka ist zu durchschaubar, wie er versucht, sich hinter seinem hohen, steifen Kragen zu verstecken und kein Versteck findet. Denn da ist schließlich sie, Else Lasker Schüler, alias Prinz Yusuf von Theben, eine ihrer Paraderollen. Welch ungeheure Verantwortung liegt auf den Schultern des Prinzen, wenn das Volk nachts vor den Toren wacht und ihn schlafen sehen will. Seine königliche Hoheit kann aber nicht schlafen. So trunken ist er. Die Sterne hängen an seinen Wimpern. Es ist so hell. Er hat schon die Minister gewechselt, alle um Rat gefragt. Ach, es will nichts helfen. Eine geschlagene Viertelstunde geht das so, dass Else Lasker-Schüler nicht aufhören kann, ihre Späße mit Kafka zu treiben. Der schaut nur ungläubig. Dann lässt sie ihn ziehen. Es hat ja doch keinen Sinn. Kafka wird morgen schon über Leipzig und Dresden zurück nach Prag fahren. In Leipzig will er sich mit Kurt Wolf treffen, um mit ihm über seine neue Erzählung »Die Verwandlung« zu sprechen. Und selbstverständlich soll Wolf auch eine Karte von seiner kleinen Berliner Autorenvollversammlung bekommen. Pick, Zech und die Ehrenstein-Brüder haben die Sendung schon unterschrieben, während Else Lasker-Schüler eine Zeichnung angefertigt hat, natürlich signiert. Sie hofft, dass auch ihr neuer Titel, »Der Prinz von Theben«, bei Kurt Wolf erscheinen kann. Es soll ein Buch voller fantastischer Geschichten aus dem Orient werden. Ihr Essayband »Gesichte« kommt schon im Mai. Als Kafka zuletzt einige Zeilen an seinen Verleger notiert, sind alle Augen auf ihn gerichtet. Else Lasker-Schüler hat das Leben oft satt. Sie ist es müde, ständig die Exotin zu spielen. Aber hat sie denn eine andere Wahl? In dieser Welt ohne Wunder, dieser Welt aus lauter Asphaltherzen, in diesem unendlichen Verkehr. Die Menschen auf der Straße bleiben ihr fremd, die Männer in weißen Sportschuhen, die Frauen mit viel Klimbim. Ich kann die Sprache dieses kühlen Landes nicht und seinen Schritt nicht gehen, heißt es in einem ihrer Gedichte, dem sie den Titel »Heimweh« gegeben hat. Ein blödes Wort vielleicht, aber das trifft es. Überall hält sie Ausschau nach einem heimatlichen Boden, der ihre Verse tragen kann, und glaubt sie ihn gefunden zu haben, darf sie auch dort nicht rasten und zur Ruhe kommen. Ihr Heimweh ist nicht das der Rheinlieder, Gott bewahre, nein. Sollen sich die deutschen Soldaten ruhig an ihren germanischen Himmelsauen erbauen, bis sie ehrenvoll fallen. Ihr Else Lasker-Schülers Heimweh reicht höher hinaus, bis hinauf zu den Sternen. Schon allein deshalb ist das Kaffeehaus für sie nicht bloß ein Ort, um sich die Zeit zu vertreiben. Es ist eine geistige Lebensform. Hier kann man kommen und gehen, wann und wie man will. Wie ein Blinkfeuer im weiten Meer leuchten die Fenster der Kaffeehäuser durch die Nacht. Kaffeegrößenwahn wird das Café des Westens, halb spöttisch, halb anerkennend, von den Schaulustigen, den Meyers und Schulzes genannt. Dabei ist es bloß ihr Leben. Einmal war sie nur 2 Tage nicht im Café, schon fühlte sie sich unwohl. Alfred Döblin, der Doktor, eilte eigens aus dem Urban-Krankenhaus herbei und stellte seine Diagnose. Er meinte, sie leide an der Schilddrüse, ja, er bestand sogar darauf, die Schilddrüse müsse raus. Dabei hatte sie nur Sehnsucht nach ihrem Kaffeehaus. Am liebsten ist Else Lasker-Schüler vor allem eines, vielfach. Die Sphinx von Gizeh hat sie immer fasziniert. Mythisch, rätselhaft, wissend, aber auch grausam. Der griechischen Sage nach ein geflügeltes Ungeheuer, halb Jungfrau, halb Löwe, das die Stadt Theben beherrschte, bevor Ödipus kam und ihr Rätsel löste. Auch Else Lasker-Schüler fühlt sich oft, als stünde sie vor der Sphinx. Nur ist es ihr bisher nicht gelungen, deren Geheimnis zu lüften. Wenn sie ehrlich ist, kennt sie noch nicht einmal die Frage. Wie sollte sie da eine Antwort finden? Vielleicht gibt es auch gar keine Frage. Vielleicht muss mit der Fragerei überhaupt einmal Schluss sein. Vielleicht muss man endlich träumen und dichten, meinwärts ziehen, um so dem Eroberungszug der Vernunft, dem ewigen Zählen, Vergleichen und Rechnen Einhalt zu gebieten. Ja, vielleicht muss man selbst in Rätseln sprechen, um wieder am Mysterium des Lebens teilzuhaben. Mögen andere es für klug halten, ihr trauriges Dasein auf diesem Planeten durchzukalkulieren. Sie, Else Lasker-Schüler, ist nicht klug und will es auch nicht sein. Sie will mit ihrer Seele nicht rechnen. Abenteuerlich ist ihre Reise nach Prag gewesen. Ein Ausflug ganz nach ihrem Geschmack. Es begann gleich nach ihrer Ankunft am 4. April mit einem Zwischenfall in der ersten Nacht. Eine Gruppe von Prager Kolleginnen und Kollegen hatte sie vom Bahnhof abgeholt und war mit ihr durch die Kaffeehäuser gezogen. Wein wurde gereicht, tschechisches Bier. Die Stimmung war gut, es hätte keinen besseren Empfang für sie geben können. Der kleine Vorfall ereignete sich, als sie mit ihren Begleitern gegen Mitternacht auf dem Altstädter Ring anlangte. Spontan trat Lasker Schüler in die Mitte des Platzes und fing unter rhythmischen Schwingungen ihres Leibes an, Worte, Sprachfetzen gegen das Firmament zu schleudern. Sie sang den Mond an und die Sterne, so wie sie es von jeher in ihren Gedichten getan hatte. Die Türme der Teinkirche, ein dunkler Schattenriss am Prager Himmel. Ein herbeigeeilter Polizist trat ihr brüsk entgegen, wollte sie schon in Gewahrsam nehmen, aber Paul Leppin, ein dichter Kollege aus der Runde, baute sich vor dem Schutzmann auf, fuhr seine schmalen Schultern aus und erklärte, es handele sich um einen echten Prinzen aus dem Orient, der hier sein morgenländisches Gebet verrichte. Endlich ließ der Polizist von ihr ab und der Dichterpulk konnte weiterziehen. Else Lasker-Schüler hatte sich schon im Kerker gewähnt und wilde Befreiungsaktionen erhofft, zersägte Gitterstäbe und Steckbriefe in allen Zeitungen. Von einer Störung der Nachtruhe konnte keine Rede sein. Was sollte man denn sonst in der Nacht tun, als die lieben Toten zu stören? Am nächsten Abend las Else Lasker-Schüler im Club deutscher Künstlerinnen am Riegerkai. Der Club war gegründet worden, um einen geschützten Raum zu schaffen, in dem Frauen unbehelligt rauchen, Kaffee trinken und Billard spielen können. Ein Safe Space, der längst zu einer festen Adresse im Prager Kulturleben geworden ist. Else Lasker-Schüler ließ sich Zeit, bevor sie auf die Bühne trat. Lange lag sie im Künstlerzimmer auf der Ottomane, blätterte in ihren Gedichten, unschlüssig, was sie vortragen sollte. Das Publikum klatschte schon. Die Hälfte der Besucher hatte wieder fortgeschickt werden müssen, so überfüllt war der Saal. Gedämpft brannten die Lichter. Endlich ging sie hinaus und las ihre hebräischen Balladen, fanatische Gesänge und Schwüre, die von einer unerhörten Hingabe brausen. Mal schwang sich ihre Stimme bis zum Schrei auf, mal ging sie in ein Flüstern über. Else Lasker-Schüler nahm sich wie immer die Freiheit, über sich allein zu verfügen, über ihre Stimme, ihren Körper, ihre Geschichte. Der Fels wird morsch, dem ich entspringe und meine Gotteslieder singe. Jäh stürz ich vom Weg und riesele ganz in mir, fernab, allein über Klagegestein, dem Meer zu. Im letzten Moment, bevor sie auf der Bühne in ihren Singsang verfiel, erkannte sie hinten im Saal, in der allerletzten Reihe, ein schmales Gesicht hinter einem hohen, steifen Kragen wieder. Franz Kafka war da. Auch er war also der Einladung in den Club gefolgt. Als die Lesung einsetzt, ist Kafka mit seinen Gedanken schon wieder ganz woanders. Er wollte nicht kommen. Nun hockt er hier und ist gefangen. Beinahe fühlt er sich als eine Geisel. Kafka bereitet zurzeit den Druck einer Erzählung vor, die schon im nächsten Monat in der Zeitschrift seines Freundes Max Brod erscheinen soll. Es ist seine erste richtige Erzählung. In einer einzigen Nacht hat er die Novelle im vergangenen Herbst niedergeschrieben. Rastlos, unermüdlich, die steif gewordenen Beine konnte er am Ende kaum unter dem Tisch hervorziehen. Bis dahin war es ihm nie gelungen, eine Erzählung von Anfang bis Ende zu schreiben. Heimatlos waren die Stückchen der Geschichte stets umhergelaufen auf der Suche nach einem größeren Ganzen. Diesmal aber war die Geschichte wie eine Sturzgeburt aus ihm herausgekommen. Ein schwer zu entwirrender Vater-Sohn-Konflikt, an dessen Ende ein übermächtiges, väterliches Urteil steht und der unerklärliche Satz seines Jungen vom Geländer der Brücke in die reißenden Fluten des Flusses. Es gab keinen Sinn in der Geschichte zu finden, auch nicht für ihn. Hatte Ödipus eine Wahl, als er den Vater erschlug, die Mutter zur Ehefrau nahm und am Ende sich selbst blendete und aus Theben verbannen ließ? Gab es einen Sinn, jenseits der Schuld zu entdecken, in die sie alle verstrickt waren, jenseits des eigenen Unglücks, um das man immer schneller kreiste, je manischer man ihm zu entkommen suchte? Seit jener Nacht hatte er den Ton gefunden, mit dem er Parabeln von einer so bodenlosen Abgründigkeit erzählen konnte, dass selbst den gewieftesten, selbst den erfahrensten Lesern bei der Lektüre der Atem stockte. Nun soll die Erzählung das Urteil nach Möglichkeit mit zwei anderen über die Wintermonate entstandenen Texten, die Titel »Der Heizer« und »Die Verwandlung« tragen, in Buchform erscheinen. Mit Kurt Wolf hat Kafka auf der Rückfahrt nach Prag in Leipzig über eine baldige Veröffentlichung verhandelt. Es ist ein Trost gewesen, die Erzählung einer gewissen Felice B. zu widmen. Ein zwar winziges, aber unsterbliches Zeichen seiner Liebe. Noch immer gehen beinahe täglich Briefe von Prag nach Berlin. Es sind tagebuchartige Berichte, oft mehr für sich selbst geschrieben als für sie, eine Art Lebensversicherung. Kafkas größte Furcht ist und bleibt, dass er Felice womöglich niemals besitzen wird, dass er zwar Hand in Hand mit ihr, scheinbar verbunden, an der ganzen Welt vorüberfahren kann, aber dass gleichwohl nichts davon wahr ist. Und dass er sich damit abfinden muss, wie ein besinnungslos treuer Hund auf ein Liebeszeichen von ihr zu warten. Als die Lesung schließlich vorbei ist, will der Beifall lange nicht abebben. Ein Schwarm ungebetener Trabanten umkreist Else Lasker-Schüler, die Frau des Abends. Man möchte weiterziehen ins Café Arco. Man erkundigt sich auch nach Franz Kafka, der gerade eben noch hier war, oder etwa doch nicht. Von ihm, Kafka, fehlt jede Spur. Kaum ist Else Lasker-Schüler aus Prag zurück, da trübt ein unerhörtes Ereignis die Stimmung in der Berliner Bohème. Ernst Pauli, der das Café des Westens 1904 übernommen hat, hat die Schließung des Traditionstempels angekündigt. Pauli will ein Kaffeehaus mit Tanzpalast und auserlesener Gästeschar einige Häuser weiter eröffnen. Weg mit dem Pseudo-Rokoko und den billigen Gobelins, Schluss mit der ganzen Lasterhaftigkeit, die man dem Kurfürstendamm hinterher sagt. Pauli will endlich Klasse. Die Bohemiens sind empört. Sie waren es schließlich, die das Café des Westens zur Königin aller Berliner Cafés gemacht haben. Und nun heißt es, nein, sucht euch einen anderen Ort. Wir wollen euch nicht mehr. Nicht sie haben gesündigt. Das Paradies hat sich an ihnen versündigt. So ist es immer gewesen, wenn das Geld von der Kunst Besitz nimmt. Das bald neue Café des Westens würde nur noch ein Ort solider Bequemlichkeit und gepflegten Geschmack sein. Tische, an denen man sich nicht die Knie stößt, Magazinlektüre in aparten Sitzmöbeln. Kein Wort mehr von ausufernden Nächten, der rasenden Musik in den Lüften, dem heißen Flirren, im Chaos lärmender Gleichgültigkeit. Dass sie hier an ihrem angestammten Tisch, in ihrem Haus, einen Abend mit Umberto Boccioni und Filippo Marinetti, den beiden Begründern des Futurismus, verbracht haben, die beide ein sehr rabiates Französisch sprachen, wird ihnen schon ziemlich bald keiner mehr glauben. Am meisten wird Else Lasker-Schüler aber ihren Zeitungskellner vermissen, den alten, buckligen Richard. Ohne Richard, den roten Richard, wie sie ihn alle aufgrund seines roten Haarschopfes riefen, ging im Café des Westens nichts. Er besaß das Entjungferungsrecht über die neuesten Zeitungen. Er war der Herrscher über den gesamten Lesestoff. Er kannte die kleineren und größeren Sorgen seiner Lokalhelden, die Klatschereien. Er sah Generationen von Literaten kommen und gehen. Sie verschwanden in Gefängnissen und Ministerstühlen, wurden Revolutionäre und Attachés, und sie blieben ihm alle Geld schuldig. Und weil die gedruckten Blätter, die morgens an den Zeitungsständern hingen, mittags schon Löcher hatten und abends gar nicht mehr auffindbar waren, verpasste Richard ihnen bereits am Morgen den Stempel »Gestohlen im Café des Westens«. Was sie selbst betrifft, so gibt es viele, die mutmaßen, ihr poetischer Zauber liege in den ungezählten Kaffeetändeleien, die sie unterhält. Doch dem ist nicht so. Die Sache ist ernster. Oft ist sie zum Verzweifeln allein. Wäre sie wenigstens einsam, dann könnte sie darüber schreiben. Manchmal weiß sie selbst nicht, wo dieses Theben liegt, aus dem sie stammt. Ob im alten Ägypten oder in Prag, ob im antiken Griechenland oder im Berliner Westen. Und ob der Prinz von Theben nicht eigentlich eine Prinzessin ist, die aber statt in einem Palast in einer üblen Spelunke wohnt, ohne einen Cent in der Tasche. Gab es das überhaupt? Eine Herkunft? Seit einem Jahr lebt sie nun schon von Herbert Walden, ihrem Ex-Mann, getrennt. Es gibt seither nur noch Kammern, keine Wohnungen mehr, in denen sie haust, vollgestopft mit Spielzeug, Puppen, Tieren, allerlei Krimskrams. An den Wänden Plakate, Blätter, darunter auch Zeichnungen von ihrem Freund Franz Marc. In Wahrheit aber hasst sie das alles, wie sie Eigentum überhaupt hasst. Sie hasst die Häuslichkeit und darum auch die letzte enge Bleibe, den Sarg. Unsterblich sein müsste man. Nun muss die Karawane also weiterziehen. Ins Café Josti am Potsdamer Platz oder ins romanische Café an der Gedächtniskirche, nur wenige Schritte vom alten Café des Westens entfernt. Im Grunde ist es doch egal. Ihr Theben ist eine Chiffre für einen Ort, der auf keiner Landkarte zu finden ist. Einen Ort, an dem die Regeln der Logik außer Kraft gesetzt sind und deshalb alles möglich ist. So wie die Pharaonen einst als Götter unter Göttern durch die Unterwelt wandeln mussten, ehe sie nach ihrer nächtlichen Fahrt im Jenseits neu geboren werden konnten. So empfängt Else Lasker-Schüler jedes Mal den Tag, wenn sie bei Sonnenaufgang von ihren Auftritten, den Lesungen in den Varietés und Cafés zurückkehrt. Theben ist das Morgenland, zu dem man nur durch die Unterwelt gelangt. Krakau, 1914. Die Revolution der Worte. Ludwig Wittgenstein und Georg Trakl verschlägt es die Sprache. Als Ludwig Wittgenstein an diesem 6. November 1914 von Bord der Goplana geht, herrscht ein ziemliches Durcheinander in der Stadt. Die Einschließung des Grenzortes Przemyśl von drei Seiten und der Druck der russischen Truppen von Norden haben Krakau binnen weniger Tage in eine bedrohliche Lage gebracht. Drei Monate nach Kriegsbeginn wird es schon eng für die Habsburger. Ihn, Wittgenstein, beschäftigen aber andere Sorgen. Mitten im Einsatz hat Wittgenstein eine Meldung erreicht, ohne Vorwarnung. Georg Trakl, der Dichter, hat ihm eine Nachricht aus dem Krakauer Garnisonsspital geschickt. Er möge ihn alsbald besuchen kommen. Es hörte sich dringend an. Trakl muss seinen Namen über Ludwig von Ficker, den Herausgeber der Literaturzeitschrift Der Brenner, erfahren haben. Insgesamt 100.000 Kronen hatte Wittgenstein zu Beginn des Jahres an Ficker überwiesen, um sie an bedürftige Künstler im Habsburgerreich verteilen zu lassen. Trakl, so Fickers Vorschlag, sollte 20.000 Kronen erhalten. Auch der Dichter Rainer Maria Rilke sollte ein Fünftel der Summe bekommen. Wittgenstein war einverstanden gewesen. Bloß weg mit dem falschen Geld. Wittgenstein ist der Erbe eines Millionenvermögens. Aber der Reichtum seiner Familie interessiert ihn nicht. Stattdessen begeistert er sich für Logik und Philosophie. Und für die Frage, wie man überhaupt sinnvolle Sätze über die Welt aussagen kann. Statt aber weiter über Sinn und Unsinn philosophischer Sätze zu spekulieren, hat Wittgenstein sich einen Tag nach der Kriegserklärung ans Zarenreich freiwillig zum Militär gemeldet. Logik mag das eine sein. Und es ist unverzichtbar, wie er glaubt, den Ausdruck der Gedanken durch einen überlegten Gebrauch der Sprache zu begrenzen. Aber im Gegensatz zu seinen Wiener Philosophenkollegen ist Wittgenstein der Auffassung, dass es jenseits von Formeln und Kalkül noch etwas gibt, das von der Sprache der Logik nicht berührt wird. Es sind Fragen nach dem Guten und moralisch Richtigen, die ihm auf der Seele brennen. Nach gerade 2 Tagen in Uniform erfolgte die Verlegung nach Norden. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt allerdings nicht, wenn Wittgenstein bei seinen Einsätzen als einfacher Kanonier unruhig in der Hängematte baumelt und nach Schlaf sucht. Die Goplana ist ein von den Russen gekapertes Wachschiff, das der österreichischen Armee bei der Überquerung der Weichsel mobilen Feuerschutz geben sollte. Die Nächte sind stürmisch und kalt. Fast ununterbrochen rollt der Donner der Kanonaden. Wittgenstein steht an Deck und bedient auf der Kommandobrücke den Suchscheinwerfer. Dabei darf er sich keinen Moment der Unaufmerksamkeit leisten. Kolossale Strapazen. Doch er hat es nicht anders gewollt. Eigentlich hat er gehofft, als Mäzen anonym zu bleiben. Nun ist es anders gekommen. Wittgenstein hat Trakl auf dessen Karte umgehend geantwortet. Er hoffe, in wenigen Tagen zurück in Krakau zu sein und werde ihn aufsuchen. Und jetzt ist er hier. Wittgenstein schultert seinen Seesack und drängt sich durch den Pulk der Soldaten, die sich im Hafen tummeln. Er will auf dem schnellsten Weg ins Spital. Hoffentlich ist es für eine Begegnung mit Trakl noch nicht zu spät. Georg Trakl liegt da und wartet. Bett, Stuhl, kalkweiße Wände. Das Zimmer, in dem er sich befindet, ist schmal und hoch und durch eine schwere Tür mit Guckloch verriegelt. Sein Nachbar, der neben ihm liegt, schnarcht höllisch. Anfangs dachte Trakl, er werde als Apotheker nach Krakau verlegt. Erst als er dort ankam, wurde ihm klar, dass man ihn zur Beobachtung seines mentalen Zustands ins Spital einlieferte. Nicht er sollte anderen helfen, ihm selbst sollte geholfen werden. Und in der Tat ging es ihm nicht gut. Unvorstellbare Sachen sind geschehen. Und er, Trakl, hat sie mit eigenen Augen gesehen. Es geschah in der Schlacht von Grodeck, gleich zu Beginn des Krieges, im September 1914. Die Bilder sind sofort wieder da. Kurz vor der Entscheidung des Gefechts war die Einheit, der er als Leutnant angehörte, zum Einsatz gekommen. In einem Feldlazarett, einer Scheune, lagen fast 100 Schwerverwundete und er, als Sanitäter, ganz allein, hatte sie zu versorgen. Er brauchte Hilfe. Aber da war niemand, der ihm zur Hand gehen konnte. 2 Tage und Nächte ohne ärztliche Assistenz. 2 Tage und Nächte Marter. 2 Tage und Nächte das ununterbrochene Stöhnen der Verletzten im Ohr. Das Flehen ihrer Qual ein Ende zu bereiten. Plötzlich, zwischen all dem Wimmern, ein lauter Knall. Einer der verletzten Soldaten hatte sich eine Kugel durch den Kopf gejagt. Überall Blut. Trakl konnte nicht mehr. Er musste weg, raus. Aber als er auf den Platz vor der Scheune trat, baumelten dort an den Bäumen Menschen, die hingerichtet worden waren. Einer von ihnen hatte sich, wie Trakl später erfuhr, die Schlinge selbst um den Hals gelegt. Es war ein Anblick, den er nicht mehr vergessen konnte. Der ganze Jammer der Menschheit hatte sich um diesen Ort zusammengezogen, während er, Trakl, in der Mitte des Platzes stand, sich vollkommen leer fühlte und sich nicht mehr bewegen konnte. Weder vor noch zurück. Dann brannten bei ihm die Sicherungen durch. Erschossen hätte er sich, hätte ihm ein Kamerad die Pistole nicht im letzten Moment aus der Hand gerissen. Manchmal wird es in Trakls Kopf plötzlich wieder hell, und er erinnert sich an die Tage, als er in Gesellschaft seiner Wiener Freunde in Venedig war. 1 Jahr ist das erst her. Er trägt noch immer das eine Foto bei sich, das ihn gedankenverloren am Strand zeigt. Aber auch wenn damals noch kein Krieg herrschte, so lag er doch bereits in der Luft. Jeden Tag erwartet Trakl die Ankunft von Ludwig Wittgenstein, der ihm im Sommer mit einer großzügigen Spende finanziell unter die Arme gegriffen hat. Trakl muss Wittgenstein sehen und mit ihm sprechen. Vielleicht ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Vielleicht genügt schon ein kleiner Funke reiner Freude, und man wäre gerettet. Der anhaltende Zweifel über den Sinn des Daseins hat seinen Lebenswillen mürbe gemacht. Am liebsten wäre Wittgenstein das Erbe ganz losgeworden, um einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen. Mag sein Vater der berühmte Stahlbaron seiner Majestät sein, ihm ist dieses Gehabe zuwider. Es geht allein um das Denken und nicht um Eisen und Aktien. Ursprünglich wollte Wittgenstein einmal Ingenieur werden, wie sein Herr Papa. Er hatte den Plan sogar aufrichtig verfolgt und sich 1906 an der Technischen Hochschule in Charlottenburg eingeschrieben. Insbesondere der neue Motorflug ließ seine Neugier sofort anspringen. 4 Jahre später aber war der Drang zu philosophieren so groß geworden, dass er sich ein Leben als Flugzeugmotorenbauer unmöglich mehr vorstellen konnte. Seither schraubt Wittgenstein an durchnummerierten, aufeinander aufbauenden Paragraphen herum, die in äußerst verdichteter, beinahe schon aphoristischer Form Elemente aus der Logik mit kritischen Überlegungen aus der Philosophie der Sprache verbinden soll. Sein Programm lautet, die Philosophie durch eine strenge Analyse der Sprache von dem Unsinn der Verwirrung zu befreien, in die sie die Metaphysik gestürzt hat. Denn die meisten Sätze, die über philosophische Dinge geschrieben worden sind, all die Traktate über Welt, Seele, Gott, sind seiner Ansicht nach nicht falsch, sondern schlicht unsinnig. Sie mögen vielleicht als Literatur taugen, Philosophie im Sinne einer strengen Wissenschaft sind sie nicht. Wenn sich etwas über die Welt sagen lässt, dann lässt es sich auch klar und deutlich sagen. Was sich hingegen nicht auf den Begriff bringen lässt, darüber sollte man besser auch gar nicht erst anfangen zu philosophieren. Erst im Sommer war Wittgenstein vom Studium aus England zurückgekehrt. An der Nobel-Universität Cambridge hatte er mit Bertrand Russell und George Edward Moore über die Grundlagen der Mathematik philosophiert. Die berühmte Antinomie, die Russell Anfang des Jahrhunderts entdeckt hatte, lautete, dass die Menge aller Mengen sich nicht selbst enthalten könne. Was im ersten Moment nach Abracadabra und höherer Mathematik klang, hatte ernste Folgen für die Philosophie. Wenn die Menge aller Mengen sich nicht selbst enthalten konnte, war es nämlich unmöglich, einen Begriff vom Ganzen zu bilden. Es war schlicht nicht denkbar, dass zum Beispiel das Universum als Inbegriff aller Dinge sich auch noch selbst als Ding umfasste. So. Russell und Moore mussten bald einsehen, dass dieser hitzige Student aus Wien anders war und kühner dachte als alle anderen Studenten am Trinity College. Seine Vorgehensweise war intuitiv, launisch, eigentlich nur mit der eines Künstlers zu vergleichen. Arbeiten, die er am Morgen voller Hoffnung begann, endeten am Abend regelmäßig in Verzweiflung. In jedem Fall mussten sich Russell und Moore selbst eingestehen, dass dieser junge Österreicher nach kürzester Zeit alles gelernt hatte, was sie als Lehrer anzubieten hatten. Dann kam der Krieg. Bisher hat Wittgenstein noch keine eigenständige Publikation vorgelegt, aber wenn er nicht gerade an Deck steht und den Suchscheinwerfer schwenkt, arbeitet er mit Hochdruck an einem Buch mit dem Titel »Logisch-philosophische Abhandlung«. Es soll ein Traktat über die Missverständnisse der Logik unserer Sprache werden. Mit seiner Paragraphenreiterei will Wittgenstein dem Denken eine Grenze ziehen oder vielmehr nicht dem Denken, sondern dem Ausdruck der Gedanken. Er will die Welt so beschreiben können, wie ein Ingenieur das Zusammenspiel der verschiedenen Teile und Aggregate in einem Flugzeugmotor. Diese Auffassung teilt Wittgenstein mit den führenden Vertretern des logischen Empirismus, eines Kreises von Wiener Mathematikern, Physikern, Ökonomen und Intellektuellen, die sich für eine strikte Formalisierung des Denkens einsetzen. Wenn Philosophie, wie Kant und die Aufklärung es einmal gefordert haben, Wissenschaft werden soll, und sie hat es bisher versäumt, es tatsächlich zu sein, so gilt es, mit den Märchen der Metaphysik aufzuräumen, die ständig etwas von Freiheit, Gott und Unsterblichkeit fabulieren. Der Anspruch des Wiener Kreises, mit dem Wittgenstein im engen Kontakt steht, ist gewaltig. Alle philosophischen Probleme sollen mit den Mitteln der logischen Analyse der Sprache gelöst werden. Nur was den Gesetzen der Logik nicht widerspricht, kann Erkenntnis werden. Und deshalb muss alle Philosophie Kritik derjenigen Sprache sein, die bisher eine Verständigung über diese Fragen vernebelt hat. Die Anerkennung, die Wittgenstein unter seinen Wiener Kollegen erfahren hat, vermag indes nicht über die Leere hinwegzutäuschen, die sich in seinem Inneren ausgebreitet hat. Sein bisheriges Leben kommt ihm trostlos vor. Wohin mit sich? Wozu das alles? Er weiß es nicht mehr. Eines ist ihm hingegen klar geworden. Nicht alle Fragen lassen sich wie ein technisches Problem angehen und durch angestrengtes Nachgrübeln auflösen. Nicht alles, was im Leben vor sich geht, untersteht deshalb schon den unveränderlichen Gesetzen der Logik. Im Gegenteil. Es gibt Dinge, über die sollte man besser schweigen. Erst vor kurzem hat Wittgenstein in einem Buchladen in der polnischen Stadt Tarnow ein Reklamheftchen aufgestöbert, das er seitdem wie einen Schatz in seiner Brusttasche bei sich trägt. Kurze Darlegung des Evangeliums von Graf Leo Tolstoi. Für Tolstoi war das Christentum weder Religion noch historisches Ereignis, sondern eine Erzählung, die dem Leben Sinn zu geben versprach. Und ein ähnliches Versprechen, davon ist Wittgenstein überzeugt, hält nun auch der Krieg bereit, in den er gezogen ist. Immer öfter fragt sich Trakl, wie lange er diesem Irrsinn noch standhalten kann. Was nützt ihm all die Großzügigkeit Wittgensteins, wenn die Welt in Abermillionen Stücke zerfetzt wird und er mit ihr? Auf seinem Nachtschrank lagert ein Reklamheftchen mit Texten des schlesischen Barockdichters Johann Christian Günther, von dem Trakl findet, dass man ihn gerade heute in Deutschland wieder lesen sollte. Günthers Verse gehören für ihn zum bittersten, das je ein Dichter geschrieben hat. Trakl kennt die Zeilen auswendig. Ich fürcht, es blitzt von Westen, und Norden droht schon über dich. Du pflügst vielleicht nur fremden Gästen. Ich wünsch es nicht. Gedenk an mich. Du magst mich jagen und verdammen, ich steh wie Bias bei den Flammen und geh, wohin die Schickung ruft. Hier fliegt dein Staub von meinen Füßen, ich mag von dir nichts mehr genießen, sogar nicht diesen Mund voll Luft. An sein Vaterland ist das Gedicht überschrieben, es ist die letzte Strophe. Als Ludwig von Ficker, einer seiner Vertrauten, ihn vor Tagen besuchen kam, hat er Trakl das Gedicht in voller Länge zitiert und die letzten drei Verse wiederholt. Er hat sie leise vor sich hingemurmelt, als wollte er ihre ganze Bitterkeit auskosten. Er spürte, wie sich sein Mundraum dabei zusammenzog, wie seine Zunge immer trockener wurde, wie alles um ihn herum in sprachlosem Entsetzen versank. Jung war Günther gestorben. Mit 27 Jahren, so alt wie er jetzt ist. Depressionen dieser Art sind keine Seltenheit bei Trakl und in entsprechender Umgebung vielleicht kurierbar. Immerhin, als Apotheker weiß er zumindest, wie man hier im Spital an die Morphine und das Kokain herankommt. Wenn es nach Feker gegangen wäre, hätte der ihn jedenfalls gleich mitgenommen und in häusliche Pflege gegeben. Der Chefarzt aber hatte ihn Trakl nur angesehen und den Kopf geschüttelt. Es ging nicht. Für den Fall seines Ablebens hat Trakl verfügt, es sei sein Wille, dass Grete, seine Schwester, alles, was er an Geld und sonstigen Gegenständen besitzt, bekommen soll. Trakls Gedichte haben sich seit dem Krieg verändert. Sein Ton ist zwar nach wie vor romantisch, aber Verse, die früher elegisch durch die hügelige Landschaft geflossen sind, brechen jetzt urplötzlich ab und werden spröde, so ungeheuer ist das, wovon er Trakl zu berichten hat. Am Abend tönen die herbstlichen Melder, von tödlichen Waffen die goldenen Ebenen, und blaue Seen, darüber die Sonne düsterer hinrollt, umfängt die Nacht sterbende Krieger, die wilde Klage ihrer zerbrochenen Münder. Trakl hat Ficker nach dessen Besuch zwei Gedichte für den Brenner geschickt. Das eine Gedicht heißt Klage, das andere Grodeck. Manchmal wundert es ihn selbst, dass es in diesem Schlachthaus von Welt überhaupt noch so etwas wie ein Gedicht geben soll. Als Wittgenstein im Spital ankommt, trifft ihn die Nachricht wie ein Schlag. Georg Trakl ist bereits seit 3 Tagen tot. Wittgenstein ist erschüttert. Er kannte Trakl nicht persönlich, aber die Sache geht ihm nahe. Die Todesursache ist unklar, Lähmung des Herzmuskels, höchstwahrscheinlich eine Überdosis Kokain. Anscheinend hat Trakl schon am 3. November den ganzen Tag über bewusstlos im Bett gelegen. Matthias Roth, sein Offiziersbursche, will durch das Guckloch in der Zellentür beobachtet haben, dass das Herz des Herrn an jenem Tag noch immer schlug. Erst am folgenden Tag sei es vorbei gewesen. Über Nacht muss der Tod eingetreten sein. Wittgenstein hegt kein Interesse daran, von den Ärzten weitere Details zu erfahren. Ob es Selbstmord war oder nicht, was ändert das am Tod dieses Dichters? Just hier gelangt das Denken an ein Ende. Es gibt Dinge, von denen die Philosophie keine Ahnung hat. Probleme, über die zu befinden, ihr die Befugnis fehlt. Was sich in der Sprache der Logik nicht aussagen lässt, lässt sich nicht nur nicht sagen. Nein, man hat dann sogar die Pflicht, davon zu schweigen. Eben das ist der zweite, der ungeschriebene Teil der Lehre, an der er arbeitet. Wittgenstein ist der Überzeugung, dass die philosophische Betrachtung der Welt in 2 Domänen auseinanderfällt, in einen logischen und einen ethischen Teil. Es gibt den Bereich der empirischen Tatsachen. Und über diese Tatsachen kann man, wenn man sich an die logischen Spielregeln hält, sinnvolle Aussagen treffen. Und es gibt den Bereich dessen, was über die Tatsachen hinausgeht und mit Mitteln der Logik nicht mehr zu erfassen ist. Fragen der Lebenspraxis. Im Gegensatz zu seinen Kollegen aus dem Wiener Kreis ist Wittgenstein der Auffassung, dass dieser Bereich das eigentliche Zentrum der Philosophie bildet und gerade deshalb so vehement vor Übergriffen des Denkens verteidigt werden muss. Auf dieses Etwas, über das sich nichts sagen lässt, kann man nur noch zeigen. Was immer sich in der Welt ereignet, mag es Fortschritt oder Rückschritt sein, mögen die Menschen zum Mond reisen oder zum Mars, dieses Zentrum bleibt unangetastet. Selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen und logischen Fragen beantwortet wären, wären die Lebensfragen noch gar nicht berührt. 3 Wochen nachdem er das Krakauer Garnisonsspital aufgesucht hat, erreicht Wittgenstein einen Brief aus Innsbruck, dem Ludwig von Ficker 2 Gedichte von Trakl beigegeben hat, Helian und Kaspar Hauser. Vielleicht ist es die Schwermut Trakls, die ihn sofort in den Bann zieht, der sanft mitschwingende, religiöse Grundton, den jedes Wort durchströmt. Wittgenstein liest die Gedichte und ist ergriffen. Er liest sie wieder und ist erstaunt. Er liest sie ein 3., 4. und 5. Mal und ist erschüttert, verwundert, begeistert. Er versteht sie nicht, aber ihr Ton beglückt ihn. Es ist für ihn der Ton wahrhaft genialer Menschen. Lange Wellen trieben schräg gegen den Strand. Georg Trakl stand da im dunklen Badeanzug, die nackten Füße im Sand und schaute gedankenverloren in die Gegend. Trakl war immer traurig, wenn er glücklich war. Er konnte gar nicht anders. Es war ein Reflex, der sich plötzlich einstellte und besagte, man tat letztlich gut daran, sich gegen die vollendete Schönheit zu wehren. Das äußere Leben war voller Chaos und Fraßgier. Man konnte nicht misstrauisch genug sein. Trakl war von seinen Wiener Freunden Karl Kraus, Peter Altenberg, Elisabeth und Adolf Loos zum Urlaub nach Venedig eingeladen worden. Ludwig und Cäzilie von Ficker kamen aus Innsbruck dazu. Man verlor sich im Gassengewirr der Lagunenstadt, schlenderte am Lido entlang, verzehrte dunkle, überreife Erdbeeren und genoss die letzten Sommertage dieses Augusts 1913. Es waren unbekümmerte Tage. Trakl hatte andere Zeiten erlebt, Zeiten, in denen er an der Verzweiflung, die in ihm aufsteigen konnte, fast zerbrochen wäre. Manchmal, da fühlte er sich schon der Welt entrückt. Und auch hier in Venedig packte ihn immer wieder das Fieber, als würde ein Inferno in ihm wüten. Dann sehnte er den Tag herbei, an dem seine eigene Seele aus diesem Jahrhundert ausbrechen, an dem sie diese Spottgestalt aus Kot und Fäulnis hinter sich lassen konnte. Einige Monate zuvor war ein Gedichtband Trakels im Verlag von Kurt Wolf erschienen. Gedichte, so lautete der schlichte Titel des Bandes, der in der Reihe Der jüngste Tag veröffentlicht worden war und bleibenden Eindruck bei der Kritik hinterlassen hatte. Trakels Verse waren von einer Schwermut erfüllt, die von einem gewaltigen Ereignis Zeugnis ablegte. Nicht nur ihm war die Welt entzweigegangen. Ein namenloses Unglück war über die Menschheit hereingebrochen und hatte sich auf die Erde herabgesenkt. Vorwärts ging es nur noch, wenn man in sich hineinsah. Denn nur hier, ausgerechnet hier, in der Verzweiflung, ließ sich noch ein Stück jener inneren Einheit wiederfinden, die verloren gegangen war. Von dieser Zerrissenheit zu künden, zu stottern, auch zu schweigen, löste für einen Moment ihren Bann. Als Trakel aus seinen Gedanken aufschreckte, hatte es bereits Klick gemacht. Auf dem Lido wimmelt es nur so von Strandfotografen, die zwischen den Badegästen hin und her huschten. Ob am Strand oder im Wasser, in Gesellschaft oder allein, es waren typische Urlaubsszenen, die die Schnappschussjäger einfingen, um sie später für ein paar Lire an die Touristen zu verkaufen. Die Bilder wurden direkt vor Ort im Labor des Fotogeschäfts entwickelt, sodass die Gäste die Fotos erwerben konnten, ehe sie abends mit dem Vaporetto von der Insel zurück nach Venedig fuhren. Trakel wog den glatten Stein in der Hand, den er zuvor zwischen dem Seegras aufgelesen hatte. Die Sonne senkte sich über der Lagune. Es war Zeit zu gehen. Zweiter Teil. Knall. Locarno, 1917. Der Drang nach Freiheit. Ernst Bloch und Max Weber rufen die Republik aus. Es ist genug. Einmal muss begonnen werden. Am besten gleich hier, jetzt. Der Krieg ist nur eine weitere Ausrede für das, was schon seit geraumer Zeit da war und nicht wusste, wohin. Was unter der Oberfläche gärte und nur ein Ventil brauchte. Die Menschen sind blass geworden. Sie versuchen, die Blöße ihrer inneren Leere mit immer neuem Geschwätz zu überdecken, den immer gleichen tollwütigen, amüsiersüchtigen Reflexen. Es ist immer dasselbe. Selten hat Ernst Bloch den Entschluss, diesem Schauspiel ein Ende zu bereiten, stärker verspürt als hier in der Schweiz. Mit Elsa von Stritzky, seiner Frau, ist er in diesem Frühjahr 1917 nach Locarno an den Lago Maggiore gereist. Bloch hat eigentlich einen Auftrag zu erfüllen, aber was kümmern ihn Aufträge, wenn es darum geht, diesen Krieg zu beenden? Quartier haben die Blochs in der Villa Neugeboren bezogen, die etwas oberhalb der Stadt liegt und unter Künstlern und Intellektuellen einen gewissen Ruf genießt. Schon der Dichter Hermann Hesse, Franziska zu Reventlow, die Schwabinger Gräfin, und die aus St. Petersburg stammende Psychoanalytikerin Lou Andreas Salomé haben von hier aus den Blick über den Hausberg, den Monte Cimetta, ins Weite schweifen lassen. Der Dienst an der Front ist Bloch Gottlob erspart geblieben. Karl Jaspers, der Heidelberger Philosoph und Psychiater, hat ihn seiner extremen Kurzsichtigkeit wegen für kriegsuntauglich erklärt. Während Elsa von Stritzky versucht, mit ihrer Arbeit als Bildhauerin voranzukommen, arbeitet Bloch unermüdlich an dem Werk, mit dem er der Öffentlichkeit endlich beweisen möchte, was für ein genialer Geist in ihm steckt. Viele Anläufe hat er bereits unternommen, etliche Systementwürfe geschrieben, immer vergeblich. Das soll sich jetzt ändern. Viel fehlt dem erst Anfang 30-Jährigen nicht mehr für den großen Wurf. Geist der Utopie lautet der Titel des Werkes, das dort, wo schon lange keine Hoffnung mehr wohnt, wieder Platz für den Glauben an die Freiheit schaffen möchte. Die Utopie ist das Neue, das Zukünftige, das sich im Gegenwärtigen bereits andeutet, das noch nicht. Die Utopie sucht nach dem Wahren und Wirklichen dort, wo das bloß Tatsächliche verschwindet. Befreiung von Druck und Muff, Durchbruch in frische Luft und große Weite. Kein Nein, so lautet Blochs Überzeugung, vermag jemals so stark und laut zu sein, dass es nicht von einem verborgenen Ja in ihm übertrumpft und damit besiegt werden kann. Dass Bloch sich in Kriegszeiten in der neutralen Schweiz aufhalten kann, hat er dem Heidelberger Soziologen Max Weber zu verdanken, mit dem er ansonsten über Kreuz liegt. Von ihm, dem harten Wissenschaftsknochen, ist er hierher geschickt worden, um im Auftrag der Zeitschrift für Sozialphilosophie und soziale Theorie, die Weber zusammen mit seinen Kollegen Werner Sombart und Emil Lederer herausgibt, einen Artikel über politische Utopien in der Schweiz zu verfassen. Denn so unterschiedlich Weber und Bloch in ihrer Herangehensweise, ihrem Denken und Schreiben auch sein mögen, beide verbindet ihr Interesse für durchgeknallte Charismatiker und Propheten. Weber selbst war noch bevor der Krieg im August 1914 ausbrach, zweimal an den Lago Maggiore gereist, um sich dort von seinem Nervenleiden zu erholen und Diät zu halten. Datteln, Feigen, Orangen, ein paar Haferkekse, mehr nicht. Zu den Aussteigern, Vegetariern und Anarchisten, die sich auf dem in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen Monte Verita, dem Berg der Wahrheit, tummelten, war Weber zwar stets auf Abstand gegangen. Er hielt sie für Scharlatane, nichts als eine Horde fanatischer Sektierer, die aus der Welt geflohen waren, um dann ihr Heil im primitiven Leben des Naturmenschen zu finden. Gleichwohl war er von der Welt, die sich da vor ihm auftat, dem Spuk aus Gurus, Meistern und Möchtegern-Heiligen fasziniert. Weber interessierte sich für die Formen von charismatischer Herrschaft, die sich in der Bergkolonie herausbildeten. Was Charisma war und wie es auf Menschen wirkte, konnte man gerade an Gusto Gräser, einem der Mitbegründer der Reformsiedlung, studieren. Gräser machte sich zum Medium für alle möglichen Naturheilkräfte, ohne dass ihm auch nur einer seiner Jünger dabei widersprach. Der Glaube an geheimnisvolle Mächte, an die Fähigkeit, Geister zu beschwören, bildete offenkundig eine Art Gegengift zur entzauberten Welt der Moderne, in der alles aufs Ordnen, Vergleichen und Rechnen ankam. Herrschaft war freilich beides. Die grassierende Rationalitätsgläubigkeit ebenso wie der Spiritualismus eines Naturapostels wie Gräser, der auf dem Monte Verita seine Bergpredigten abhalten konnte, wie es ihm gerade so passte. Auch er, Bloch, stand noch in der Anfangszeit des Krieges in Heidelberg im Verdacht, einer dieser windigen Propheten zu sein, vor denen man sich besser in Acht nahm. Na und? Ihn schert es nicht, was die anderen von ihm halten. Bald wird er mit einem so fulminanten Werk durchstarten, dass auch Weber noch sein blaues Wunder erlebt. Max Weber hat den Ausbruch des Krieges in diesem Sommer 1914 kommen sehen. Es ist nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sich die Spannungen entladen würden, die sich seit dem Attentat auf den österreichischen Thronfolger am 28. Juni aufgebaut hatten. Jetzt ist der Krieg da. Mit Sorge hat Weber bereits in den vergangenen Monaten beobachtet, wie Deutschland immer tiefer in einen Konflikt hineinrutschte, in dem es militärisch nur unterliegen kann. Zu übermächtig sind die Großreiche, zwischen denen das Land eingequetscht liegt. Bis zuletzt hat er gehofft, der Krieg ließe sich irgendwie vermeiden. Nun bleibt keine andere Wahl, als sich ihm zu stellen, auch wenn die Hoffnung auf eine innere Demokratisierung des Landes damit wohl vorerst gestorben ist. Trotzdem, auch er, Weber, würde am liebsten in die Schlacht ziehen. Blumen geschmückt, von Frauen und Kindern verabschiedet. Groß und wunderbar hat er in den ersten Stunden des Krieges das Schicksal empfunden, vor dem das Land in diesem welthistorischen Augenblick steht. Endlich schlägt die Stunde der Entscheidung. Ob katholisch oder protestantisch, ob konservativ oder sozialistisch, ob monarchistisch oder demokratisch, nicht mehr diese oder jene Weltanschauung zählt, sondern die Gemeinschaft. Wie er nun jedoch feststellen muss, ist es gar nicht so leicht, Soldat zu werden. Die Kasernen sind mit Freiwilligen überfüllt und er mit seinen 50 Jahren ist anscheinend zu alt, um in die Reihen der aktiven Vaterlandsverteidiger aufgenommen zu werden. Es kränkt ihn zutiefst, kratzt an seiner Ehre, dass man ihm nur die Aufsicht über das Lazarettwesen in Heidelberg übertragen hat. Während alle Welt von einem dunklen, mächtigen Gefühl erfasst wird, darf er als Leutnant der Reserve Krankendienst schieben. An einer Tradition will Weber aber auch in diesen denkwürdigen Kriegstagen festhalten, und das sind die wöchentlichen Treffen von Freunden, Kollegen und Studenten, zu denen er seit nunmehr 2 Jahren jeden Sonntag um 17 Uhr zu sich in die Villa Fallenstein einlädt. Nach vorne raus der glitzernde Neckar, nach hinten raus der üppige Garten, in dem uralte Bäume herrschsüchtig ihre Arme über das Anwesen ausbreiten. Es gibt nichts, was nicht besprochen und diskutiert wird in seinem Haus. Die Atmosphäre ist liberal, jedes Wort, das gesprochen wird, soll gehört werden. Freunde wie Karl Jaspers gehören zum Kreis, Schüler wie der ungarische Literaturkritiker Georg Lukasch, aber auch Kollegen wie der George-Vertraute Friedrich Gundolf, dem der Ton nie hoch genug sein kann, wenn es um die großen Geister der Geschichte geht, um kosmisch beseelte, heroische Menschen wie Goethe, Hölderlin, Napoleon, Nietzsche und natürlich auch George. Selbst auswärtige Gäste wie der Berliner Großstadtsoziologe Georg Simmel haben in der Vergangenheit nicht den weiten Weg in den Süden gescheut, um an der sonntäglichen Zusammenkunft bei Weber teilzunehmen. Heidelberg ist kein verschnarchtes Nest mehr, über dem noch mit hörbarem Flügelschlag der Geist der Vorväterzeit schwebt. Max Weber hat es zur Hochburg der modernen Soziologie gemacht – einer neuen Disziplin, die das soziale Handeln in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will. Von der Philosophie, den Märchengeschichten vom rastlosen Weltgeist, ist in einer durchrationalisierten Welt keine Orientierung mehr zu erwarten. An ihre Stelle soll jetzt die Soziologie treten, die mit ihrem Werkzeug die Gesellschaft der Bürokratie und des Kapitals viel genauer sezieren kann. Nur einer fällt bei den Sonntagsgesellschaften aus der Rolle. Ein gewisser Ernst Bloch, den es vor 2 Jahren samt einem Empfehlungsschreiben von Webers Kollegen Simmel aus Berlin hierher nach Heidelberg verschlagen hat. Bloch redet impulsiv, wenn das Wort an ihn fällt. Er mag es zu erzählen und dabei gleichsam immer einige Zentimeter über dem Boden zu schweben. Bloch spricht mit einer überschäumenden Mischung aus Ernst und Witz, würzigen Anekdoten und tiefsinnigen Zitaten, während Weber die Diskussion zumeist zurückgezogen von einer Ecke des Salons aus verfolgt, um nicht zu sehr im Mittelpunkt zu stehen, platzt ihm bei den Monologen Blochs regelmäßig der Kragen. Schluss mit der Show. Weber fährt Bloch direkt in die Parade. Bloch schwadroniert, wie es unter den Jungen gerade Mode ist. Überall der gleiche utopische Glaube, ein Messias werde erscheinen, die Angst bannen und das Elend der Menschen tilgen. Erfindungsreicher Unfug sind Blochs apokalyptische Spekulationen, die er vor sich herträgt, als wäre soeben der Weltgeist durch den Raum geschritten. Auch seine Webers Frau Marianne, die seit Jahren ein aktives Mitglied der aufkommenden Frauenbewegung ist und bei den Jo Fix im Hintergrund die Fäden zieht, kann bei den Faxen, die Bloch veranstaltet, nur die Augen verdrehen. Da mag die elementare Natur, die in den vulkanartigen Auftritten Blochs hervorbricht, noch so eindrücklich sein. Der Typ nervt. Als Anwalt der Wissenschaft würde Weber diesem Quälgeist am liebsten die Koffer an den Zug bringen lassen. Falsche Propheten haben in der Wissenschaft so wenig verloren wie verführerische Demagogen in der Politik. Die Maximen des Forschers, davon ist er zutiefst überzeugt, können nur nüchterne Wahrheit und unbestechliches Denken lauten. Geniale Ideen mag Bloch vielleicht haben, aber von wissenschaftlicher Erkenntnis, der Kunst des Zweifelns, Prüfens und Verwerfens versteht er nichts. Zwar kann auch noch so disziplinierte und penible Forschung nicht den genialen Einfall eines Querkopfes herbeizwingen, doch genauso wenig wird umgekehrt die brillante Idee des Dilettanten jemals die asketische und über Jahre hin fortgesetzte Arbeit eines Fachmanns ersetzen. Kurzum, wahre Autorität auf dem Gebiet der Wissenschaft gebührt nur dem, der rein der Sache dient. Auch ohne Krieg ist das Leben in der Schweiz aufreibend. Während Elsa von Stritzky nun schon seit Wochen in der engen, unbeheizbaren Mansarde krank im Bett liegt, muss Bloch zusehen, dass Geld in die Kasse kommt. Der Vorschuss von Weber reicht nicht einmal für die Hälfte der Miete aus. Aber wenn man sich auf eines in der Schweiz verlassen kann, dann ist es das gut geölte Netzwerk der Emigranten. Als das Angebot kommt, als Redakteur bei einer politischen Zeitschrift anzuheuern, zögert Bloch keinen Augenblick. Freie Zeitung, unabhängiges Organ für demokratische Politik, heißt das von den Exilanten herausgegebene Blatt. Es soll ab morgen, dem 14. April 1917, zweimal wöchentlich, mittwochs und samstags, mit jeweils 4 Seiten Umfang erscheinen. Die Ausrichtung, die die Zeitungsmacher verfolgen, ist ebenso klar wie entschieden. Keine Versöhnung im Kampf gegen die Kriegsurheber und die sie stützenden Kasten. Kein Friede, keine Verständigung, ehe nicht Preußen in Deutschland aufgelöst ist und Österreich sich im Sinne des Selbstbestimmungsrechts seiner verschiedenen Völkergruppen neu organisiert hat. Neben Bloch gehören Emigranten wie der Dichter Hugo Ball, Karl von Ossietzky, der Publizist, oder auch das Schriftstellerpaar Claire und Yvon Goll der Redaktion an. Hunderte Hefte der ersten Ausgabe sind bereits im Druck. Die Schweiz ist ein Mekka für Exilanten. Noch immer kommen täglich neue Künstler, Revolutionäre und Friedensapostel ins Land, die das tun, was sie am besten können. An den Gestaden einer auslaufenden Epoche von einer besseren und gerechteren Welt zu träumen. Der französische Schriftsteller Romain Rolland lebt schon seit Beginn des Krieges in der Schweiz. Ebenso die bei Kriegsausbruch zu feindlichen Ausländern erklärten Maler Wassily Kandinsky, Alexei von Jawlensky und Marianne von Werefkin, die dem Schriftsteller und Weltweisen Hermann Hesse aus Deutschland auf den Fuß gefolgt sind. Zürich ist über Nacht zur Metropole des europäischen Geistes aufgestiegen und nun macht auch noch eine neue Kunstrichtung von sich reden, die sich den Namen Dada gegeben hat. Dada ist Anfang 1916 in einer Zürcher Künstlerkneipe, dem Cabaret Voltaire, von Hugo Ball und Emmy Hennings, ebenfalls Dichterin und Performerin, erfunden worden. Dada, das ist das Gegenprogramm zum Pathos der Kriegsgesänge, die die Seele Europas ausgezehrt haben. Eine Generation im Aufstand. Dadaistische Werke, wenn man von Werken im empathischen Sinne überhaupt noch reden kann, sind so zerstückelt wie die verstümmelte Welt, der sie den Spiegel vorhalten. Der Dadaismus will Antikunst sein, eine Kunst, die sich dazu bekennt, Unsinn zu produzieren. Und zwar nichts als Unsinn. Allzu leichtfertig dürfen die Emigranten aber auch in der Schweiz nicht sein. Kein Hotel in Zürich, Bern, Basel oder Genf, in dem nicht Agenten der kriegsführenden Mächte lauern, in großen Fauteuils in der Lobby sitzen und sich die Zeitung vor die Nase halten, um möglichst unbemerkt die Gespräche der anderen Gäste zu belauschen. Kaum dass ein Intellektueller von Rang in der Stadt eintrifft, wissen es schon die Botschaften der Kriegsparteien und eine Stunde später die Regierungen in London, Paris und Berlin. Am Ostermontag, dem 9. April 1917, nur 5 Tage bevor die erste Ausgabe der Freien Zeitung erscheint, versammelt sich eine Reisegruppe im Gasthaus Zähringer Hof am Züricher Hauptbahnhof. Abschiedsreden werden gehalten, ein Grußwort im Namen der Gruppe verlesen, erst auf Deutsch, dann auf Französisch. Zur Gruppe gehören 32 Personen, fast ausnahmslos russische Exilanten, die kurz vor der Abreise stehen, zurück in die Heimat. Unter ihnen ist auch ein kleiner, strengstirniger Mann, der die letzten Wochen und Monate so unauffällig gelebt, seine Tage so zurückgezogen im Lesesaal der Bibliothek verbracht hat, dass er auf den Radarschirmen der ausländischen Agenten irgendwann nicht mehr aufgetaucht ist. 14 Jahre ist er nicht mehr in Russland gewesen. Die Fahrt soll von der Schweiz über Deutschland und Schweden bis zum finnischen Bahnhof von Petrograd führen. Keine leichte diplomatische Angelegenheit in Zeiten des Krieges. Nachdem ihnen die Länder der Entente zunächst die Durchfahrt versperrt hatten, erteilte ihnen die oberste Heeresleitung in Berlin schließlich doch die Erlaubnis zur Durchreise. Die Rückkehr der Gruppe nach Russland, so die Hoffnung der Deutschen, werde die dortige Führung schwächen und dadurch die Ostfront entlasten. Größtmögliches Chaos stiften, heißt die schlichte Devise der Generäle, die sich seit der Kriegserklärung der Vereinigten Staaten vor einer Woche gezwungen sehen, alle Kräfte an der Westfront zu bündeln. Solange in Russland jedoch die Revolution voranschreitet, ist mit einer Offensive aus dem Osten nicht mehr zu rechnen. Man will dem eigenen Land eine Ruhepause gönnen und der Gegner soll sich in der Zwischenzeit am besten selbst zerreiben. Die Aufrührer kennen das Risiko, das sie mit ihrer Liaison mit den Deutschen eingehen. Ihnen ist klar, dass das, was sie vorhaben, in Russland nichts anderes als Hochverrat ist. Sie gehen den Pakt mit dem Teufel dennoch ein, weil sie wissen, dass sie keine Zeit zu verlieren haben. Nach der Abdankung des Zaren Mitte März steht das russische Kaiserreich Kopf. Wenn in Moskau die Revolution erst einmal gesiegt hat, wird ohnehin niemand mehr nach den Mitteln und Wegen fragen, die zu ihr geführt haben. In 7 Tagen soll der Zug am Bahnhof in Petrograd eintreffen. Dort werden sie bereits von den Bolschewiki erwartet. Als allseits bekannter und geschätzter Soziologe ist Max Weber ein genauer Beobachter des politischen Zeitgeschehens und einer der größten Kritiker des Kaisers. Die Eitelkeit Wilhelms II. Widert ihn regelrecht an. Nicht mehr lange, davon ist er fest überzeugt. Und Deutschland wird sich fragen müssen, ob es auch nur einen Tag länger unter der Herrschaft dieses Fatzkes dulden will oder aber endlich das preußische Dreiklassenwahlrecht reformiert und den Weg hin zu einer parlamentarischen Demokratie einschlägt. Es ist unerträglich. Weber hat von dem Überfall der Deutschen auf Belgien gehört. Von Schandtaten, wie sie die Geschichte selbst in ihren blutigsten Zeiten noch nicht hervorgebracht hat. Den ganzen August über habe die deutsche Armee unter der Bevölkerung gewütet, Städte zerstört, die Universitätsbibliothek in Löwen in Brand gesetzt. Wut, Ohnmacht, Scham, alles auf einmal. Jetzt heißt es politisch Partei ergreifen. Bald wird Deutschsein keine Herkunft mehr sein, geschweige denn eine Würde, sondern nur noch ein Steckbrief, auf dem die Verbrechen von deutschen Soldaten aufgelistet sind. Seine Unterschrift unter den Aufruf an die Kulturwelt, der am 4. Oktober 1914 in allen großen Zeitungen Deutschlands erschienen ist und nur so vor patriotischem Pathos trieft, wollte Weber deshalb auf gar keinen Fall leisten. Von Vaterlandsliebe erfüllt ist er zwar allemal, aber das, was in Belgien passiert ist, hat mit dem Land, für das sein Herz schlägt, nichts mehr zu tun. Die Initiatoren des offenen Briefes bestreiten die Vorwürfe, die die Kriegsgegner gegen Deutschland erheben. Es sei nicht wahr, schreiben sie, dass Deutschland den Krieg verschuldet habe. Es sei nicht wahr, dass Deutschland die Neutralität Belgiens verletzt habe. Frankreich und England hätten dasselbe getan, wäre Deutschland ihnen nicht zuvorgekommen. Es sei nicht wahr, dass Leben und Eigentum auch nur eines Belgiers durch deutsche Soldaten angetastet worden seien, ohne dass Notwehr es gebot. Und im Übrigen sei der Kampf gegen die deutsche Nation sehr wohl ein Kampf gegen die deutsche Kultur. Glaubt uns, glaubt, dass wir diesen Kampf zu Ende kämpfen werden als ein Kulturvolk, dem das Vermächtnis eines Goethe, eines Beethoven, eines Kant ebenso heilig ist wie sein Herd und seine Scholle, endet das Pamphlet, das 93 Wissenschaftler, Künstler, Schriftsteller unterzeichnet haben, darunter so namhafte wie der Literaturnobelpreisträger Gerhard Hauptmann, der Leiter der Bayreuther Festspiele Siegfried Wagner, der Biologe Ernst Haeckel und der Physiker Max Planck. Deutschlands beste Köpfe. Und er, Weber, soll dazu verdammt sein, die Spitäler zu beaufsichtigen und damit diesen Krieg auch nur einen Tag noch länger zu unterstützen? Die erste Ausgabe der Freien Zeitung wird in den Propagandaabteilungen der Kriegsparteien auf Widerstand stoßen, darüber ist sich Bloch im Klaren. Die Zeitung mochte sich zwar nicht im Krieg befinden, dafür aber sehr wohl im Kampf gegen den Krieg und gegen das politische System, das ihn in alle Welt exportiert. Aus dem geistigen Wirrwarr der Gegenwart wollen die Anti-Kaiser-Germans, wie sie von den Engländern jetzt nur noch gerufen werden, wieder die Grundidee der Demokratie herausschälen. Es sind die republikanischen Prinzipien der französischen Revolution, denen sich die Macher verschrieben haben. Individuelle Freiheit und politische Selbstbestimmung. Je mehr das alte System, die Monarchie, in der Vergangenheit eben diese Prinzipien mit Füßen getreten hat, desto mehr gilt es jetzt, die Stimme zu erheben gegen Autokratie und Despotismus, gegen Gottes Gnadentum und dynastische Regierungsmethoden, gegen das Ausmaß der Zerstörung und die Gefahren einer bevorstehenden Selbstvernichtung Europas. Auch der amerikanische Präsident Woodrow Wilson hat am 22. Januar 1917 in seiner Ansprache vor dem US-Kongress nur wiederholt, was vor kaum mehr als 100 Jahren der Königsberger Philosoph Immanuel Kant als erste Vorbedingung für den ewigen Frieden gefordert hatte. Die bürgerliche Verfassung in jedem Staat soll republikanisch sein. Für einen Frieden ohne Sieg hat Wilson in seiner Rede vor den Abgeordneten und Senatoren in Washington geworben, denn ein Sieg einer der Kriegsparteien werde lediglich einen Frieden bedeuten, den man dem Verlierer aufzwinge. Allein ein Frieden zwischen gleich und gleich sei von Dauer, hat Wilson ganz in Übereinstimmung mit Kants Idee des Völkerbundes, einer friedlichen Koexistenz zwischen den Staaten, erklärt. Augenscheinlich hoffte er darauf, drüben in Europa damit auf offene Ohren zu stoßen. Wilhelm II. Hat den Appell Wilsons jedoch ignoriert und dafür nun die Quittung bekommen. Die Vereinigten Staaten, die sich aus den Streitigkeiten der alten Welt bisher stets herausgehalten haben, haben dem Deutschen Reich am 6. April 1917 den Krieg erklärt. Die Nachricht ist noch keine Woche alt. Amerika als Feind ist dem Hohenzollern-Narren offenbar 100-mal lieber als ein Amerika als unparteiischer Friedensrichter. Es gibt viele im Deutschen Reich, die immer noch so wie er denken. Kein Friede ohne deutschen Sieg, keine Nachgiebigkeit gegenüber der Demokratisierung, kein Christentum ohne die Unterstützung der eisernen Faust und des blinkenden Degens, kein Gott, der nicht als Herr der Heerscharen, als eine Art von alleroberstem Kollegen Wilhelms II. Verehrt würde. In seiner Osterbotschaft, einen Tag später, am 7. April 1917, hat der Kaiser zwar eine Wahlrechtsreform für die Zeit nach dem Krieg in Aussicht gestellt, das Dreiklassenwahlrecht soll durch die Einführung direkter und geheimer Wahlen ersetzt werden, aber auch dieser leicht zu durchschauende Versuch, den Burgfrieden im eigenen Land zu bewahren, kann am Grundübel nichts ändern. Die preußische Kaste deckt sich nicht mehr mit dem deutschen Volk. Für Bloch ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch die Letzten begreifen werden, dass mit dem Haus Hohenzollern kein Staat mehr zu machen ist. Eine sozialistische Republik muss her. Der Kaiser hat die deutsche Nation die längste Zeit zum Narren gehalten. Man spürt, es kann kaum noch schlechter werden. Als Max Weber am 29. Mai 1917 auf Burg Lauenstein mitten im Thüringer Wald eintrifft, sind auch dort die Nerven zum Zerreißen gespannt. Da eine militärische Niederlage kaum noch abzuwehren sein wird, gilt es nun, die Weichen für die Zeit nach dem Krieg zu stellen, für eine demokratische Entwicklung Deutschlands. So sehr Weber in der Wissenschaft für eine kühle Sachlichkeit steht, so entschieden tritt er als politischer Mensch in Erscheinung, wenn es um die Zukunft des Landes geht. Einmal in jungen Jahren wäre er beinahe selbst in die Politik gegangen, aber die Reichstagskandidatur, die ihm die Nationalliberalen anboten, schlug er aus, weil er nicht recht in die Parteienlandschaft hineinpassen wollte. Und daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Mit den Nationalliberalen teilt er den Individualismus, aber nicht die sozialpolitische Haltung. Bei den Linksliberalen vermisst er das nationalpolitische Pathos, wohingegen er ihre demokratischen Ideale bejaht. Bleibt also nur der eigene Weg. Wenn es etwas gibt, das Wissenschaft und Politik für Weber verbindet, dann ist es das Einstehen für eine Überzeugung. Abgekartete Spielchen und faule Kompromisse sind seine Sache nicht. Organisiert hat die Thüringer Tagung der Jenaer Verleger Eugen Diederichs. Dieser hat alles im Verlagsprogramm, was dem deutschen Kulturbürger schmeckt. An einen Sieg denkt zwar auch Diederichs schon lange nicht mehr, aber er hegt noch immer die Hoffnung, dass bei diesem Krieg etwas Positives herauskommt, und sei es nur, dass es nach der Niederlage mehr geistiges Engagement in Deutschland geben wird als vor dem Krieg. Diederichs ist überzeugt von der gemeinschaftsstiftenden Kraft einer Kulturelite. Und also hat er Gelehrte, Künstler, politische Schriftsteller, Lebensreformer und die freideutsche Jugend eingeladen, auf dass diese miteinander über den Sinn der Gegenwart und die Aufgaben einer kommenden Zeit sprechen. Der Dichter Richard Dehmel ist ebenso zugegen wie der Bildhauer Hans Kröger, außerdem viele Professoren, darunter der Historiker Friedrich Meinecke und Werner Sombart, Webers Soziologenkollege. Aber auch junge Menschen wie der Märzredakteur Theodor Heuss oder der Dichter Ernst Toller haben den Weg nicht gescheut. Wann, wenn nicht jetzt? Gerade die jüngeren Teilnehmer verlangen, reinen Tisch zu machen. 3 Jahre unerhörter Zerstörung haben nichts mehr übrig gelassen, an dem man sich moralisch noch aufrichten könnte. Stattdessen herrscht überall nur ohrenbetäubendes Schweigen. Vor allem diejenigen, von denen man sich ein erlösendes Wort am meisten erhofft, schweigen in diesen Tagen am lautesten. Von Gerhard Hauptmann beispielsweise, dem Dichter der Weber, der den Krieg einst verdammt und den Frieden gepriesen hatte, kein Wort. Tagelang wird geredet und diskutiert auf Burg Lauenstein. Man trifft sich im Rittersaal oder im Hof. Die Zeit scheint stillzustehen über den Höhen des Thüringer Waldes. Die vorgaukeln, alles sei noch wie einst. Dabei ist nichts mehr wie zuvor. Das Land, für das man zu sterben bereit gewesen ist, gibt es nicht mehr. Aus den Städten sind Heerlager geworden, aus Staatsbürgern Militäranwärter und aus dem deutschen Geistesleben eine Sache des verächtlichsten Opportunismus. Jeden Tag bringen die Zeitungen Nachrichten von neuen Toten, neuen Verwundeten. Derweil haben die jüngeren Teilnehmer die Hoffnung auf einen unbedingten, unbestechlichen Geist noch nicht aufgegeben. Sie warten auf das Wort eines intellektuellen Führers, dem sie vertrauen können. Sie warten auf einen wie Max Weber. Als Ernst Bloch nach 2 Jahren Arbeit in diesen Maitagen 1917 sein Werk »Geist der Utopie« zum Abschluss bringt, sieht er die Zeit für eine Revolution gekommen. Wie nun? Es ist genug. Nun haben wir zu beginnen. In unsere Hände ist das Leben gegeben, lauten die ersten Sätze, die das ganze Programm seiner Philosophie enthalten. Für Bloch steht fest, eine Utopie geht nicht erst im Jenseits auf, sie ist im Hier und Jetzt zu verwirklichen. Blochs Überlegungen verstehen sich in der Nachfolge des dänischen Philosophen Søren Kierkegaard als Selbstbefragung des menschlichen Daseins. Nur das Dasein lehrt Kierkegaard, das Verantwortung für seine Lebensgeschichte übernimmt und sich konsequent zu dem macht, was es ist und sein soll, ist wahres Dasein. Ein starkes Bekenntnis zur Identität mit sich selbst. Auch Bloch sieht das so, selbst wenn es mit einer schmerzlichen Einsicht verbunden ist. Manchmal, so scheint es, muss die Welt erst durch die Katastrophe hindurch, durch ein Fegefeuer, um zu einem neuen Anfang zu finden. Denn entsteht nicht eben gerade daraus, aus der Not sich entscheiden zu müssen, schließlich auch der Hunger, sich befreien zu wollen? In Russland kann man augenblicklich jedenfalls gut beobachten, was es heißt, eine Wahl zu treffen. Tausende Fabrikarbeiter sind in diesem Frühjahr mit roten Fahnen auf dem Newski-Prospekt erschienen und haben Zar Nikolaus II. Schließlich zur Abdankung gezwungen. Und auch in Deutschland gibt es seit Ostern mit der USPD einen neuen Zusammenschluss linker Sozialdemokraten. Wenn die Arbeiter erst wieder aus den Schützengräben zurückkehren, wird es nach dem Frieden der Siegermächte schon noch einen echten Krieg und einen echten Sieg geben. Die Monarchie hat abgewirtschaftet. In Deutschland wie überall. Webers Hauptkontrahent auf der Tagung ist Max Maurenbrecher. Der deutschnationale Politiker und Lebensreformer propagiert die Sakralisierung des Staates und die Aristokratisierung der Gesellschaft. Im Krieg sieht er eine Schickung Gottes, im demokratischen Individualismus dagegen den Fluch der Zeit. Maurenbrecher erhält viel Beifall, vor allem von den Älteren. Weber, dem alle Staatsromantik zuwider ist, attackiert Maurenbrecher und mit ihm die gesamte Professorenschaft, die vor lauter Hirngespinsten die Wirklichkeit nicht mehr sehen will. Er versucht, die Fahne des Parlamentarismus hochzuhalten, höher denn je. Die zahllosen politischen Fehler des wilhelminischen Zeitalters stehen ihm klar vor Augen. Das Deutsche Reich sei immer noch ein Obrigkeitsstaat und das Volk habe keinen Einfluss auf die staatliche Willensbildung. Es sei notwendig, dass das preußische Klassenwahlrecht verschwinde, dass die Beamtenherrschaft beendet, die Regierung parlamentarisiert und die staatlichen Einrichtungen demokratisiert würden. Und noch während Weber seine Salve auf Maurenbrecher abfeuert, spürt er, wie die Jungen an seinen Lippen hängen. So sehr er auch den Politiker und den Gelehrten in sich scharf zu unterscheiden weiß, für die Jugend bleibt er ein und derselbe Max Weber, ob er nun das eine Mal wissenschaftlich die Welt entzaubert oder das andere Mal mit dem Charisma seiner Person das Wort an sich reißt. Kein Faktenhuber, sondern ein Sinnhuber, ein Gelehrter, der die Suche nach Wahrheit nicht als Hetzjagd nach Einfluss und Geltung versteht. Und doch kann auch er der Jugend den Weg nicht weisen. Niemand kann das. Schwärmerei, die aus dem Alltag harter Kämpfe in das Jenseits falschen Pathos flüchtet, ist ihm Weber fremd. Er ist ein Lehrer, kein Führer. Er lehnt es ab, Meister und Prophet zu sein. Er ist ein Wissenschaftler, der Probleme nur aufzeigen, aber nicht lösen, der die innere Logik einer Weltanschauung nur darlegen, aber nicht ihrem Wert nach beurteilen kann. Darin glaubt Weber sein Handwerk zu verstehen. Der Katheder der Universität hat noch nie für eine Bergpredigt getaugt. Aber wohl zu keinem Zeitpunkt der Geschichte war es gefährlicher als heute, über den Sinn der Welt zu spekulieren. Während auf den Schlachtfeldern draußen weiter der Krieg trommelt und täglich tausendfach gestorben wird. Der Prophet, nachdem sich in diesen unruhigen Zeiten so viele aus der jüngeren Generation sehnen, ist nicht da. Und er wird auch nicht kommen. Nicht heute, nicht morgen. Es ist vielmehr ihrer aller Schicksal, in einer gottfremden, prophetenlosen Zeit zu leben. Nur eines weiß Weber genau. Wenn dieser Krieg zu Ende ist, wird er Wilhelm II., ihre kaiserliche und königliche Hoheit, so lange beleidigen, bis ihm der Prozess gemacht wird. Nur zu. Und dann sollen die verantwortlichen Politiker, die Bülows, Bethmann-Hollwegs, Tirpitze und wie sie alle heißen, gezwungen werden, unter Eid auszusagen. Paris 1922, das Abenteuer der Avantgarde. James Joyce und Marcel Proust besteigen das Taxi in die Zukunft. Genauso wie das Leben zu kurz ist, um schlechte Bücher zu lesen, ist es auch zu kostbar, um auf schlechte Abendgesellschaften zu gehen. Dass James Joyce sich dennoch hat überreden lassen, der Einladung von Sidney und Violet Schiff zu folgen, kann er sich schon selbst nicht mehr erklären. Er bereut es sogar. Die beiden britischen Kunstmäzene haben ihr Engagement mal wieder auf die Spitze getrieben. Es geht um eine Opernpremiere und ein anschließendes Diner im Pariser Hotel Majestic, das dem Londoner Ritz an Glanz und Luxus in nichts nachsteht. Und wie immer, wenn die Schiffs geladen haben, soll es auch an diesem 18. Mai 1922 um ganz wichtige und bedeutende Künstler gehen. Wie sich die Zeiten geändert haben. Dabei ist der Krieg noch gar nicht so lange her. Die Friedenskonferenz von Versailles liegt erst 3 Jahre zurück. Hier im Hotel Majestic hat sich damals die britische Delegation einquartiert. Journalisten, die über die Gänge flirren auf der Suche nach Stories oder Interviews, Sekretärinnen, die Papierstöße auf den Armen balancieren, Diplomaten, die sich von der Lobby aus zu vertraulichen Gesprächen zurückziehen, Geschäftsmänner, die nach einem schnellen Deal Ausschau halten. Und immer ist Vorsicht im Kontakt mit dem Hotelpersonal geboten. Man darf auf keinen Fall riskieren, dass sensible Informationen nach draußen an die Öffentlichkeit gelangen. Keines dieser Gespenster spukt heute Abend mehr durch die Säle. Stattdessen englische, amerikanische, indische Millionäre. Üppig gedeckte Tafeln, Kellner im Frack. Die funkelnden Kronleuchter bringen das Bling-Bling nur umso heller zum Scheinen. Es gibt russisches Hors d'œuvre, Bœuf à la Gelée, Poulet à la Financière, Lobster à l'Américain. Von allem zu viel, es soll den Herrschaften und den hochverehrten Damen an nichts fehlen. Draußen die Avenue Kléber, vom Arc de Triomphe bis zum Trocadéro, dem etwas in die Jahre gekommenen Palais für die Weltausstellung von 1878. Paris, die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts, hat noch lange nicht vor, das Zepter abzugeben. Joyce blickt in die Runde. Pablo Picasso ist da, Igor Strawinski und Sergei Diaghilev, ihr umtriebiger Impresario. Er hat am Abend Strawinskis Ballett Le Renard auf die Bühne der Pariser Oper gebracht. Eine Burleske, in der sich akrobatischer Tanz und Gesang auf eine neue, bisher nie dagewesene Weise verbinden. Ungewöhnlich das Ganze, wie immer, wenn Strawinski den Taktstock geführt hat. Er selbst nennt seine Technik zu komponieren polytonal. Mehrere Tonarten sollen sich überlagern. Über Diaghilev sind die Schiffs auch an Strawinski und Picasso herangekommen. Strawinski dirigiert schon etliche Jahre für ihn und Picasso hat diverse Bühnenbilder für ihn angefertigt. Diaghilev hat im Vorfeld weder Kosten noch Mühen gescheut, um für das Stück die Werbetrommel zu rühren. Er weiß, wie man ein Publikum erobert. Im Figaro ist an diesem Morgen ein Artikel erschienen, in dem Strawinski, der Emigrant, seine Liebe zu Tschaikowski, dem russischen Nationalhelden und Melodienvirtuosen, bekundet. Tschaikowski sei es gelungen, russische und westeuropäische Einflüsse miteinander zu verbinden. Genau das will auch Strawinski. Er hat sein Leben lang Russisch gesprochen. Er denkt auf Russisch, musiziert auf Russisch. Russisch ist seine Art, sich auszudrücken. Und er hat nicht vor, daran etwas zu ändern, mag Moskau ihn auch exkommunizieren. Es ist seine Art, sich gegen Lenins Zensurpolitik, gegen eine ideologisch konforme Kunst zu wehren. Wohin soll das eine wie das andere führen? Will man am Ende all die unliebsamen Geister, die Philosophen und Schriftsteller, die Künstler und Journalisten mit einem Dampfer außer Landes schaffen? Der heutige Abend ist dennoch ein Flop gewesen. Jedes Mal, wenn sich das Publikum gerade an Strawinskis neuen Stil gewöhnt hat, kommt er schon wieder mit einer neuen Idee um die Ecke. Und jedes Mal weiß das Publikum nicht recht, ob es die Arbeit nun für genial oder vollständig misslungen halten soll. Die Ausschreitungen, die Pfiffe und Tumulte, die es bereits nach der Uraufführung von Le Sacre du Printemps 1913 im Théâtre des Champs-Élysées gegeben hat, sind längst zur Legende geworden. Strawinski will seiner Zeit voraus sein. Und dafür muss er sich von einem Trapez zum anderen schwingen. Er hasst das falsche Bewusstsein der Mittelmäßigkeit. Permanente Innovation. Das ist es, wonach er strebt. Weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft leben, nur in der Gegenwart sein. Wie Picasso, der auch jetzt nicht eine Sekunde länger stillsitzen kann, eine Serviette nimmt und anfängt, mit wenigen Strichen Strawinski zu zeichnen. Es gibt Menschen, Bewunderer, die sagen, Gott habe, als er sich am siebten Tag zur Ruhe setzen wollte, bemerkt, dass neben all den Werken, die er bereits vollendet hatte, noch immer eines fehlte und Pablo Picasso erschaffen. Nur er, Joyce, fühlt sich lustlos und unpässlich an diesem Abend. Viel zu spät und einigermaßen unsicher auf den Beinen ist er in die Runde hineingestolpert, den Kopf auf die Hände gestützt, das Glas vor sich, schaut er ins Leere und sagt kein Wort. Dabei hätte er doch durchaus Grund zum Feiern. Erst vor wenigen Monaten ist sein Ulysses erschienen, pünktlich zu seinem 40. Geburtstag, nach 8 Jahren Arbeit. Ein Jahrhundertwerk, findet zumindest Joyce. Die gelehrte Klasse würde noch in Generationen darüber streiten, was er an Rätseln und Geheimnissen darin versteckt hat. Er wüsste es selbst nicht mehr zu sagen. Alles schließt sich hier zu einem einzigen Bewusstseinsstrom zusammen. Ein Tag im Leben des Anzeigenwerbers Leopold Blom, 24 Stunden auf Tour durch Dublin, seine Heimatstadt. Ständig kreuzt jemand seinen Weg, rattern die Gedanken. Unablässig geht es hinunter, abwärts ins Halbdunkel des Bewusstseins mit seinen Untiefen und Stromschnellen. Jede Figur hat ihren eigenen Sound, ihren eigenen Rhythmus, ihr eigenes Tempo. Verborgene Gezeiten, die hin und her schwappen. Eine unendliche Odyssee. Immer wieder nickt Joyce kurz weg. So abrupt, dass er keine Zeit hat zu denken, jetzt schlafe ich ein. Für einen Moment schnarcht er sogar leise vor sich hin, um dann mit einem Ruck hochzuschrecken. Die Runde am Tisch ist nämlich in Bewegung geraten. Eine kleine, elegante Gestalt in Schwarz mit weißen Glacé-Handschuhen hat sich zu ihnen gesellt. Kurze Verbeugung nach allen Seiten. Gestatten Sie, Marcel Proust. Da stehen sie also, die französischen Soldaten, die fünf Entstellten mit ihren Verbänden, ihren zerhauenen Visagen. In der mittleren Fensternische hat man sie platziert, direkt hinter dem Schreibtisch, an dem gleich die deutsche Delegation Platz nehmen und das ausgefertigte Vertragswerk unterzeichnen soll. Die Deutschen sollen den Atem dieser versehrten Männer im Nacken spüren, sollen diesen Augenblick, diesen Tag nicht mehr vergessen. Noch immer liegen in den Lazaretten des Landes unzählige verstümmelte Soldaten, halb tot, halb lebendig. Noch immer wird an ihnen herumoperiert. 30, 40 Eingriffe sind mitunter nötig. Dem einen hat ein Granatsplitter den Unterkiefer zerrissen, dem anderen eine Kugel Nase und Augen zerfetzt. Fleisch, das im Gesicht fehlt, wird aus Armen und Oberschenkeln entnommen und zu künstlichen Kiefern, Lippen und Wangen geformt. Die plastische Chirurgie hat seit dem Ausbruch des Krieges eine erstaunliche Entwicklung genommen. Aber ein Gesicht ist ein Gesicht. Es steht für eine Person und ein Leben. Und es ist durch nichts, durch keine chirurgische Meisterleistung zu ersetzen. Schon die Anreise der Deutschen zu den Vorverhandlungen im Mai hat man so quälend wie möglich gestaltet. Die Bosch, die Dickschädel sollen sehen, welche Spuren der Krieg in Frankreich hinterlassen hat, all das unsägliche Leid. Rasend langsam, mit einer Geschwindigkeit von kaum mehr als 15 Kilometern pro Stunde, ließ man die Sonderzüge auf ihrer Route passieren. An jeder noch so kleinen Station machte man Halt. Bereits in Belgien, zwischen Aachen und Lüttich, waren die ersten Zeichen des Krieges zu sehen gewesen. Es waren zugleich die ältesten, ausgeweidete Dörfer, durch die der Krieg hindurchgegangen war, stumme Zeugen des Völkerrechtsbruchs vom 4. August 1914. Weiter ging die Fahrt über den Grenzbahnhof Erkelin nach Le Cateau, wo im September 1918 der letzte große Durchbruch erfolgt war. Langsamer und immer langsamer wurde der Konvoi. Überall bot sich derselbe Anblick des Schreckens. Nicht ein bewohnbares Haus. Nur notdürftige, nach dem Waffenstillstand errichtete Wellblechbaracken. Manchmal in der Ferne ein Soldatenfriedhof mit Tausenden von Kreuzen. Und dazwischen, nachtschwarz, eine tief aufgewühlte Erde. Mondlandschaften, die der Grabenkrieg hinterlassen hatte. Alles verbrannt, vergast, verdorrt. Keine Bäume, keine Äcker. Nur ein Granattrichter neben dem anderen. Und Steine, Steine, Steine. Je weiter und tiefer die Züge ins Land vordrangen, desto häufiger und zahlreicher waren auch deutsche Kriegsgefangene entlang der Strecke zu sehen. Feldgraue Lumpen, die unter militärischer Bewachung schwere Aufräumarbeiten verrichteten. Man wollte ihnen vom Zug aus helfen, mit Essen, Apfelsinen, Zeitungen. Man versuchte ihnen zuzuwerfen, was gerade an Bord war. Insgesamt 4 Stunden dauerte der so von den Franzosen verordnete Spießrutenlauf. Es war nur ein Vorgeschmack auf das, was die Deutschen noch in Paris erwarten sollte. So sah es also aus, das Antlitz des Krieges. Nicht stolz oder schön, sondern zusammengeflickt und bizarr. Wenn das die Badekur war, die Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg seinen Landsleuten hatte verordnen wollen, dann soll die deutsche Delegation heute die Rechnung dafür bekommen. Hier in Versailles, dem Ort, an dem die deutschen Fürsten vor bald einem halben Jahrhundert nach der Niederlage Frankreichs ihr Kaiserreich ausgerufen haben, sollen sie nun ihrerseits gedemütigt werden. Schon von seinem Aussehen her gefällt Joyce der Bursche nicht. Proust macht einen aalglatten, schmierigen Eindruck und ist obendrein angetrunken. Er wirkt so, als habe er zufällig noch Licht im Fenster eines Freundes bemerkt und sei mal eben hochgekommen, um nachzuschauen, ob der noch wach ist. Joyce hat bisher nur wenige Seiten Proust gelesen. Ein besonderes Talent vermag er nicht zu erkennen, aber er kann sich auch irren, zumal er sich für einen schlechten Kritiker hält. Und Proust? Proust ist einer der umschwärmtesten Künstler von Paris und zugleich der unnahbarste. Genau wie Joyce ist er inzwischen wählerisch geworden, wenn es darum geht, welche Einladungen er überhaupt noch annimmt. Vor allem gegen exklusive Gesellschaften im kleinen Kreis hegt er eine regelrechte Abneigung. Nichts amüsiert ihn weniger als das, was vor 20 Jahren vielleicht als erlesen gegolten hat. Lieber bleibt er zu Hause in seinem Bett, dicht am Kamin, eingehüllt in Decken, geschützt gegen die Feuchtigkeit und Kälte. Immer in Reichweite drei kleine Tische mit allem, was er für seine Arbeit braucht. Manuskript und Notizhefte, ein Stoß Taschentücher, die Schachtel mit den Papieren zum Anzünden des Legrapulvers, die Brille, die Uhr. Proust ist auf der Höhe seines Ruhms angekommen. Erst vor wenigen Wochen ist mit Sodom und Gomorra ein weiterer Teil seiner ausschweifenden Romanfolge auf der Suche nach der verlorenen Zeit erschienen. Überall sieht man Menschen mit dem Buch durch die Straßen laufen. Die Pariser lesen ihn Proust in der Metro, im Auto, im Zug, manch einer so versunken, dass er seine Station zum Aussteigen verpasst. Alle Welt ist vernarrt in die Herzogin von Guermantes, den Baron de Charlus, in Odette de Crécy und natürlich in Charles Swann. Niemand vermag jedoch zu sagen, ob es sich bei den endlosen Kaskaden, den abenteuerlichen Erinnerungsschleifen, die Proust dreht, tatsächlich um einen Roman handelt. Oder ob man es nicht eher mit einer fiktiven Autobiografie, mit einem Memoir über die Belle Époque, einer Reise zurück in die glanzvolle, über und über mit Dekor und Samt geschmückte Zeit vor 1914 zu tun hat. Wo ist das alles nur geblieben? Und wie soll man davon erzählen? Eines steht immerhin fest. Prousts Sätze folgen ihrer eigenen Logik. Wer einmal den Fächer der Erinnerung aufzuklappen begonnen hat, der findet immer neue Wege, neue Abzweige. Kein Bild genügt, um die Vergangenheit in eine Form zu bannen. Die Erinnerung geht vom Kleinen ins Kleinste, vom Kleinsten ins Winzigste. Denn erst dort, in den feingliedrigen Falten, sitzt das Eigentliche. Jener Augenblick, jener Geschmack, jener Schauer. Um von der Wirklichkeit erzählen zu können, muss man einen weiten Weg in die Untiefen des Bewusstseins zurücklegen. Und Proust hat ihn mit seiner Recherche beschritten. Oft wird sein Werk mit dem von James Joyce verglichen, meist zu Joyce' Nachteil. Als Proust nach der Vorstellungsrunde zwischen Strawinsky und Joyce platziert wird, muss ein Gesprächsthema her. Gewiss bewundere er Beethoven, platzt es sogleich aus Proust heraus. Er und Strawinsky kennen sich. Auch Proust ist damals dabei gewesen, als im Théâtre des Champs-Élysées der riesige Tumult ausbrach. Man hatte sich später beim Souper getroffen. Proust versucht jetzt, Interesse zu zeigen. Dabei bereut er längst, der Einladung des Schiffs gefolgt zu sein. Warum ist er nicht einfach im Bett geblieben? Ununterbrochen tragen die Kellner Champagner herbei. Kaum ist ein Glas geleert, wird es schon wieder befüllt. Strawinsky hasst Beethoven. Wie taktlos von diesem Franzosen, ihn ausgerechnet mit Beethoven zu belästigen. Auch dessen späte Sonaten und Quartette, auf die Proust nun zu sprechen kommt, alles furchtbar. Noch schlechter als die anderen. Strawinsky versteht einfach nicht, was dieser Proust von ihm will. Schließlich ist das heute doch sein Abend, seine Premiere. Ein klarer Fall. Nichts als literarische Pose. Schließlich wendet sich Proust Joyce zu. Aber auch hier ist das Dilemma. Worüber reden? Über Literatur? Über das Essen? Über Graf so und so? Die Situation ist unmöglich, findet unübersehbar auch Joyce, der immer noch in den Seilen hängt. Prousts Tag fängt gerade erst an. Seiner geht zu Ende. Die Staatschefs der Siegermächte Woodrow Wilson, Georges Clemenceau, David Lloyd George und Vittorio Orlando sind alle da. Dicht an dicht drängen sich die Diplomaten und Militärs, die Sachverständigen und Sekretäre, die Übersetzer, Schreib- und Bürokräfte, die Journalisten und Fotografen um den hufeisenförmigen Tisch in der Mitte. Der Vertrag liegt da, bereit zur Unterzeichnung. Das Werk, auf das sich die Chefunterhändler verständigt haben, spricht eine klare Sprache. Entmilitarisierung des Rheinlandes, Verlust aller Kolonien, Ablieferung der gesamten deutschen Handelsflotte, Ostpreußen durch einen Korridor vom Reich abgetrennt. Die Hoffnung, auf der Grundlage der 14 Punkte, die US-Präsident Wilson im Januar 1918 verkündet hatte, einen Friedensvertrag zu erreichen und ein neues internationales Forum zu errichten, diese Hoffnung hat sich auf deutscher Seite zerschlagen. Und dann gibt es noch den Artikel 231, der die Niederlage endgültig besiegelt. Das Deutsche Reich, so heißt es da, trage die alleinige Schuld am Krieg und habe für die entstandenen Schäden, Verluste und selbst noch die zu erwartenden Folgekosten aufzukommen. Es gibt kein Vergessen, kein Pardon. Als die deutsche Delegation durch einen Nebeneingang in die Galerie de Glace geführt wird, wird es augenblicklich still im Saal. An der Decke prangt ein Gemälde, das Ludwig XIV. Als siegreichen Feldherrn zeigt, flankiert von den römischen Göttern Mars und Minerva. Licht flutet in den Raum. Aber niemand von den Anwesenden hat in diesem Moment Augen für die Deckengestaltung, den prachtvollen Saal, die heiteren Sommerwolken, die in den insgesamt 17 Spiegeln vorüberziehen. Und auch André Cavalier, Pierre Richard, Eugène Hébert, Henri Agouguet und Albert Jugon, den fünf Entstellten, schenkt nun niemand mehr Beachtung. Alle Blicke sind stattdessen auf Hermann Müller und Johannes Bell gerichtet, die beiden deutschen Minister, die sich jetzt ihren Weg durch die Menge bahnen, bis vor zum Tisch.